Sonntagabend, 18 Uhr. Die Ampel steht auf Weltraumaffen. Okay, darf ich dann fahren oder muss ich dann stehen bleiben? Das muss noch in den Koalitionsverhandlungen geklärt werden. Kommt auf die Farbe des Affens an, wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, ja. Ja, das kann ich auch nicht beantworten. Ne? Gelb, die einzige Farbe, mit der ich was anfangen kann, ist gelb dabei. Und also man kann gerade noch so durch, oder wie? Ne? Dann müssen wir Man muss gucken. sich Wird es eher beeilen. kirschgelb werden oder eher frühreifgelb? Genau, weil wenn man sich nicht beeilt, dann wird es grün und dann ist es zu spät. Dann ist alles zu spät. Dann wird alles rot. So Ui. traurig, so traurig. Warum bin ich so traurig? Das kann ich nicht sagen, dass am Welttag der Kartenspiele bzw. der Spielkartensammler. Contra, Re, Bock, Ramsch, Grand, Hand, Auvers. Ist ja auch die Spielemesse gewesen in Essen, diese Woche. Ja, da Da war besteht, ich. glaube ich, kein ganz genauer Zusammenhang, aber ja. Da war ich früher oft. Aber seit ich nicht mehr im Spielebusiness bin, bin ich auch nicht mehr in Essen. Das ist nur Business like Spielebusiness. Das ist doch Business like Spielebusiness, außer maybe the Wonder Business. Also nicht Wunder, sondern Wandern. Da kann man ja jede Menge Zubehör kaufen, vom Zelt über die Schuhe, den richtigen Rucksack, irgendwie Hosen, Jacken, was man so braucht, Ja, aber Kletterhaken. Mars, manche Menschen tragen einen unsichtbaren Rucksack mit sich. Ja, dann sollen sie den mal auspacken vielleicht. Vielleicht sind unsichtbare Steine drin und die schleppen sie völlig sinnlos schon seit Jahren mit sich Ich rum. glaube schon, ja. Ja, Wandern ist rassistisch. Krass, wie große Marken auf den größten Unsinn anspringen, nur um in der Öffentlichkeit ein wokes Image zu präsentieren. Wer sagt das? Das sagt Judith Seven Spassert, nie gehört den Namen. Und sie hat uns ja auch gleich einen Beweis mitgebracht, nämlich zwei, ich glaube, Instagram-Posts oder Tweets oder Facebook oder irgend so ein Scheißdreck. Von The North Face. The North Face ist eines der Unternehmen, die mit dem Wandern und dem Outdooring halt richtig Geld verdienen. Und was fällt denen so ein, um noch mehr Geld zu verdienen? Ja, Vogue werden. Deswegen schreiben sie hier, Wandern und Outdoor-Aktivitäten werden als eine weiße, männliche und bürgerliche Domäne wahrgenommen, die für viele Menschen weder zugänglich noch einladend ist. Das muss sich ändern, denn die Natur gehört niemandem. Und wer sagt das? Unsere alte Bekannte Emilia Rück vom Center for Intersectional Justice in Berlin oder wie Frau Sevin Spassert es ausdrückt, von dem Verein von Israel Hassan und BDS-Unterstützern. Ja, weiß nicht, ob ihr das auch so logisch findet wie die Frau Rück, weil ich war immer der Meinung, wer halt in den Wald will, der geht in den Wald. Wer auf einen Berg will, der steigt auf einen Berg. Wer irgendwie am Wasser sein will, geht an einen Fluss. Ganz egal, was für eine Hautfarbe oder gedachte Hautfarbe oder eine identifizierte Hauptfarbe irgendwer hat. Aber dem ist nicht so, ne? Weil wir sind da nicht einladend genug zu den Menschen mit anderer Hautfarbe. Wir sagen, nein, du gehst nicht in den Wald. Nein, nein, Zigeuner, nein. Ja? So machen wir das. Ja, ich glaube, Und das wenn brauchen die. wir gar nicht, oder? Das ist doch so, wenn du jetzt eine dunklere Hautfarbe hast als ein Westeuropäer und du willst in den Wald gehen, dann schließen sich die Bäume und Dann kommen die dann Ents und verhauen dich. genau, dann wachsen denen Gesichter und dann sagen die, hier ist nur für Elben. Oder wie anonym im Chat sagt, das muss ein schwarzer Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Ja, ist Ja, auch das gut, ja. war Aber ich dachte, das wäre wegen den Islamisten im Wald. Das Wandern ist des Mullahs Lust. ja, Gott, als nächstes kommt die Wanderratte. Ja, ich meine, das Wandern im Wald ist doch wunderbar, über Wald und Wiese Es und kann alles. einfach vielleicht sein, dass die Zu viel Menschen, Heimatkultur oder was? es kann ja einfach sein, dass die Menschen, die vielleicht aus anderen Kulturen hierher kommen, dass diese Kulturen halt vielleicht einfach diese Bindung zu Wald und Bergen nicht haben, wie wir das hier haben. Wir haben da ja lange für gearbeitet. Siehe Romantik und solche Geschichten, der Deutsche Wald, Grimms Märchen, all diese Dinge, die stecken ja irgendwo tief in unserer Seele drin. Und ich Ja, es könnte mir gibt zum schon Beispiel auch vorstellen, in den. dass jemand, der aus dem Land kommt, wo es gar nicht so viel Wald gibt, halt vielleicht mit dem Wald nicht so viel anfangen kann. Ja, auch in dem einen Buch von Hamed Abdel Samad gibt es einen extra Abschnitt über die Deutschen und den Wald, wo er auch beschreibt, wie er halt in den Wald gegangen ist und das ihm halt geholfen hat, Deutschland zu verstehen. Also eine positive Sache, jetzt nicht irgendwie von wegen, sind so dumm, die gehen in den Wald oder irgendwas, sondern es schildert da halt eben so ein paar Sachen, an die ich mich nicht mehr genau erinnern kann, aber auf jeden Fall Empfehlung, das Buch. Gutes Buch. Und da Hieß gibt es halt auch das? so ein. Ich glaube, das war das Vorletzte von ihm. War das nicht auch irgendwas mit Deutschland? Du, Ich ich habe weiß nicht keine mehr. Ahnung. Lese ja lieber Belletristik, wenn ich nicht gerade Simon Strick lese. Ja, aber Bücher vom Abdel Samad kann man eigentlich alle gut lesen. Ja, warum North Face? Was soll das? Warum Ja. Was schlägst du auf man. deine Kunden ein und lässt jemanden, der deine Kunden offensichtlich hasst, deine PR machen? Ist mir irgendwie ein bisschen unklar, North Face, aber du wirst schon wissen, was du davon haben willst. Ich hoffe, dass du es nicht kriegst. Ja, das Ganze wurde hier auch mal nochmal thematisiert bei Viertel nach Acht von Bild. Da hätte ich ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass ich mir davon einiges verspreche von dieser Sendung, weil da ja wirklich mal, ja, halt, was man eigentlich erwarten würde vom Journalismus, halt, dass solche Dinge auch mal von der anderen Seite gesehen werden und nicht immer nur als, das sind jetzt hier die heiligen Tafeln, die wir vom Berg runtergeholt haben und dann müssen wir den dummen Leuten da draußen jetzt mal erzählen, was Sache ist, ne? Und hier der Journalist, dessen Name mir schon wieder entfallen ist. Der hat das da vorgestellt. Das ist ja so ein Format, wo so aktuelle Dinge vorgestellt werden. Jeder stellt da irgendwie was vor, dann reden die drüber. Ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen. Aber komisches Format, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man sowas macht. Jahrelang vielleicht auch und so. Aber ja, auf jeden Fall ging es dann da auch um Critical Race Theory, was ja so ein Ding ist, was dieses Center for Intersectional Justice da auch verbreitet in Deutschland und Europa generell. Die waren ja auch schon beim Europarat eingeladen bei irgendwelchen Dingen. Und da wurde dann auch das mit der Critical Race Theory mal definiert und die Leute, die da in der auf diesem Panel da waren, also es sind ja immer mehrere Leute, die waren da auch ziemlich entsetzt darüber, über so ein Konzept. Aber ja, das ist halt so ein Konzept, was auf jeden Fall von vielen einflussreichen Leuten vertreten wird und was auch in den Parteien auf fruchtbaren Boden gefallen ist, aus meiner Sicht. Und was hier schon vor Jahren begonnen hat, ne? Also jetzt wird da mal drüber geredet, aber die ganze Geschichte ist halt schon länger am Glühen. Also, dass ich da damals bei der Crenshaw war, bei dem Center for Intersectional Justice, das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her oder so. Das Ding ist, wir sollten einfach aufhören, Critical Race Theory zu sagen. Wir sollten einfach kritische Rassentheorie sagen. Das kommt einfach besser in den Köpfen an, glaube ich, dass die Leute verstehen, worum es da geht. Critical Race Theory ist so. Und was sie jetzt gespart haben bei den Sachen, was aber in diesem Instagram-Posting auch drin stand, war, dass North Face der Frau Roig auch noch 7 Millionen Euro gibt zum Verteilen an Initiativen ihrer Wahl. Wie viel? 7 Millionen Euro. Ich glaube, ich kotze. Ja, kauft nie wieder was bei The North Face, würde ich sagen. Also was anderes fällt mir dazu gar nicht ein. Weil jemand, der so drauf scheißt, was die Menschen hier darüber denken, der sollte einfach auch keine Umsätze machen. Oh nein, Saraly Heinrichs, mal wieder. Ganz Genau. was Neues. Kommen wir zum Saraly Heinrich-Block des heutigen Abends. Und erstmal habe ich hier was Positives. Das ist nämlich hier ein Gastbeitrag in der Berliner Zeitung von einem gewissen Sebastian Wessels. Und besagter Sebastian Wessels ist besser bekannt Upsi. als Homo Duplex. Da ist er schon wieder. Jetzt dritte Woche in Folge bei uns. Genau, von dem Blog Homo Duplex, der Sebastian Wessels hat ja auch ein Buch geschrieben. Im Schatten guter Absichten hieß es, glaube ich. Liegt ja auch bei mir, noch ungelesen, muss ich zu meiner Schande zugeben. Aber da geht es ja auch um diesen ganzen Rassismuskrempel. Und hier durfte er nochmal schreiben, gibt es wirklich keinen Rassismus gegen Weiße, weil das war ja jetzt in diesem ganzen Zusammenhang immer wieder so dieses Ding von wegen, und sie werfen der Heinrich ja vor, dass sie gesagt hat, widerliche weiße Mehrheitsgesellschaft oder widerlich weiße Mehrheitsgesellschaft oder wie war nochmal das wörtliche Zitat? Eklig weiße Eklig Mehrheitsgesellschaft. weiße Mehrheitsgesellschaft, ja, okay. Und sie behaupten dann, das wäre Rassismus gegen Weiß und bla bla bla, und es wird dann tierisch aufgebauscht zu, es geht so, als ob es in dieser ganzen Debatte jetzt um die Personen nur darum gehen würde, um diese eine Aussage, und dass es ja Rassismus gegen Weiße wäre und dass die Leute sich ja nur mit Rassismus gegen Weißen beschäftigen und bla bla bla bla bla. Wir haben doch gleich noch Quellen zu, deswegen will ich da jetzt nicht zu weit reingehen, aber das wird halt so umge, also so ein bisschen wie Gamergate damals, ne? So nach dem Motto, ja, jetzt geht es hier nur noch um Frauenhass, und dann reden wir jetzt nur noch darüber, wie sehr ihr Frauen hasst, warum ihr die hasst und was weiß ich nicht was. Und diese Geschichte, die Deflection, ist jetzt halt von wegen so, ja, es ist halt diese Aussage von ihr, und da geht es dann halt dann nur um Rassismus gegen Weiß, dass diese Aussage generell halt eben eine Aussage über diese Gesellschaft ist, wo sich eigentlich jeder dran stören sollte, der in dieser Gesellschaft lebt, vollkommen egal, welche Schattierung seine Haut hat, weil es einfach totaler Bullshit ist. Und dann vor allen Dingen noch von so einer Dame, das haben wir jetzt hier nicht hier, aber irgendwie so ihr Lieblingsthema ist ja auch irgendwie Hartz IV, weil irgendwie ihre Mutter da wohl ganz lange nur von Hartz IV gelebt hat, alleinerziehend und so. Wo ich mir auch wieder so denke, ja, es ist so eine Gesellschaft, die sich die ganze Zeit um euch kümmert, und die ist dann widerlich oder ekelig weiß oder wie. Und das ist alles furchtbar oder was. Und die hassen dich alle so sehr, dass sie sich da ja um dich kümmern halt. Ich wage zu sagen, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft Frau Heinrich weniger hasst, als Frau Heinrich die weiße Mehrheitsgesellschaft hasst. Ja, definitiv. Ich glaube, das kann man als gegeben so hinnehmen, ja. Und außerdem, die ganze Kritik an ihr ist halt auch so ziemlich auch Kritik an dem Herrn daneben, ne? Timon hier. Der ist ja auch nicht viel besser. Also, er hat jetzt zwar so einen Spruch nicht gesagt, aber diese ganzen Sachen über den Kapitalismus und die da so von sich gibt, und die ganzen Sachen vor allen Dingen auch über andere Menschen und die Meinung von denen, ne? Also, von dem stammt ja auch dieser Satz von wegen, ja, hier Alfonso, Brechtgen und so weiter, die einfach mal hier canceln, was wäre denn da so schlimm da dran und bla bla bla, ne? Also, also ich finde, die nehmen sich eigentlich nichts in problematisch sein, und weder von ihr noch von ihm möchte ich eigentlich, dass sie irgendwelchen Einfluss hier über die Politik haben. Und ja, aber er wird komplett ignoriert, und bei ihr ist es halt von wegen, ja, das ist ja typisch, weil sie ist halt eine Frau und sie hat halt ein bisschen dunklere Haut als Europäer im Regelfall haben. Und deswegen liegt das alles da dran und bla bla bla. Ja. Auf jeden Fall, der Artikel geht es halt jetzt nur um die Rassismus gegen Weiße Geschichte. Ich kann jetzt leider nicht reinscrollen, weil es irgendwie in diesem Archiv nicht geht. Aber es ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung und müsst ihr euch auch im Archiv durchlesen, weil der Originalartikel ist mittlerweile hinter der Bezahlschranke verschwunden. Und hier haben wir noch was Positives von der Taz mal wieder. Da geht es nämlich um dasselbe Thema: Rassismus gegen Weiße. Und hier hat die Autorin quasi geschrieben, dass das ja auch irgendwie Quatsch ist, das zu behaupten, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gäbe, weil, wie die Überschrift schon sagt, bei Hitler etwa kein Rassist. Weil man halt jetzt wirklich nicht sagen kann, dass, ja, also solche rassistischen, ja, hier Kriegszüge und was weiß ich nicht was und Genozide und ganzen Geschichten gab es halt nicht nur gegen Leute mit dunklerer Haut, ne? Also hier halt eben mit Osterweiterung und so. Ja, und das ist jetzt nicht so, dass man da gesagt hätte, so, ja, wir sind ja hier alle die mit heller Haut und das all die dann mit schwarzer Haut, sondern irgendwelche rassistischen Ideen und Zuschreibungen gibt's halt auch gegen Menschen mit heller Haut, so, ne? Also, und das macht sich ja nicht nur daran fest. Das ist, glaube ich, auch halt eben dieser amerikanische Diskurs, den wir dann einfach haben, wo die dann halt meinen, so, ja, es sind halt Weiße und Dunkle, so, und das ist der einzige Unterschied, und das sind die einzigen, die man irgendwie jetzt in diesem Rassengegensatz irgendwie betrachten kann. Und also ich meine, es gibt es ja auch zwischen Schwarzen, ne? Also hier in, was war das, Somalia oder so, wo sie da diese Geschichten hatten. Und das ist jetzt auch noch nicht so ewig her. Ja, und dann habe ich hier nochmal ein paar Sachen rausgesucht. Also dieses hier war ja noch halbwegs bekannt. In der Sarah Lee Heinrich, ihre Twitter-Dinge, und die, hier ging es um 9-11-Doku. Und ich glaube nicht an die originale Story, to be honest, sagt sie hier. Die, an die kann man ja auch nicht glauben, sagt die andere Person dann. Inside Job. Also ja, ist zwar schon ein paar Jahre alt, auf jeden Fall von 2016, aber ja. Und ich meine, das alleine muss einen jetzt auch nicht unbedingt. Ja, es gibt da irgendwelche Leute, die das so denken oder so, aber ich meine, wenn wir nicht auf der anderen Seite diese ewige Diskussion immer führen würden über, ja, was kann man sagen und Verschwörungsmythen, Verschwörungsmythen, und jeder muss immer sofort verschwinden für irgendwelche Ansichten und so, und aber hier hast du jetzt so eine Geschichte, und da ist es dann überhaupt gar kein Problem, ne? Das ist so halt, ja. Und eine andere Sache war ja auch noch dieses Ding, wo sie da irgendwie ja, unter so ein Hakenkreuz irgendwie Heil drunter geschrieben hat. Das habe ich jetzt nicht mehr da. Aber ja, auch das wieder, ne? Das kann man halt sagen, so ja, es ist halt irgendwie ein geschmackloser Witz hier, so Internet-Edginess, keine Ahnung. Aber das sagen die Leute ja nicht, sondern die Leute sagen ja, da fängt der Faschismus an. So, die Leute sehen ein Meme und dann geht die Alt-Right-Pipeline los. So, ne? Und dann am Ende. Ja, weiße Vorherrschaft, keine Ahnung, wie was nicht. Ne? Also das ist ja immer das, was die manchen sagen. Und deswegen verstehe ich dann halt wieder nicht, wie man das dann so hinnehmen kann. Da muss man sich halt für eins entscheiden. Aber irgendwie ist es dann halt wieder so, dass ja dann, ne, zwei Beine gut, vier Beine schlecht. Keine Ahnung, oder zwei Beine besser. Ach Mensch, jetzt sind's, das waren doch die Anfänge einer sehr schönen Shitposter-Karriere und jetzt ist sie bei den Grünen gelandet. Ja, das denke ich mir Ja, auch, wo ne? geschenktes Talent, würde ich sagen. Wobei ich finde halt diese Twitter-Sachen finde ich halt vernachlässigbar im Endeffekt, weil die hat halt Ja. wirklich ein Kind geschrieben, Ja, hier kommen aber wir jetzt aber schon nicht mehr zum Kind. eben. Und ich wollte das ja, ich habe das ja jetzt auch eben nur gezeigt, um danach dieses zu erzählen, was ich dann erzählt habe, mit diesen Unterschieden halt, ne, wie das dann teilweise wahrgenommen wird. Ich würde jetzt auch nicht diese Sachen rauskramen, wo sie irgendwas von. Der Typ in meiner Klasse hat den Ständer oder irgend sowas schreibt, weil das finde ich wirklich scheißegal. Ne? Also sowas ist wirklich komplett egal. Und jetzt haben wir hier, habe ich mal nach Marx gesucht im Zusammenhang mit der Dame, und da habe ich gefunden, ich mag euch ja, aber lebensgroß bei mir im Zimmer hängend ist es mir vielleicht zu viel. Ein Starschnitt von Marx wäre jedoch eine Option. Von 2020. Von 2017. Morgen kommt ein Film über meinen verstorbenen Ehemann, also Karl Marx, in die Kinos. Ich hoffe, ihr guckt alle. So, von 2016 haben wir noch, hat da jemand Marx gesagt? 2016 wird ein schöner Tag. Marx wird im Grab vor Freude heulen. Karl Marx, mein Lebenslicht. Von, auch von 2016. Ja, Politik machen in Deutschland, Marx geil finden, ne? Also. Ja, Standard so, ne? Hat überhaupt nichts mit Normalisierung zu tun oder so, ne? Wo man sich sonst immer darüber aufregt, dass das ja alles irgendwie irgendwas normalisieren würde und solche Dinge. So, und das ist ja vollkommen normal, ne? Wenn man das verkehrt findet, wenn man das falsch findet, dann kann das ja nur daran liegen, dass es sich bei der Dame erstmal um eine Dame handelt, und dann natürlich, dass ihre Haut ein bisschen dunkler ist als die vom europäischen Durchschnitt. Das ist natürlich das Einzige. Der Hobbybauze merkt im Chat gerade an, ich höre ständig die Entschuldigung, dass sie noch jugendlich ist, doch Twitter ist eigentlich erst ab 18 erlaubt. Da Nee, hat ich er auch glaube, einen das stimmt Punkt. nicht. Ich glaube, das stimmt nicht. Man muss doch um die, ich meine schon, Ich oder? glaube nicht, nee. Aber müssen wir nochmal Müssen wir nachgucken. nochmal nachgucken, Weil das ja. hatte ich mir auch erst gedacht, aber dann meinte ich mich zu erinnern, irgendwann mal gelesen zu haben, dass das nicht so ist. Aber gut. Und hier Ja, haben aber der wir. Punkt ist auch der, dass immer gesagt wird, das ist ja auch schon so lange her und sie war so jung und hatte damals Ah, noch nee, gar nicht ab 13 Jahre 30. muss man sein. Ich sehe das jetzt eigentlich nicht so sehr. Ja, finde Ja. ich auch, ne, weil, also. Von der Ideologie hat sie sich nicht sehr Nee, hat sie verändert nicht, in dem. ne, also. Nee, aber sie versucht ja das schon so ein bisschen Sie sagte, das ist alles in meiner Vergangenheit, da war ich klein, da war ich edgy und so. Man, sie versucht ja schon, und auch die Helfer versuchen ja dadurch, dass sie sich wie blöde auf diese alten Twitter-Dinger konzentrieren und die eklig weiße Mehrheitsgesellschaft weglassen in ihren Artikeln, versuchen sie ja, das auch auf diese Schiene zu schieben. Hier wird ein Mädchen nur fertig gemacht, weil sie früher mal ein bisschen edgy war. Ja, aber das widerspricht sich ja dann auch wieder mit dem ganzen Kram, den sie sonst immer behaupten, dass diese ganze Edginess ja zu allem führt, ne? Das ist ja das Alt-Right-Pipeline, Ja, bla aber bla nur die bla. rechte Edginess. Die linke Edginess führt zu Frieden, Freude und Eierkuchen, habe Ja, ich aber gehört. irgendwo Heil unten drunter zu schreiben, ist ja dann auch keine linke Edginess. Heil Lenin. Hatte der auch ein Hakenkreuz, ja. Gut, ich meine, das Bild war eh kein Hakenkreuz, das war im Endeffekt ja halt dieses Ding aus dem. Wo ist das her, Buddhismus oder so? Also nicht das, was Kein auf der Swastika. Kippe Nee, steht, kein sondern. Swastika. Ja, und hier aber noch, ich frage mich, ob ich mit meinen Ansichten eventuell unter linksradikal oder sogar linksextrem falle. Ja und ja. Falls ich doch anstrebe, Lehrerin zu werden, könnte das problematisch werden, meint die Dame. Naja, jetzt wird sie ja Politikerin. Da ist es total in Ordnung. Total normal, ja, weil das ist auch wieder das Ding, ne? Normalisierung. Wir hören die ganze Zeit immer, nee, man kann nicht irgendwie die Computerspiele alleine lassen oder so, oder dass die sich da irgendwo, dass irgendwelche Menschen sich Breivik nennen, was ein vollkommen normaler Vorname ist und solche Dinge. Das geht alles nicht, ne? Oder Nachname oder was ist es? Nachname, glaube ich, ne? Ja, egal. Auf jeden Fall ein geläufiger Name. Und da kriegen wir, das kriegen wir pausenlos präsentiert, als das geht alles nicht, weil da geht die Gesellschaft komplett von in den Arsch und wir müssen dringend jetzt repressiv da irgendwie eingreifen und so, wegen der Normalisierung. Und die Worte führen zu Taten, die Worte führen zu Taten, die Worte führen zu Taten, die Worte führen zu Taten. Ne? Und dann hier, ach ja, ich bin ja irgendwie so linksradikal oder linksextrem eventuell schon. Das wäre ja dann irgendwie blöd so, wenn ich dann Lehrerin werde, keine Ahnung. Marx hier, Marx da. Ja, und solche Geschichten hier sind auch nicht so alt, das ist vom letzten Jahr. Ich unterstelle den Julis mal, dass sie schon wissen, dass es die Antifa in Anführungsstrichen als Gruppe gar nicht gibt. Ja, da wären wir wieder bei dem Andy No-Video von letzter Woche, wo es auch um Normalisierung geht von Linksextremismus. Wird aber heißen, dass man zumindest in Kauf nimmt, die rechten Narrative zu stärken, welche versuchen, antifaschistisches Engagement als in Anführungsstrichen Steine schmeißen umzudeuten. Und was die jungen Liberalen hier geschrieben werden, wir sind auch entschieden gegen Faschismus und verteidigen Freiheit und Demokratie. Klar, die Antifa ist aber eine explizit gewaltbereite linksextreme Gruppe und Gewalt finden wir nun mal Mist. Ja. Viel Spaß in der Regierung, würde ich sagen. Müsst ihr euch wohl auf eins einigen. Geld, es ist wirklich unglaublich. Und dieses hier, apropos, glaubt euch, das ist so mein Lieblingstweet seit langem. Also, als ich das gefunden habe, ja, da habe ich mich schon ein bisschen gefreut. Einmal dieser Patelun, das ist so Ja, den ein. hatten wir doch auch schon mal, aber das Den ist nicht hatten irgendwie ein wir. Ex-Pirat oder Nee, nee, sowas? nee, sie ist ein Ex-Pirat. Sie ist eine von den Piratenfeministen gewesen, diese Lena, so eine hier Philosophiestudentin. Und dieser Patelun, das ist einer von Digital Courage, diesem piratennahen Verein, wo auch die Nukun, glaube ich, damals drin war und die ja auch diese Gendersprachkram schon seit Jahren vorantreiben und dieses komische Buch von der Luise Pusch irgendwie da verteilen an irgendwelchen Ständen und so und gleichzeitig einen Preis rausbringen, der sich Big Brother Award nennt. Also Neusprech fabrizieren und einen Preis verteilen, der Big Brother Award heißt, um damit halt anzuprangern, irgendwelche Datenkraken, Geschichten gegen Datenschutz. Und das schon geil so, ne? Und jetzt lese ich hier von diesem Typen, der mich irgendwann mal geblockt hat, weil ich ihm eine Frage gestellt habe zu so einem, er war bei irgendeiner Veranstaltung zum Thema Feminismus bei mir in Hannover und ich habe ihn was gefragt dazu und er hat mich direkt geblockt. Und er schreibt jetzt hier, ne, Mr. Überprogressiv, mit 11 Jahren war ich mal einen Monat lang Nazi. Und fand Goebbels, wollt ihr den totalen Krieg beziehungsweise den Jubel, den das Publikum hervorruft? Toll! Dieses Wissen um ein elfjähriges Selbst lässt mich heute ein etwas besserer Mensch mit Selbstreflexion sein. Und das als Antwort an die Sarah Lee. Und die Lena hier, Piratenfeministin, ultraprogressive, sagt dazu: In meiner Gegend galt es als unumstößliches Gesetz, dass jeder Junge meine Nazi-Phase durchläuft. Ich kannte nur einen einzigen Jungen, der sich dem widersetzt hat. Sind das heute alles Nazis? Nö. Sollte all denen der Weg in die Politik verwehrt sein? Naja, nicht allen, Zwinkersmiley. Ja, nur denen, die ihr nicht mögt, ne? Wenn sie aber sich eure Religion anschließen, der Religion des Friedens, dann ist das alles okay. Finde ich super geil, weil ich habe so eine Phase ehrlich gesagt nie gehabt, ne? Und also und auch das wieder, ne? Ja, ach, so Nazi-Krempel sagt doch jeder eigentlich mal jetzt plötzlich, ne? Und ansonsten haben wir von früh bis spät immer nur reflexives dies und die Gamer kommen und hier ist, ne, was haben wir letzte Woche gelernt? Leute, Väter, die ihre Kinder sehen wollen, sind praktisch schon Nazis, wenn die sagen, es gibt nur zwei Geschlechter und das ganze Zeug, ne? Es wird alles normalisiert, die Worte führen zu Taten, bla bla bla, während den Anfängen, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, liebe Gesellschaft geht den Bach runter, weil diese unglaublich versierten Kulturkampf über Rechten genau wissen, wo sie hier drei, vier Worte setzen müssen und dann, ja, keine Ahnung, ändert sich die Augenfarbe von grün auf rot leuchtend und dann marschieren alle los und der Faschismus kehrt zurück. Aber jetzt so umdrehen und, ach ja, Nazi-Phase hat doch jeder mal gehabt, ja, hab ich recht. Aber das muss doch nicht heißen, dass man hier dann für sein Leben lang irgendwie verkehrt ist oder so. Also, hallo? Nochmal vergeben und vergessen können. Also, unglaublich. Oder sehe ich das falsch? Also. Nee, du siehst es völlig richtig. Das ist im Endeffekt wird hier nur versucht, eine Wagenburg zu bauen. Mit allen verfügbaren Wagen, die in der Gegend rumstehen. Dann kommt man halt auch zu so unsinnigen Blödsinn. Und ich denke, dass du keine Nazi-Phase durchlaufen hast, ist, dass du nicht in der gleichen Gegend wohnst. Das Problem wie Lena. Also, weiß nicht, in welcher Gegend die wohnt. Keine Ahnung. Marzahn, nee, was ist das doch? Marzahn ist der Bereich in Berlin, wo die AfD gewonnen hat. Ja, klar. Ich meine, ist es okay, wenn wir es machen? Es ist okay, wenn wir es mit 14 machen. Ist nur eine leichte Veränderung der üblichen Strategie. Ja, hier haben wir noch irgendeinen random Menschen, dessen Namen ich jetzt nicht vorlesen will, weil er, glaube ich, nicht in der Öffentlichkeit irgendwo steht, aber er hat das auf jeden Fall öffentlich gepostet, deswegen will ich schon mal gucken. Und der sagt ja halt auch, dass er früher Phasen gehabt hat, die schlimm waren. Er hat Julians Blog gesehen und er war Fan von Ken Jebsen und so weiter. Auch eine Phase, die ich nicht hatte. Und Jedenfalls 2016 habe ich manche antifeministischen Positionen, die im Umfeld von Gamergate gefallen sind, befürwortet. Pro-feministisch wurde ich erst 2019. genau. Da hat er sich der richtigen Gruppe angeschlossen. Und das hier ist auch vollkommener Käse. 2017 war ich glühender Anhänger von Richard Dawkins und habe in dem Zuge auch teilweise eugenische Thesen vertreten. Ja, da hast du den Dawkins nicht richtig verstanden, muss ich dir leider sagen. Ich bin weiterhin Atheist, aber habe mich von diesen marktradikalen eugenischen und biologistischen Vulgär-Atheismus ebenfalls losgesagt. Ja, herzlichen Und was Glückwunsch. war dann seine neue Religion? Ja, es kommt Ja, direkt runter. Feminismus haben wir doch. Religio. Da könntest du auch ein kleines Buch Also, was aber wenn anlesen du kannst. Dawkins liest und daraus marktradikal eugenisch und biologistisch ableitest, dann kannst du einfach nicht lesen. Ja, aber das egoistische Gen steht da auf dem Cover. Oh Gott. Ja, wortwörtlich. Warum ging das 2019, warum immer 2019 als Ende? 2019 ist das Jahr, in dem ich in der Linksjugend aktiv wurde und vom reinen Konsumenten sozialer Medien zum politisch aktiven Menschen wurde. Der Austausch mit GenossInnen hat mich dazu gebracht, mich politisch weiterzuentwickeln und fragwürdige Positionen zu revidieren. Ich bin vielen Menschen, mit denen ich in den letzten 2,5 Jahren gearbeitet habe, unglaublich dankbar dafür. Mein Gehirn ist so sauber wie schon Warum lange immer nicht mehr. 2019 als Ende? 2019 ist das Jahr, in dem ich bei Scientology aktiv wurde und vom reinen Konsumenten göttlicher Energie zum Tetan wurde. Der Austausch mit L. Ron Hubbard hat mich dazu gebracht, mich mental weiterzuentwickeln. Ja. Läuft. Ja, und lustig, dass er das als Eugenik interpretiert. Wie Das gesagt, ist schon er kann ziemlich nicht lesen. seltsam. Wer hat dem das wohl eingetrichtert? Und wer kann seine Klappe nicht halten, wenn es um solche Themen geht? Genau, Margarete Stukowski. Ach. Ja, mir wäre auch lieber, wenn ich nicht so viel Zeug mit 14 im Internet geschrieben hätte, schrieb Heinrich, und dass sie einige Tweets inzwischen gelöscht hätte, was eine gewisse Untertreibung ist, weil sie so ungefähr alles gelöscht hat. Man hätte also sagen können, okay, soll sie es jetzt besser machen? Ach so, so wie man das ja von der linken Seite immer macht, wenn man auf irgendwelche problematischen Tweets von jemandem trifft oder wenn der nur was sagt, was einem nicht gefällt oder diese, wie heißt sie, Lisa Eckhardt, was sagt, was einem nicht gefällt, da sagt man ja, okay, soll sie es jetzt besser machen? Ne? Kennt man ja. Aber weil es so einfach nicht läuft, wird Heinrich seit mehreren Tagen angefeindet und bedroht. Die grüne Jugend teilte mit, Heinrich werde sich aufgrund von Morddrohungen zu ihrer eigenen Sicherheit für ein paar Tage zurückziehen. Alles daran ist auf sehr unangenehme Art normal. Es ist normal, dass Menschen menschenfeindliche Dinge twittern. Es ist normal, dass Menschen beleidigt und bedroht werden. Normal im Sinne von passiert jeden Tag. Besonders unangenehm aber ist, dass im Jahr 2021 immer noch nicht genug Leute verstehen, wie Hetzjagden von Rechten und Rechtsextremen im Internet funktionieren und wie man da nicht mitmacht. Das ist schon lustig. Auf der einen Seite behaupten, Cancel Culture gibt es gar nicht. Dann kommt die aber auf einmal von rechts, weil das machen nur Hetz, das sind Hetzjagden von Rechten und Rechtsextremen. Das ist nicht das Gibt es Problem. nur von rechts, nur. Das Von ist wo auch nicht. sonst? Nicht das Problem des normalen Menschen, der sich von eklig weißer Mehrheitsgesellschaft irgendwie beleidigt fühlt. Nein, nur Rechte. Dass Rechte und Rechtsextreme sich auf die Tweets von Heinrich stürzen, auch hier geht es nur um die Tweets, ist klar, ist nicht überraschend. Überraschend ist höchstens, wie wenig Menschen, die eigentlich nicht rechts sind, dazu lernen, wenn es um Kampagnen von rechts geht. Also bitte immer erst die Margarete fragen, bevor ihr unaufgefordert irgendwas retweetet oder eure Meinung zu irgendwas sagt, ja? Können wir da übereinkommen, dass ihr die Margarete vorher fragt? Wäre Sarah Lee Heinrich eine junge Liberale, hätte sie wahrscheinlich schon ein Angebot für eine Springer-Kolumne als herrlich politisch inkorrektes Nachwuchstalent. Aber sie ist eine Grüne. Eine Grünen-Politikerin, eine Schwarze, die gegen Rassismus kämpft. Okay. Viel zu wenig wird darüber geredet, dass das ganze Thema überhaupt von Rechten und Rechtsextremen vorgegeben wurde. Das hatten wir ja auch schon mehrmals wie hieß sie, Frau El Hassan, hatten wir das ja auch schon. Das waren alles Rechte, bis rauskam, nee, das waren Journalisten. Sowas. Aber dass Tage später immer noch darüber geredet wird, liegt daran, dass immer noch zu viele Menschen zu gerne Nazi-Spiele auf Twitter mitspielen. Nazi-Spiele. Wenn ich meinen Unmut darüber äußere, dass eine Frau, die Politikerin werden will, Volksvertreterin, Margarete, Volksvertreterin, dass die Scheißdreck redet und Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe beleidigt, dann bin ich ein Nazi oder was? Ein bisschen umgekehrte Vorzeichen gerade, Margarete, aber gut. Klar kann man daran erinnern, dass Helmut Kohl als Teenager in der Hitlerjugend war, dass Philipp Amthor ein Problem mit Korruption hatte und dann von seiner Partei mit er ist eben noch jung verteidigt wurde, was ich genauso einen Dünnsinn finde, wie das bei der Heinrich zu tun. Dass die Junge Union regelmäßig Skandale mit Holocaust-Relativierung, Wehrmachtsliedern oder sexueller Belästigung produziert. Regelmäßig. Weißt du, was das Wort heißt, Margarete? Regelmäßig? Weißt du das? Nee, ne? Man kann das alles so machen. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man hier ein Spiel mitspielt, über das sich vor allem diejenigen freuen, die es angefangen haben. Es ist ein Nazi-Spiel von Nazis für Nazis auf Kosten einer jungen schwarzen Frau. Das, Wahrscheinlich kam der Nazi einfach nur bei rein, hat ihr Handy geklaut und die ganzen Tweets abgesetzt, Gehe auch damit er davon jetzt sein aus. Nazi-Spiel spielen kann. Man Hitler kennt hat eine es. Zeitmaschine gebaut und gesagt, jetzt hole ich sie mir 70 Jahre später. Kein Netz für Ja, er hat Nazis. ins Telefonbuch geguckt und sich den deutschesten Nachnamen rausgesucht und dann ist er halt bei der Sarah Lee gelandet. Sarah Lee Heinrich Himmler. Ja, die Margarete. Erwartbar, aber trotzdem schmerzhaft. Ja, perfekte Überleitung. Erwartbar, aber trotzdem schmerzhaft, kann man auch über diesen Bell Tower-Artikel drüber schreiben. Ach, die geben auch noch ihr Häufchen dazu. Ja, genau. Im Endeffekt, ja, es ist eigentlich genau das, was man erwarten würde, ne? Also, hier wird es noch verknüpft mit allen möglichen YouTubern. Wir werden natürlich mal wieder nicht genannt, aber irgendwelche hier, irgend so ein Tim Kellner, wo ich auch noch nicht ein Video von dem gesehen habe. Ich kenne den nur von ich glaube, was Massengeschmack mal über den gemacht hat. Und Ich kenne den aus Memes. das hat mir auch schon gereicht. Und ja, Never Forget Nikki, auch eine Person, wo ich nur mal irgendwie gesehen habe, dass er da vor so einem Globus da irgendwie sitzt, so wie hier der andere Trollo, der mir auch am Arsch vorbeigeht, hier aus dem englischsprachigen Raum, Paul Prison Planet, Joseph der Watson. lauter so Leute, mit denen ich keine Zeit meines Lebens verschwende, mir deren Content anzugucken. Also Never Forgotten Niki unterschreibe ich, wenn man ein Lauda dranhängt. Niki Lauda darf nicht vergessen werden. Ja, meinetwegen. Und ja, aber das ist halt das Ding so. Die haben die kritisiert und ich würde mal tippen, dass wir die wahrscheinlich schon vorher kritisiert haben, weil unser Video war eigentlich ziemlich früh, nach dem hier widerlich weiße Weihnachten oder wie wir das genannt hatten. Ja, das war ungefähr einen Monat nach der Ausstrahlung, nach dem Beginn der Ausstrahlung von dem Karakaya-Talk. Ja. Ja, also ich will es nicht beschwören, dass wir da die Ersten waren, aber und vor allen Dingen auch bei uns. Klar, das war das titelgebende Statement aus diesem Ding und wir fanden das natürlich auch nicht gut, dass sie das so gesagt hat. Aber das war ja bei Weitem auch nicht das Einzige, was an dieser Sendung unglaublich furchtbar war. Also ich erinnere nur an den Liberalismus, was diese Dame, die jetzt mittlerweile für die Zeit Journalistin ist, habe ich auch letztens erst wieder gesehen. Da irgendwie gemeint hat, was sie dann unten drunter noch eingeblendet haben als Erklärung, was dieses Wort Liberalismus angeblich bedeutet. Und dass es ein Funkformat ist, kommt noch dazu. Dann dieses Geschnipse, ne, was ja ursprünglich mal so ein Meme war, um sich lustig zu machen über diese Geträgerten. So von wegen, ja, hier klatscht nicht mehr, das ist Gewalt, ihr müsst schnipsen. Und in dieser verdammten Sendung haben die wirklich unironisch rumgeschnipst, anstatt zu klatschen. Also da gab es so viel Krempel, was da einfach vollkommener Bullshit ist. Und diese ganze These schon allein ist Fridays for Future zu weiß. Und da hat die ja auch behauptet, hier die Sarah Lee, dass ja irgendwie Greta Thunberg, wenn die Greta Thunberg jetzt nicht weiß wäre, dann hätte das gar nicht so einen Anklang gefunden, weil die Greta Thunberg, die wird ja dann als eine von uns irgendwie gesehen oder so. Deswegen ist Sarah Lee Heinrich auch von der mehrheitlich weißen Belegschaft der grünen Jugend zur Sprecherin gewählt worden, weil das nur so funktioniert. Wäre sie weiß gewesen, dann Ja, wenn das nicht funktioniert, ja. oh, Ja, aber die Grünen sind wahrscheinlich einfach kritisch genug, um da drüber hinwegsehen zu können oder so. Andere Leute könnten das ja, wahrscheinlich nicht. aber sag mal Und Fridays auch for da muss Future ich mir und halt die wieder sagen, Grünen, aber Fridays for Future und die Grünen haben doch ordentliche Schnittmenge. ja, aber wenn das jetzt irgendwo stimmen würde, dann müsste doch so jemand wie, keine Ahnung, Martin Sellner, der übrigens auch drin vorkommt, oder irgendwer, müsste sich doch dann denken, so, ja, hier die Greta, das ist so eine richtig nordische, keine Ahnung wie was. So, die muss ich doch gut finden, die ist doch toll oder so. Ne? Aber das macht ja auch kein Mensch. Sondern ich finde es einfach unglaublich. Ja, also ich habe eigentlich eher Mitleid mit dieser Greta und ich glaube, die wird halt irgendwie instrumentalisiert für solche Geschichten. Und die ist, glaube ich, auch überhaupt nicht glücklich, so, weil wenn ich das schon immer höre, von wegen, sie könnte das CO2 sehen oder irgendwelche Dinge. Also. Greta statt Greta. Ja, zu jemanden in dem Alter schon irgendwie so einer Öffentlichkeit auszusetzen, weil die ist ja eigentlich eine der bekanntesten Personen auf dem Planeten geworden mit diesem Kram. Ne? Also, Ja, also da gibt es einiges dran auszusetzen. Und kein Mensch, also ich finde das so widersinnig. Kein Mensch würde doch jetzt irgendwie sagen, so, also entweder du stehst auf dieser einen Seite oder auf der anderen Seite, aber da würde doch niemand jetzt irgendwie sagen, so, ich finde die jetzt gut, weil die hat ja helle Haut. Oder ich finde die jetzt, keine Ahnung. Also, das würde doch niemand sagen. Das ist doch so, so hirnrissig. Also. Das ist doch nur wohl wirklich weder irgendwie ein positives Attribut noch ein negatives Attribut. Das ist doch wirklich vollkommen neutral. Und genauso wäre das auch bei dem anderen Kram. Das ist nur einmal klar, eure Clique, ihr würdet das dann wahrscheinlich feiern, so wie das ja bei der Greta auch gefeiert wurde, dass sie eine Frau ist. Da haben ja auch teilweise Leute behauptet, dass man sofort jedem zugehört hätte, wenn das jetzt Männer gewesen wären, was ich für absolute, also umgekehrt eher. Ne? Also das zeigt ja wirklich so viele Dinge, dass dieses Ding bei den Männern, dass das halt eher dann vollkommen wegignoriert wird und so. Hier schon alleine damals mit Boko Haram und diesem Ding, da wo sie jahrelang da die Jungs umgebracht haben und dann, als sie dann die Frauen entführt haben, war es plötzlich dann ein internationales Ding. Ne? Also da gibt es ja so viele Beispiele in diese Richtung und das halte ich wirklich für absoluten Schwachsinn, diese Behauptung. Dass ja den Männern jeder zuhört und jeder das glaubt. Ja, das, also, ich meine, ihr tut doch das auch alles sofort ab. Irgendwelche Springer-Journalisten sind nur irgendwelche dummen Springer-Journalisten, irgendwelche Leute gehören alle gecancelt und so. Da habt ihr doch super schnell eure Namen da immer parat. Und das sind dann auch immer irgendwelche Männer. So, die könnt ihr ja alle immer wegschmeißen. Und wenn das dann aber mal jemanden von euch trifft und das ist dann eine Frau, dann ist es natürlich sofort wieder alles, ja, alles eine Strategie und so, das haben wir hier halt auch wieder. Der Shitstorm gegen die neue Vorsitzende der Grünen Jugend und die Strategie dahinter. Verschwörungstheorie. Das ist eine Verschwörungstheorie. Und dieser ganze Artikel ist verschwörungstheoretischer Artikel. Und wenn ihr da was gegen Verschwörungstheorie machen wollt und so ein Krempel, dann Amadeo-Antonio-Stiftung keinen Cent mehr geben für diesen Bullshit, den sie hier runterschreiben. Das ist keine Aufklärung. Das ist wirklich nur Aufzählen von irgendwelchen Leuten, die irgendwie fragwürdig sind, meinetwegen sogar zu Recht. Keine Ahnung, aber das ist ihr einziges Argument, was sie haben. Da ist diese Tante, da sind diese Leute, die sind irgendwie fragwürdig, die finden die blöd. Mit anderen Worten, Verschwörung. Ne? Das ist alles nur von denen inszeniert und aufgebauscht und Verschwörung. Und das ist dieser Artikel hier. Verschwörungstheorie. Nichts weiter. Verschwörungstheorie, aufbauen von irgendwelchen Zusammenhängen, die es nicht gibt, indem man einfach nur irgendwelche Akteure irgendwie erwähnt, ne, eure typische Netzwerkanalyse, die ihr da so für unglaublich relevant haltet. Ja, aber einfach nur eine Verschwörungstheorie von euch ist. Und ja, damit dann halt alles unter den Tisch fallen lassen, was eigentlich die Kritikpunkte sind, gar nicht die adressieren müssen, nur irgendwie sagen, ja, hier, der Sellner macht ein Video und sagt irgendwas, dann sind irgendwelche Leute auf irgendeinem Telegram-Kanal, das haben wir ja auch, irgendwelche Zitate aus irgendeinem bescheuerten Telegram-Kanal, als ob das irgendwas sagen würde, weißt du? Die Sachen, die Tante selber bei Twitter sagt, die sind alle egal und so, ne? Aber hier, guck mal, da ein Tobi auf Telegram, der sagt, da fragt man sich, wer recht ist im Weißen oder die Schwarzen, oh, ich meine pigmentierte Menschen, oh, wie relevant, super relevant. Deutschland ist dem Untergang gewidmet, sagt D.D., super relevant. Das ist ja, ne, also wenn das nicht Strategie ist und unsere Gesellschaft hier zerstört, dann weiß ich auch nicht. Irgendwelche Randoms bei Telegram. Täter-Opfer-Umkehr in Bezug auf Rassismus, ja, ganz genau. Versuch politische Einflussnahme. Irgendwas mit AfD und die sagen dann irgendwie der FDP, das fand ich auch gut hier, mehrere Mitglieder der AfD adressierten in Facebook-Postings direkt den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner, ob er es denn angesichts von Heinrichs Aussagen überhaupt wagen könnte, mit den Grünen eine Koalition einzugehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, als FDP-Mitglied finde ich auch eine durchaus berechtigte Frage, ehrlich gesagt. Der bayerische AfD-Politiker Anders Wienhardt wünscht dem FDP-Chef in Anführungsstrichen viel Spaß mit seinen neuen Spielkameraden Timon und Sarah Lee. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das wird nämlich auch problematisch. Dahinter ein Zwinker-Smiley. Es diskreditiert die FDP auch als masochistisch für den Koalitionsversuch mit den grünen Trümmergestalten und Deutschlandhassern. Ja, also Deutschlandhasser, ja. Ja, vor allem wird hier dann so, wird das mit Christian Lindner in einer Weise verklickt, der ist der Adressat von irgendwelchen Posts auf Social Media. Ja. Wie soll er sich dagegen genau schützen? Können Sie mir das erklären? Och, misogynoir. Ich krieg einen Zustand, Ja, ey. und der radikale Linksrutsch, das haben wir ja gerade gehabt, die Tweets. Also, die zu einem radikalen Linksrutsch der FDP führe. Naja, also wenn man mit diesen Leuten ihre Politik fährt, dann ist das ein radikaler Linksrutsch. Tut mir leid. Das ist diese Normalisierung vom radikalen Linksrutsch, die wir seit Jahren hier haben. Und die mit dieser Ampel, da kommen wir gleich noch zu, auch nicht weniger wird. Ja, Auch und wieder lustig. Hierbei ist es wichtig, sich eines der erklärten Ziele der AfD bewusst zu werden: die Zerstörung der Demokratie. der Das parlamentarischen Torpedieren der Demokratie, parlamentarischen ja. Demokratie. Steht das bei denen im Parteiprogramm? Oder ist Nee, das, das ist wie, dieses inwiefern Ding, ist das was sie eines der irgendwie erklärten meinen, Ziele? aufgrund von irgendeinem Halbsatz von irgendeinem Kreisvorsitzenden in hinter weiß ich nicht was Dorf. Ach so, das kann man nur sich so erklären. Ach so. Keine Anders Ahnung, könnte man aber das was nicht wir auf jeden erklären. Fall haben, was sie hier natürlich nicht erwähnen, ist die Linkspartei, ne? Ganz offen auf ihrer Strategiekonferenz. Wie war das Zitat nochmal? Kohle Staatsgelder abgreifen, oder? abgreifen, genau, und Informationen abgreifen aus dem Parlament, was ja nur so ein Ding ist, was die Medien ja so geil finden. Und das dann alles, und da gibt's in jeder Stadt eine vernünftige Antifa, an die man das dann alles übermitteln kann, genau, ja. Aber sowas kommt hier Klauen, natürlich nicht vor Finanzpolizei, die Antifa-Finanzpolizei. bei Beltauer. Und Misogynoir ist irgend so ein Ding von, Sehr ist. geil. Die Wissenschaftlerin Kate Manne benennt in ihrem Werk Down Girl die Logik der Misogynie als Herrschafts- und Kontrollmechanismus der patriarchalen Vorherrschaft. Die Wissenschaftlerin Kate Manne. Aha, die Ja. Dame ist Sozialphilosophin, Autorin, hauptsächlich im Bereich Moral- und Sozialphilosophie sowie feministischer Philosophie, Fokus auf Sexismus. Ihr zweites Buch heißt Entitled: How Male Privilege Hurts Women. Die wird hier einfach neutral als Wissenschaftlerin geführt. Ist aber im Endeffekt eine Priesterin eures Kults. Ja, genauso Sehr wie schön diese gemacht. Person, die dieses Misogynoir sich ausgedacht hat, das ist auch eine, die sich das halt aus dem Popo gezogen hat. Also es ist halt irgendwelche Einschätzungen von der Dame, kann man ja natürlich sagen, als das ist ja auch wieder das Ding. Diese Leute dürfen alle ihre komischen Bücher schreiben. Aber warum kriege ich das hier aufgetischt als letzte Wahrheit? Das ist das Problem. Ja, und was, ich meine, Verflechtung von Rassismus und Sexismus, bla bla bla, schwarze Frau. Wie wäre es, wenn sie einfach halt nicht so eine Scheiße redet? Egal welche Hautfarbe sie hat. Wie wäre es, wenn sie halt eben nicht versucht, mit Aggression, Ablehnung, Provokation durchzukommen, sondern irgendwie mit Brücken bauen und Gesprächen, Dialog und so. Dass schwarze Frauen gesellschaftlich anders betrachtet und beurteilt würden als weiße, ja, von euch. Weil ihr Colorblindness als rassistisch seht. Die Menschen da draußen nicht, denen ist das eigentlich relativ egal, welche Hautfarbe die Leute haben. Hauptsache, sie reden vernünftige Sachen. Also, wenn ich irgendwie, es ist alles so schmerzhaft. Ja, dann regen sie sich noch darüber auf, dass die Leute sich darüber lustig machen, ja, dass die Dame halt aus dem Hartz-IV-Haushalt kommt, und das ist halt auch wieder so dieses Ding, ne? Klar, das ist alles nicht nett und so, aber die Botschaft ist eindeutig, eine schwarze Frau aus armen Verhältnissen soll gefälligst kein politisches Amt innehaben. Nein, die Botschaft ist eindeutig, dass dieses Ding, du lebst in der Gesellschaft, wo du diese ganzen Ansprüche hast, und du nimmst sie auch noch wahr, und dann stellst du dich hin und sagst den Leuten alle, wie scheiße die alle sind und wie ungerecht das alles ist und dass du gefälligst ja mehr verdienst als das. Und da denkt man sich dann halt wieder so, nee, hier passt irgendwas nicht zusammen. Hier passt wirklich irgendwas nicht zusammen. So. Und ich finde das auch enorm, dieser Gegenentwurf, ne? Weil vor ein paar Wochen nach der Bundestagswahl war ja dieses Ding mit der jungen Generation, die Grüne wählt, und der jungen Generation, die FDP wählt, und mit Eigenverantwortung und Vorankommen im Leben und so. Und diese Dame ist so ziemlich der Gegenentwurf dazu, ne? Also jemand, der halt von so einer Abhängigkeit, von so einem System, dann nur immer wieder denkt so, ja, aber wenn wir jetzt dieses System, wir müssen das System einfach nur perfekt machen, so. Ne, wir müssen das einfach nur perfekt machen, so wie ich mir das jetzt hier gerade in meinem Kopf vorstelle. Und da ist das überhaupt kein Problem, dass die Leute alle in diesem System drin sind und Freiheit oder so selber vorankommen, das braucht ja keiner. Ne? Hauptsache, Hauptsache, dieses System funktioniert halt besser so, damit die Leute dann auch bekommen, was sie verdienen. Also wie ich zum Beispiel hier. Guck dir mal meine Hautfarbe an. Durch ihre bloße Sichtbarkeit auf dem politischen Parkett fühlen sich Reaktionäre sowohl in ihrem Frauenhass als auch in ihrem Wunsch nach weißem Suprematismus vor den Kopf gestoßen und reagieren darauf mit Gewalt. Ihr habt einen Arsch offen, Welthauer. Sorry. Wo ist denn da mit Gewalt reagiert worden? Ich hätte nicht nirgendwo gelesen, dass die Frau mit dem Kantholz Ja, geschlagen wurde oder verbale dass ich. Gewalt, ne, Ja, verbal. nee, hier steht einfach Gewalt. Und Ja, das ist ja das ist eine verbale Gewalt, ne. unzulässige Verkürzung und fertig. Ja, und zum Schluss haben wir halt Demoralisierung, weil das ist ja der Sinn und Zweck von dieser Verschwörung hier, die Welthauer hier aufdeckt, ne. Diese politischen Ziele von der Dame, die müssen halt jetzt hier mit allen Mitteln bekämpft werden und deswegen hat man sich halt auf die eingeschossen. Ne? Also das liegt halt nur da dran. Und die Tatsache, dass dieser komische Timon genau denselben Bullshit vertritt wie die und deswegen von allen vernünftigen Menschen, die ich über die Tage gelesen habe, da genauso hart rangenommen wird, wenn nicht sogar noch härter und das auch schon viel länger. Also weil über diesen Timon haben sich Leute schon ewig aufgeregt und jetzt mit dieser Sarah Lee, das kommt jetzt nur auf diesen aktuellen Aufhänger jetzt mal wieder, dass sie jetzt da gewählt wurde, dass die Leute da erstmal auf die schauen, aber dieser Timon ist halt eigentlich andauernd schon im Fadenkreuz von den ganzen Leuten gewesen, natürlich auch wegen seinen ganzen kompletten Aussagen, die halt richtig heftig sind und auf meiner Sicht nicht auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehen, wenn man irgendwie meint, so ja, ist doch geil, wenn man den und jeden einfach mal wegcanceln würde oder so. Und ich will das nämlich nicht, ich will nicht, dass die Leute verschwinden, ich will, dass die Leute zu Verstand kommen, ne? Also, weil um die anderen Sachen brauchen wir uns nicht unterhalten. Wir brauchen uns nicht über die Hautfarbe von Sarah Lee unterhalten. Die wird sich nicht verändern. Aber wir können uns über die Einstellung von der Dame unterhalten. Ich fand das so schön, als Timon und Pumba noch lustige kleine Charaktere waren und nicht in der Ja, Politik. das ist wohl wahr. Ihr eigenes Selbstbild in Frage zu stellen. Nein, bloß nicht. Marx, Freund. Linksextreme. Stell dich ja nicht selbst in Frage. Du bist super toll, genau wie du bist. Zum Ende stellt sich die Frage, ob es sich bei der Kampagne gegen Sarah Lee um eine koordinierte Attacke handelt oder um ein sich gegenseitiges Beflügeln großer AkteurInnen, die darüber ihre UnterstützerInnen agitiert haben. Die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel analysiert in diesem Verschwörung, Artikel die Entstehung von Shitstorm. Verschwörung. Verschwörungstheorie. Ja, ist wirklich lächerlich. Also wirklich. Wie kann man denn so eine Veranstaltung mit Bildhauer betreiben, wenn man nicht die Grundmechanismen hinter sozialen Medien versteht? Das ist mir wirklich. Also, wie kann man als Regierung diesem Scheißdreck Geld geben, wenn der nicht mal die Grundregeln von Social Media versteht, sondern hinter jeder Empörung von mehr als drei Leuten sofort eine Kampagne von Nazis? Ja, und da, dass es in den sozialen Medien ist, ist ja eine Sache, aber dass die ganzen Zeitungen und die ganzen Nachrichtenoutlets darüber berichten, über diese Non-Meldung, das könnte doch auch eine schöne Verschwörungstheorie sein, wie sie Lawitsch vorhin auch im Chat geäußert hat, dass die Grünen von ihren eigenen Fehlern einfach mal ablenken wollen und die Sarah Lee jetzt quasi nach vorne schicken, um von der Menge zerrissen zu werden, damit über sie geredet wird Ja, und das nur glaube über ich sie, nicht. Das weil kann ich mir nicht eigentlich ist es doch vorstellen. alles gar nicht so wichtig, was da mit ihr vorgeht. Und sie hat auch gar nicht so eine wichtige Position. Es Und ist die halt Sachen, die sie Beschwichtigung gesagt hat, genauso wie bei sagen Baerbock, auch ne? Also. wichtigere Politiker auch. Ne? Aber die Koalitionsverhandlungen dürfen jetzt ja nicht gestört werden. Das könnte doch auch eine schöne Verschwörungstheorie sein, Bei oder? Baerbock ist bei denen ja bis heute das auch nur im Kopf angekommen, dass sie so an zwei, drei kleinen Stellen mal irgendwie eine Formulierung gemacht hat oder so. Und die Tatsache, dass sie ja selbst Erfahrungsberichte, also eigene Erfahrungen komplett übernommen hat von anderen Leuten, um sich damit dann zu schmücken, sozusagen hier, guck mal, ich habe diese wichtige Erfahrung gemacht, die mich in meiner politischen Arbeit hier irgendwie geleitet hat und so. Und dann noch mit auf die Tränendrüse zu drücken und solche Sachen, finde ich unglaublich. Und das ist auch eine Charakteraussage, würde ich sagen, ne, über so eine Person. wenn man sowas macht. Aber das ist halt immer wieder alles egal, ne? Genauso wie diese Geschichten halt, wie die dann hingedreht werden und so. Also ich finde das schon alles, ja, ziemlich, ziemlich erhellend über den Charakter von diesen Leuten. Ja, Also und auch andererseits, dass sie damit ja auch durchgekommen ist, sehr lange, ne? Und weiterhin ja auch. ja. Ja, und hier ganz zum Schluss habe ich noch ein Interview mit der Sarah Lee Heinrich eingereicht. Schon etwas länger, aber einfach immer dieser Punkt, ach, die arme junge Dame, der kann man das doch gar nicht vorwerfen, die war doch so jung. Da wird hier ganz am Anfang direkt mal gefragt, wie waren sie denn so drauf als 14-Jährige? Moment mal, muss ich mal kurz hinscrollen. Ach, wo habe ich es denn jetzt getan? Egal, also sie hat sich selber beschrieben als, ach ja, hier, was für eine 14-Jährige waren Sie? Ich war ein Teenager, der einen großen Teil seines sozialen Lebens im Internet verbracht hat. Ich habe viele Freundschaften dort geknüpft und wurde eigentlich kurz nach der Battle-Rap-Phase dort auch politisiert. Meine Mutter ist Hartz-IV-Empfängerin und ich habe mich im Internet mit anderen Leuten über Armut und soziale Ungleichheit unterhalten, auch über die Black Lives Matter-Proteste und Rassismus. Meine Freunde haben mich in der Schule Moralapostel genannt, weil ich mich sehr viel mit Ungleichheitsfragen und Antidiskriminierung beschäftigt habe. So, also das ist ihre Selbsteinschätzung, wie sie damals drauf war. Das einfach zu allen Sachen, ach, ich war ein dummes, junges Kind, ich wusste es nicht besser. Rein ideologisch hat sie sich nicht großartig verändert und ja, so Sachen wie die Kommentierung unter dem Hakenkreuz-Symbol und sowas, ne, da wird auch direkt nachgefragt vom Interviewer unter einem Tweet mit einem Hakenkreuz-Symbol, haben sie Heil geschrieben. Ich kann mich selbst nicht mehr daran erinnern, diesen Tweet verfasst zu haben. Klar, ne? Finde ich auch gut. Also, die eklige weiße Mehrheitsgesellschaft wird auch angesprochen. Warum haben Sie diese Worte gewählt? Vielleicht ist es gut, hier einmal mit dem Kontext anzufangen. Bla bla bla bla, irgendwas mit Greta Thunberg. Und ich glaube auch heute noch, dass das nicht der Fall wäre, wenn Greta Thunberg, also Greta Thunberg musste weiß sein, sonst hätte sie keinen Erfolg gehabt. So, das ist im Endeffekt der Kontext gewesen. Ja, also man hatte auch Probleme mit der Hautfarbe. Ne? Ich meine, ich sage jetzt nichts Neues, aber ich finde es das lustig, dass es im Interview auch alles nochmal so wiederholt. So, nochmal, eklige weiße Mehrheitsgesellschaft, das waren die falschen Worte, die ich damals verwendet habe, auch weil sie verletzend waren. Ich finde es aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass schon vor 2 Jahren rechte Accounts für die AfD das Video zusammengeschnitten und aus dem Kontext gerissen haben, um einen Shitstorm gegen mich zu starten. Also so, und Das ist dann so wechselt sie ein direkt den übler Herzschlag. Narzissmus, den die Frau fährt. Ja, Alles ja, ist ja. natürlich immer gleich eine Verschwörung gegen sie. Es kann nicht sein, dass einfach Menschen Medien auch gucken und dann was hören, sowas Beschissenes, wie sie es gesagt hat, und sagen, nee, das finde ich aber falsch. Da gehe ich jetzt mal auf Twitter und sage, nee, das halte ich für Unsinn. Ja, wir haben es übrigens gar nicht geschnitten. Bei uns war es in voller Länge Na, das abgespielt. stimmt so ja nicht. Wir mussten irgendwann wir konnten das Bild irgendwann nicht mehr zeigen, weil Funk versucht hat, uns. Ja, wir haben trotzdem sämtliche Statements abgespielt, glaube ich, aus dem Video. Also wir haben da eigentlich nichts rausgelassen an Inhalt. Meine Freunde haben mich in der Schule übrigens Moralapostel genannt. Irgendwer hat gestern auf Twitter geschrieben, wohl eher Doppelmoralapostel, was ich sehr unterhaltsam fand. Genau. Ja, also die Rechten sind schuld an allem. Kritik an meinen Aussagen würde sich gerne stellen. Inwiefern? Moment, was war noch richtig? Ach so, ja. Die schwurbelt teilweise schon sehr rum und ich finde das sehr gut, dass die interviewende Person hier auch immer ein bisschen nachhakt. Sie wurden nicht für ihre sozialpolitischen Positionen angegriffen. Das wäre ja auch schwierig gewesen. Rechte können ja nicht sagen, dass sie gegen Sozialpolitik sind. Deswegen wird im Internet gezielt nach Möglichkeiten gesucht, uns als Partei oder mich als Person zu diskreditieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nochmal. Nee, das Warum Kritik. können die das eigentlich nicht sagen? Ich denke, das sind alles Sozialdarwinisten, die jeder für sich alleine und sowas wollen. Verstehe Genau, ich und die nicht. ja auch nie ein Blatt vom Mund nehmen und oder so. Und also mal nehmen sie kein Blatt vom Mund, manchmal sprechen sie nur in Code, ne? Dog-Whistling und so. Ja, also. Elke, die schlaue Elke. Genau, nun ein Kommentar von Elke Eidenreich. Erstens, um mal bei diesem Mädchen zu bleiben, bei Sarah Lee Heinrich. Sarah Lee Heinrich heißt Ja. sie. Sie hat überhaupt keine Sprache, sie kann gar nicht sprechen, haben wir gerade gesehen. Das sind wieder Kinder, die nicht lesen. Das ist diese Generation, von der ich immer wieder merke, wie sprachlos sie ist, wie unfähig mit Worten umzugehen. Zweitens, dass sie so über die Gesellschaft spricht, das ist unbenommen. Aber drittens, wenn einer aussieht wie sie, frage ich natürlich, wo kommst du her oder wo kommen sie her? Und zwar nicht, um sie zu diskriminieren. Alle sind immer sofort diskriminiert und beleidigt, sondern weil ich sofort sehe, die kommt nicht aus Wanne-Eickel oder Wuppertal, sondern die hat Eltern, die von woanders kommen. Und ich finde das keine diskriminierende Frage, wenn ich einen netten, dunkelhäutigen Taxifahrer habe, der perfekt Kölsch spricht und ich sage, wo kommen Sie eigentlich her? Und er sagt, meine Eltern sind aus Marokko. Ich finde da kein Problem, dass man fragt, weil man sieht es ja. Das gehört doch zu uns dazu. Ich finde das wunderbar, dass wir so viele Menschen aus anderen Ländern hier haben, die bei uns leben und sich auch so wie Sarah engagieren bei den Grünen. Aber dass sie in jungen Jahren unterschrieben hat oder einen Tweet unterschrieben hat mit Heil, das geht eben gar nicht. Das ist überhaupt gar nicht komisch. Man kann alle möglichen Scherze machen. Wie viel Quatsch habe ich in meinem Leben schon geredet, als junges Mädchen und auch als ältere Frau, aber doch nicht Heil. Es gibt gewisse Witze, die sind off the records, die gehen gar nicht. Und das ist auch bei ihr der Fall. Und ich habe das Gefühl, dass das ein Mädchen ist, das nicht genug nachdenkt. Das hat überhaupt nichts jetzt mit Migration oder Sprecherin Herkunft. jetzt der Grünen Jugend, ne? Ja, sie ist Sprecherin der Grünen Jugend. Sie kann ja gar nicht sprechen. Sie muss ja erst mal lernen, richtig zu formulieren. Wie Und das wie macht mich meinst du das? skeptisch, dass man sagt, Hauptsache divers, Hauptsache Migrationshintergrund, Hauptsache Quote. Das ist eben der falsche Weg. Ja, so sieht's aus. Der hat das richtig Ja, erkannt, vor allen Dingen am Ende, ne? bis auf das mit dem, man darf keine Witze über Heil machen. Also da bin ich anderer Ansicht und auch schon Ernst Lubitsch hat damals seinen Film Heil Hamlet genannt, in dem er Hitler verarscht hat. Ja, das stimmt. Also das sehe ich nicht ganz so eng, wie sie das Ja. sieht. Ich denke, das muss man dann einordnen. Klar, wenn das jemand benutzt, weil er wirklich irgendwie Hitler-Fan ist, dann ist das natürlich ein No-Go, Ja, genau. aber Ich meine, im jemand, der Endeffekt das. ist halt ihre Meinung jetzt, ne? Und ich finde das auch soweit in Ordnung. Und vor allen Dingen das, was sie am Ende gesagt hat, ist halt einfach die reine Wahrheit, ne? Also das war jetzt auch das eigentlich, worauf ich mich jetzt bezogen habe, als ich gemacht habe, ja, weil so ist es ja halt, ne? Also ich meine, die grüne Jugend, die haben ja auch ihre Doppelspitze da, immer ein Mann, ein Frau und diese Geschichten und deswegen ist denen das natürlich wichtig und auch da wieder, ihr könnt halt nicht beides haben. Ihr könnt halt nicht zum einen die Leute da hinstellen und sagen so, ja, hier, guck mal, wir sind so toll, hier unsere Bundessprecherin, die hat ein bisschen dunklere Haut. Und auf der anderen Seite dann wieder sagen so, ja, jetzt kommen ja aber die ganzen Leute und sagen, ja, guckt euch doch die mal an, was sie für einen Quatsch redet und jetzt steht ihr ja hier total schlecht da, aber die hat ja dunklere Haut, also alle Leute mit dunklerer Haut, die werden jetzt hier quasi mit reingenommen und was weiß ich nicht was, ne? Ja, sucht euch eins aus, ne? Weil so funktioniert dieses Identitätsspiel halt, was ihr da unbedingt spielen wollt, ne? Spielt Die dumme Spiele, Frage. macht dumme Preise. Wenn ihr die Leute mal als Individuen sehen wollen würdet, dann wäre das auch nicht so schlimm. Da würden auch die Leute, die Quatsch reden, dann halt auch für sich alleine Quatsch reden und nicht wieder für was weiß ich nicht wen alles. Und für diese Aussagen hier, ne, so viel zum Thema. Immer die Frauen und die dürfen sich nicht äußern. Also die Frau Heidenreich hier hat ganz schön Spott abbekommen von allen möglichen Leuten, inklusive von Herrn Amjahid, der irgendwie einen Ach Gott, der 20-Tweet, Mohammed. Grind irgendwie über sie gestartet hat mit irgendwelchem Quatsch, den ich jetzt hier gar nicht rausgesucht habe, weil er auch zu bescheuert war, aber nur irgendwelche Sachen über keine Sprache haben und bla bla und ja, das riecht die Leute natürlich tierisch auf. Und da haben die auch ihre ganzen im ganzen Hohn und Ablehnung da freien Lauf gelassen. Ne? Und da überlegt sich kein Mensch so irgendwie, dass ja hier die Frau Heidenreich jetzt eine Frau ist und dass man die ja dann nicht diskriminieren darf oder so. Alte weiße. Da wird halt aus allen Rohren dann wieder geschossen, ne? Weil das geht ja dann halt. Das ist halt Outgroup, ne? Das geht ja dann wieder. Das ist auch die Kommentare über sie, so, ja, die kann sich halt einen Schwarzen nur als Taxifahrer vorstellen, als Dienstleister und so. Wenn ich Sätze von Menschen so uminterpretiere und rumdrehe und dann bin ich nicht ehrlich einfach. Dann bin ich dann versuche ich einfach nur Schaden anzurichten. Also genau das, was die anderen Leuten immer vorwerft, interessanterweise. Komisch, ne? Immer das Gleiche. Ja, vor allem mit anderen Vorzeichen. Solidarität an unseren Chat, der hier von Heilkräutern über Heilapfelwein, Heilerde, Heilbutt und der heilige Bimbam, Hubertus Heil, Heiländer, all diese Sachen, die man jetzt nicht mehr sagen darf wegen Ecke Heidenreich. Naja, die heilige Nacht bald auch nicht mehr. Ne? Stille Nacht, piep, liege Nacht. Ja, hier haben wir die Dame vom Jakobin-Magazin, vom Salon marxistischen Jakobin-Magazin, die Chefredakteurin. Ich finde das so, wie kann man sich denn nach den Jakobinern benennen? Das ist mir so ein bisschen rätselhaft. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wie heißt das immer, Dog-Whistling, oder? Das neue linke Magazin Massenmörder, oder was? Ich meine, what the fuck? Ja, Normalisierung, würde ich sagen, ne? Ja, auf jeden Fall, sie schreibt hier, und sie schreibt das am 11. Oktober diesen Jahres, schlimm genug, dass man überhaupt sagen muss, aber Sarah Lee ist eine stabile Genossin und ich bin froh und stolz, dass sie Autorin bei uns ist. Ein Angriff auf eine ist ein Angriff auf uns alle. Nichts als Solidarität, will ich Sarah. Stabile Genossin, sagt die Chefredakteurin vom marxistischen Jakobin-Magazin. Ich würde da jetzt gerne mal eine andere linke Politikerin drin fragen, wie sie sich dabei fühlt, wenn hier nichts als Solidarität für dich, Sarah, und auf der anderen Seite wird eine prominente linken Politikerin, die auch Sarah heißt, ständig mit der groben Kelle verprügelt von ihren eigenen Parteileuten, obwohl sie eine Frau ist. Ich meine, denk mal drüber nach. Ja, aber die ist ja praktisch rechts, haben wir ja gelernt letzte Woche, ne? Die sollte ja mal eher in die FDP gehen. Das ist unsagbar. Und vor allem, der Vater von Sarah Wagenknecht kommt aus dem Iran. Und jetzt Schachmatt, Leute. Ihr macht eine Woman of Color fertig. Ja, nur ich dachte, für euren die Iraner Spaß. Sind die ursprünglichen Arier, dachte ich. Naja, auf jeden Fall, das ist hier der Artikel, den die Dame geschrieben hat beim Jakobin-Magazin, also die Sarah Lee Heinrich. Der ist erschienen am 13.09. dieses Jahres, also auch gerade erst. Und heißt, die Ampel steht auf Gelb. Grüne und SPD wollen regieren, während sie sich zur Linkspartei abgrenzen. Fassen sie die FDP mit Samthandschuhen an. Das ist gefährlich! Ja, hier, ne? Die gute Sarah, die so eine aufrechte Demokratin ist und das überhaupt nicht auszusetzen gibt. Die möchte gern mit der SED koalieren. Weil mit der FDP was machen? Steht hier im marxistischen Jakobin-Magazin. Das ist gefährlich. Dann sollte gefährlich. Sie vielleicht mal zu den Pyramiden von Giffey reisen und sich da von Franziska erklären lassen, wie man ohne Not ein rot-rot-grünes Bündnis schmiedet. Ja, oder nach, wie heißt es, Mecklenburg-Vorpommern, wo die Vorgängerin von der Franziska als Frauenministerin, die uns den ganzen Demokratie-Leben-Quatsch eingebrockt hat, die damals die Schirmherrin vom Eislam-Wettbewerb mit Nemi El Hassan war. Ne? Küsten-Barbie mit den dicken Beinen. Ja, und das ist auf jeden Fall ihre These hier beim Salon marxistischen Jakobin-Magazin. Die FDP ist gefährlich. Mach mal lieber mit der SED. Aber gibt es überhaupt nichts daran auszusetzen? Normalisierung von Linksextremismus und so? Nein! Nie im Leben. Also, wie kommen die Leute denn darauf, dass es ja nur bei der eine Frau ist? Bla bla bla bla bla. Geil, oder? Wie gesagt, die andere Sarah angucken und nochmal überlegen, ob ich nicht vielleicht aus Versehen Blödsinn rede. Ja. Ich suche gerade noch mal die Frau Schwesig, hatte ich hier nämlich auch noch. Und nicht die Augen einblenden, bitte. Nee. Nehmen Koalitionsverhandlungen mit die linke MV auf, nach Sondierung und guten Gesprächen mit allen demokratischen Parteien. Ja, haben wir uns überlegt, Demokratie ist langweilig. Wir wollen lieber Demokratie leben. Sehen wir hier das beste Grundlage für verlässliche, stabile Regierung. Eine starke Wirtschaft. Mit der SED. Gute Löhne. Mit der SED. Sozialen Zusammenhalt. Mit der SED. Und Schutz der Natur. Mit der SED. In Mecklenburg-Vorpommern. Ja, aber Normalisierung von linken Positionen? Nein. Es wird nur rechte Positionen normalisiert. Und deswegen dürfen wir niemanden in Ruhe lassen, weil ansonsten Faschismus. Ja, und da es ja nur rechte politische Gewalt gibt, haben wir jetzt hier einen Artikel, den sich wahrscheinlich SWR aktuell ausgedacht haben. Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch, mehrjährige Haftstrafen für brutalen Angriff bei Querdenken-Demo. Junge Linke hatten Gewerkschafter des rechten Zentrum Automobil niedergeschlagen. Ein Opfer lag im Koma. Dafür müssten die beiden Angeklagten einige Jahre in Haft. Junge Linke. Junge Linke. Nicht mal irgendwie gewaltbereite Linke oder Linksextreme oder so. Nein, junge Linke waren das. Ich würde mir, also ich glaube nicht, dass in diesem Ton über eine rechte Tat berichtet würde. Vor allem nicht, wenn einer der Angegriffenen dabei im Koma landet. Aber gut. Ja, genau. Und so eine Berichterstattung und halt die allgemeine Rhetorik führt halt dazu, dass die Gewaltschwelle von Linken gegenüber Rechten sehr gering ist. Ich will jetzt nicht Ja. sagen, dass die Gewaltschwelle von extremen Rechten gegenüber allen anderen nicht auch gering ist. Aber hier werden ganz normale Leute, die sich halt irgendwie als links selbst identifizieren, werden radikalisiert, dadurch, dass es so verschönigt dargestellt wird oder beschönigt dargestellt wird. Eine schlimme Straftat, ganz schlimm alles. Sowohl Aber junge Linke. die Angeklagten als auch die Opfer wurden von politischen Gruppierungen unterstützt. Vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingeschätzte Antifa-Gruppen führten regelmäßig Solidaritätsaktionen für die zwei jungen Männer durch. Auch die Ortsgruppe Stuttgart der sogenannten Roten Hilfe e.V. engagierte sich für die Angeklagten. Und natürlich sollen die Opfer enge Kontakte zur rechtsextremen Szene gehabt haben. Was interessiert mich das in dem Bericht? Es interessiert überhaupt nicht. Also, das kann man da wegen mir diskutieren, aber das hat eigentlich nichts mit der Tat zu tun, weil Gewalt ist egal gegen welche Menschen. Gewalt aus politischen Gründen ist immer ein verabscheuliches Verbrechen und sollte auch immer hart bestraft werden, egal zu wem die Opfer Kontakt hatten oder nicht. Es sei denn, es handelt sich um Tyrannenmord, ist alles andere Unsinn. Alles andere führt nur dazu, dass sich die Spirale weiter hochdreht und irgendwann halt auseinanderfliegt. Ja, aber bitte Tyrannen-Innenmord, ja? Ja, und es wird ja sogar schon so überspitzt, hier denken wir doch nur an die patriarchale Gesellschaft und die alten weißen Männer, die alle anderen unterdrücken und so weiter und so fort. Es wird doch sogar schon auf diesem Niveau argumentiert, um genau das zu evokieren. Der Tyrannenmord. Ne? Ja. Gewalt gegen niemanden ist in Ordnung. Nicht gegen Gewalt gegen Gruppe X ist in Ordnung. Das sollte eigentlich klar sein. Aber Ja. immerhin 5 Jahre und 6 Monate für den einen, 4 Jahre und 6 Monate für den anderen. Da haben sie jetzt Zeit, mal drüber nachzudenken, was sie da getan haben. Ja, Natascha Strobel, meine Damen und Herren, die Krise des Konservatismus, die Verrückung der Normalität. Ja, auch hier wieder, ne, eine offen linksextreme Person, eigentlich auch eine Ja. Marxistin halt. Ne? Also sie hat es zwar, glaube ich, noch nie gesagt, dass sie eine Marxistin ist, aber diese ganzen Dinge also lässt eigentlich keinen Zweifel Die offen. marxistische Feministin war die Kracher, ne? Das ist die Kracher, ja. Und die nennt sich ja heute auch nicht mehr so. Das habe ich ja nur noch archiviert von ihrem alten Twitter-Account, den sie ja mittlerweile auch nicht mehr benutzt. Sie hat ja dann diesen Shitstorm, weil sie in irgendeiner ARD-Doku mit Antifa Aufklebern auf ihrem Laptop irgendwie aufgetreten ist und danach hat sie sich ja meinen neuen Account gegönnt. Und seitdem hat sie das marxistische Feministin da auch nicht mehr stehen, aber wir haben Ja, es siehst du, archiviert. Sarah Lee Heinrich von Drache lernen als singen. Ja, aber dann wirst du wahrscheinlich den schönen Händel nicht weggeben. Ja, aber das verstehe ich ja auch nicht. Ne? Also warum lässt man immer diese Leute... Also, weil wenn du die Strohbilder schreiben lässt über Konservative, weißt du, dann kannst du auch, dann kannst du auch einen Sellner einladen und den über, ja, keine Ahnung, über... Einwanderung. Ja, zum Beispiel irgendwas schreiben lassen. Ja. Du weißt ja, wenigstens ist das gut für den Chefredakteur, er weiß vorher schon, was er bekommt. Ja. Die Republikaner in den USA, die Tories in Großbritannien oder die ÖVP in Österreich sind ja eigentlich klassisch konservative Parteien. Sie übernehmen aber Sprache, Rhetorik und ideologische Elemente der extremen Rechten. Von euch, habe ich diese Woche erst wieder gehört. Entschuldigung, aber die Natascha ist einfach beschränkt, was das so angeht. Die kann nicht weiter als 16 Jahre zurückblicken, scheint mir. Weil wenn sie das nämlich könnte, würde sie sehen, dass konservative Parteien schon immer solche Standpunkte vertreten haben. Die mussten die nicht von der neuen Rechten lernen. Konservative Parteien, das steckt schon irgendwie im Namen. Was die aber lernen, ist diese ganzen progressiven Talking Points. Also jetzt hatten wir erst wieder Schreie, Rufe nach Quoten. Wir schaffen es nicht ohne Quote, hat diese eine Tante da von der CDU irgendwie gemeint. Und diese, die wir, glaube ich, bisher noch am meisten gefeatured hatten von allen aus dem Bundestag, die Ulle ehemalige, Kulisch, oder? Nee, die ehemalige stellvertretende Fraktionsvorsitzende von CDU, CSU, die Frau Schön. Nee. Nadine Schön. Ich glaube, von der hatten wir so viele Beiträge wie von keiner anderen. Und die wäre ja eigentlich gar nicht in den Bundestag eingezogen dieses Mal, weil sie da im Saarland nicht genug Stimmen auf sich versammelt hat. Und da ist extra dann die Annegret Kramp-Karrenbauer hat Platz gemacht, damit sie dann da nachrücken darf. Und der fällt jetzt zur Erneuerung der CDU auch nichts anderes ein, außer Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen. So als ob das irgendwen interessieren würde. Und vor allem die CDU und CSU werden sowieso von den Frauen am meisten gewählt, von allen Parteien. Und das schon immer. Und also mit fast, also mit wenigen Ausnahmen, schon seitdem es die Bundesrepublik Deutschland gibt. Und trotzdem dann irgendwie zu meinen, dass das irgendwen interessiert, wie viele Frauen dann da, nee, das interessiert euch ja in eurem beschissenen Netzwerk, wie viel Macht und Einfluss ihr kriegt. Euch interessiert das ja. Aber außerhalb von eurer Partei interessiert das keine Sau. Und das ist jetzt nur ein Power Grab aus meiner Sicht, dass man da wieder mal probiert, ein bisschen was rauszuholen, dass man irgendwelche Sachen strukturell bekommt, ne? Die sonst einfach nur sich ergeben aus den Entscheidungen von den Leuten. Ja, aber es führt jetzt zu sehr vom Thema. Aber was ich eigentlich sagen wollte hier, wo sie sagt, die Tories, da habe ich diese Woche erst wieder gehört, dass die jetzt auch irgendwie auf dem, keine Ahnung, Trans und keine Ahnung was Zeug irgendwie sind und wir dürfen nicht, müssen aufpassen, wie man über die Leute redet und oh mein Gott, alle leiden und so. Ja, aber die werden alle immer rechtsradikaler und so. Bullshit, wieder vollkommene, wieder das Gegenteil von dem, was wirklich die Realität ist. Das absolute Gegenteil von dem. Aber Expertise, super Expertise. Ihr seid solche verdammten Scheiß-Experten. Ich merke das schon. Jeder Anspruch auf Konsens und Staatsräson wird von diesen Parteien über Bord geworfen und gegen eine Lust an Polarisierung eingetauscht. Diese Dynamik hat einem politischen Zwischenspektrum zum Aufschwung verholfen, dem radikalisierten Konservatismus. Radikalisierter Konservatismus ist kein eigenständiges ideologisches Spektrum, sondern eine Dynamik innerhalb des Konservatismus, eine Verrückung der Normalität. Die verschiedenen kumulierenden Krisen führen dazu, dass die Akzeptanz für das etablierte politische System schwindet. Das große Versprechen der Nachkriegszeit, es wird von Generation zu Generation besser und es gibt mehr Wohlstand für alle, ist längst nicht mehr einlösbar. Und wir leben in einer Zeit der vielen Krisen. Die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 ist nicht überwunden. Die Klimakrise wird gerade erst fassbar. Dazu kommen gesellschaftliche Krisen zu Repräsentation und Identität. Nein, diese gesellschaftlichen Krisen zur Repräsentation und Identität sind in eurem Kopf und nur in eurem Kopf. Übrigens, Natascha Strobel wurde in Wien geboren. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Autorin. Gerade erschien ihr Buch Radikalisierter Konservatismus. Macht man das jetzt so? dass man praktisch irgendwie die Leute irgendwie einen ungekennzeichneten Gastbeitrag schreiben lässt über das Thema ihres Buches und das dann unten noch mit einer Anzeige schildert. Macht man das so im Journalismus? Müsste dann nicht groß oben Journalismus drüber stehen? Ist eine in der Verlagslandschaft macht man auf jeden Fall. Man sollte da drüber schreiben, Achtung, dieser Artikel ist Werbung. Werbung, sonst haltet ist es nämlich den Journalismus, nicht. Er hat Haltung. Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob Männer wie Kurz, Trump oder Johnson bis in die Wolle gefärbte ideologische Überzeugungstäter sind oder nicht. Aha. Ja, das Resultat sind sie nicht. Sind sie überhaupt nicht. Lassen sich ständig mit eurem Bullshit anstecken, mit eurem Geheule und oh mein Gott, die Menschen leiden, gibt uns Macht oder macht selber, dass die Menschen weniger leiden, indem ihr unsere Talking Points aufnehmt und in unsere Richtung schießt. Das Resultat ist, dass es konservative Parteien gibt, die mit den Mitteln der extremen Rechten arbeiten und damit Erfolg haben. Das passiert auf strategischer, ideologischer, aber auch handwerklicher Ebene. Dieser Mittel der extremen Rechten, meine Güte, immer diese Wischiwaschi-Begriffe. Dieser radikalisierte Konservatismus hat dabei einen absoluten Machtanspruch, den er nicht mehr bereit ist, im Ausgleich, im Konsens zu teilen. Nein! Nein, Natascha! Diesen Anspruch habt ihr. Ihr wollt alle Leute platt machen, die nicht für eure Masseneinwanderung sind. Ihr wollt alle Leute platt machen, die irgendwie Sarah Lee Heinrich für die falsche Bundessprecherin der grünen Jugend halten und alle solche Dinge. Ihr habt einen absoluten Machtanspruch, den ihr nicht teilen wollt. Im Gegenteil, also das ist wirklich, wirklich armselig, wirklich den anderen den Aufkleber aufkleben zu wollen, den man selber irgendwie auf dem Rücken kleben hat. Und das in einem Umfeld, wo der politische Gegner mehr und mehr der eigenen Talking Points ja sogar übernimmt. Und dann das Ganze so darzustellen, als ob das nicht so wäre, sondern der sich noch weiter radikalisieren würde, wortwörtlich. All das passiert aber nicht nur aus nihilistischem Machtkalkül, sondern es wird eine politische Agenda verfolgt. Diese politische Agenda ist die Aushöhlung aller demokratischen Strukturen. Oh, das zeigt so sich hier. In das einem so schnellen Umbau des Sozialstaats, das waren die Grünen und die SPD, aber auch in Attacken auf die unabhängige Justiz und kritische Medien. Steve Bannon machte als Berater von Trump schon klar, dass er letztere der eigentliche Feind sei. Oh je. Das ist Projektion aus meiner Sicht. Das ist so heftige Projektion. Es ist ein Irrglaube, einzelne Proponenten als Unfälle oder Anomalien der Geschichte zu betrachten. Das ist gefährlich und übersieht, dass die Wurzeln dieser Entwicklung in der zunehmenden Krisenhaftigkeit der politischen Nachkriegssysteme liegen. Und auch auf der gesellschaftlichen Ebene gibt es eine Entwicklung, die der Soziologe Wilhelm Heidmeier als verrohtes Bürgertum bezeichnet. Der radikalisierte Konservatismus ist dessen Entsprechung auf der parlamentarischen Ebene. Alter, Natascha, ich weiß, du denkst dir gerne Geschichten aus und hantierst gerne mit Worten, die du eigentlich nicht verstehst, aber das hier ist ein bisschen viel. Du kannst nicht einfach alles, was deine Seite macht, auf die andere projizieren und dann behaupten, es sei ein Sachbuch. Das funktioniert so nicht. Radikaler Konservatismus ist also Symptom, nicht Ursache der Krisenzeiten. Dabei ist er längst ein weltweites Phänomen. So unterschiedlich sich die jeweiligen politischen Systeme und ihre Historie auch sein mögen, in vielen Ländern sind es eben konservative Parteien, die semi-autoritäre Systeme installieren, Polen, Ungarn, Brasilien, USA oder Österreich. Auch in Deutschland gibt es Rufe nach einem deutschen Sebastian Kurz, der Chef der Jungen Union, Thielmann Kuban, hat darin genauso die Antwort auf die Wahlniederlage gesehen, wie der Vorsitzende des CDU-Landesverbands in Hamburg, Christoph Ploss. In allen Ländern ist die Justiz die letzte Verteidigungslinie der Demokratie, fällt auch die demokratische Verfasstheit dieser Länder. Das zeigt sich gerade in Polen, wo der Verfassungsgerichtshof gefügig gemacht wird. Als wenn das bei uns nicht schon lange passiert wäre, Natascha. Als wenn, wir haben ja schon bekennende intersektionale Feministinnen im Verfassungsgerichtshof sitzen. Und warum haben wir die da? Weil andere intersektionale Feministen die da hingeschoben haben. Das ist nicht besser als in Polen. Der Preis für den Moment, also ich wollte nur noch mal kurz sagen, Nur damit wir das hier mal konkret machen, ne? Weil bei denen ist es ja immer so bla bla bla. Ne? Also wir meinen einmal diese Dame, das war glaube ich auch aus Mecklenburg-Vorpommern, die da in einem Artikel geschrieben hat, ja, der Antikommunismus, wir dachten ja, der wäre hier weg, ne, und so, aber der ist ja immer noch da und das ist ja so schlimm. Und dann meinen wir diese Dame in Berlin, die wir uns angeschaut hatten von dem Gender-Dingsbums da, und wo bei diesem Strategiekonferenz von der Linkspartei, die eine da stand und meinte, der Antikommunismus und sie haben so Verfassungsrichterin nicht gewählt, aber jetzt machen wir eine neue hier. Und dann waren wir natürlich noch die Frau Bär aus dem Verfassungsgericht. Die ehemalige Hausbesetzer-Szene und so weiter und so fort haben wir auch nochmal unser Ausschnittvideo da zu dem Thema war hier dieses, wie haben wir es genannt, radikales postmodernes Recht für die Leute, die es noch nicht kennen, gerne nochmal angucken können. Ja, soweit von mir. Und jetzt den letzten Satz, den ich besonders, also den ich wirklich demokratiefeindlich im Endeffekt finde, und zwar zutiefst, und der mich Frau Strobel wirklich verachten lässt. Der Preis für den elektoralen Erfolg dieser konservativen Parteien sind Demokratie und Rechtsstaat. Wir hatten jetzt 16 Jahre eine pseudokonservative Partei. Und da hat der Rechtsstaat gelitten, das stimmt, und die Demokratie. Aber das so zu behaupten, dass der Wahlerfolg der konservativen Parteien mit Demokratie und Rechtsstaat bezahlt werden muss, also das ist einfach so irrsinnig, Ja, und vor allen dass ich Dingen. mich frage, wie dieser Artikel es durch den, also Ja. Und diese Leute durch die stellen, diese Leute Elektorat stellen, geschafft hat. diese Leute stellen sich ja auch von früh bis spät hin und sagen von wegen, so und so viel Vergewaltigungen werden nicht verurteilt, als wäre das ein Fakt. Oder ja, hier, Black Lives Matter, die Polizei ist rassistisch und das System ist rassistisch und strukturell und alle werden benachteiligt und tralala. Aber das hat natürlich überhaupt, das führt natürlich zu gar nichts und das führt nicht zu irgendeiner Aufweichung vom Rechtsstaat oder so, dass ihr die ganze Zeit immer ruft, Wolf, Wolf, der Wolf kommt. Und die Leute, die dann da stehen und sagen so, ja, müssen wir noch mal gucken, ob das wirklich so ist, oder keine Ahnung, oder müssen wir mal schauen, was wir hier aufbauen können oder so. Nein, die Menschen leiden sofort, autoritäre Regierung hier. Wir brauchen Standeswahlrecht, weil es gibt zu wenig Frauen und deswegen brauchen wir Parität und Demokratieförderung von oben runter und alles muss geregelt werden, jeder Aspekt des Lebens, weil ansonsten Ungerechtigkeit und tralala. Ihr seid die, die von früh bis spät so tun, als wäre das ja alles nicht hinnehmbar, um dann natürlich eure Utopie hier durchzusetzen. Und das ist nicht umgekehrt, das sind nicht die Konservativen, das ist nicht dieser Christoph Dingsbums da aus Hamburg oder irgendwelche Leute, die sich an irgendwelchen Entwicklungen stören und die als zu weitgehend empfinden oder nicht gut finden oder so, wie Gendersprache und solchen Sachen, und da vollkommen vernünftig argumentieren. Das sind nicht die, die den Rechtsstaat aushöhlen, sondern ihr seid das. Und ihr wisst auch genau, dass ihr das seid, weil ihr, anders kriegt ihr eure Utopie ja nicht hin. Das ist ja nämlich schon seit etlichen Jahrzehnten oder fast 100 Jahren ja schon euer Dilemma. Das, oder schon über 100 Jahren. Das ist ja gerade das Gramsci-Ding. Dass ihr da ja gesessen habt und euch an den Kopf gekratzt habt und festgestellt habt, dass diese ganzen Leute hier, eure Arbeiter, die wollen euren Kommunismus nicht. Die sind zufrieden und glücklich in dieser Welt, wo sie sich da frei bewegen können und sich selber überlegen, was sie machen, sich selbstständig machen können oder was weiß ich nicht was. Da nicht, ja eben nicht irgendwie von allen Leuten da vorgeschrieben kriegen, wie sie ihr Leben zu leben haben und solche Dinge. Und dann einfach mit irgendwelchen fremden Leuten mit Geld, ganz ohne dass sie die kennen müssen oder irgendwas von denen teilen müssen oder so, da Waren und Dienstleistungen und sowas tauschen können auf dem freien. Mit freien Sachen und das wollt ihr ja alles nicht. Weil ihr wollt ja eure scheiß Revolution, die kriegt ihr aber nicht, weil die Leute alle glücklich und zufrieden damit sind. Das ist alles nicht perfekt, aber im Großen und Ganzen kommen die Leute damit nämlich prima klar. Auf jeden Fall viel besser als mit eurem System. Und deswegen müsst ihr das schlecht reden und deswegen müsst ihr immer wieder kommen und immer wieder einen neuen Ansatzpunkt finden, um irgendwie zu sagen, ja, es ist aber nicht hinnehmbar, es ist so furchtbar und die Leute leiden, die leiden so schlimm. Und jetzt hier unsere Utopie, das ist doch das, was dafür sorgt, dass die Leute nicht mehr leiden. Und vollkommen außer Acht lassen, dass diese ganzen Geschichten, immer wenn die bisher versucht worden sind, immer genau dazu geführt haben, ne, hier Jakobin-Magazin, immer wieder dazu geführt haben, dass da erst recht Ausbeutung war, dass da erst recht hier, ne, diese ganzen China-Sachen, die wir die letzten Wochen hatten, dass da erst recht dieser Druck da ist zur Konformität, dass diese ganzen Minderheiten einfach planiert werden, weil man Stabilität, weil man Stillstand, weil man Konformität haben will. Und dass er da auch noch den großen Führer dann wieder anbeten könnt, dann aber halt im Kommunismus und nicht im Faschismus. Und das meint ihr dann wahrscheinlich wäre besser, aber im Endeffekt läuft es auf denselben Bullshit hinaus. So. Und da ist das alles, diesen ganzen Krempel, den ihr haben wollt, den kriegt ihr da alle nicht. Aber das wollt ihr nicht wahrhaben. Ihr wollt euren Autoritarismus haben und ihr habt dieses Utopie vor Augen. Aber ja, wenn ihr da wirklich da seid, aber dann wird es zu spät sein. Und dann könnt ihr so viel rumheulen, wie ihr wollt. Da gibt es dann keine Möglichkeit mehr. Und deswegen müssen wir jetzt dafür sorgen, dass einfach eure Maske fällt und die Leute das sehen, was ihr tut und euch diese Macht nicht geben, da eure Utopie zu errichten und zu diesem ganzen Zerrbild, was ihr von der Realität zeichnet, immer wieder sagen, nein, das stimmt nicht, es ist ein Zerrbild von der Realität, es ist falsch, was ihr hier behauptet, ist das Gegenteil ist der Fall. Und wir kommen ja halbwegs gut miteinander klar und die Probleme, die wir haben, müssen wir mit Vernunft und mit Augenmaß lösen und nicht mit den ganzen Tisch umschmeißen und irgendwie autoritäres System einfügen. Ja, hier haben wir die evangelische Kirche, genauer gesagt die Frauenkonferenz der evangelischen Kirche in Sachsen. Die hat nämlich einen Frauentag irgendwie veranstaltet am 9. Oktober. Es ist ein versöhnlicher Titel, unter dem der Beirat für Frauenarbeit der Evangelischen Landeskirche Sachsen am Samstag zu einer Konferenz legt. Demokratie im Dialog. Doch die Frauenkonferenz sorgt bereits vor Beginn für Kritik. Der CDU-Landtagsabgeordnete Rico Anton forderte den Landesbischof in der Bild auf, die Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen. Der Grund: für 11 Uhr ist ein Workshop unter dem Titel Der Fall Lina E. Autonomie, autonome Projekte und Kriminalisierung von Frauenwiderstand vorgesehen. Geil. Wir erinnern uns, Lina E., die Dame, die mutmaßlich mit anderen zusammen Rechte oder rechtsextreme Menschen in Ostdeutschland ausgespäht hat, denen aufgelauert hat, maskiert und die dann mit Dingen wie Schraubenschlüsseln und so traktiert hat, sodass durchaus lebensbedrohliche Verletzungen hätten entstehen können. Schädelfrakturen, Jochbeinfrakturen etc. pp. Also jemand, der gnadenlos mit schweren Gegenständen auf die Köpfe anderer Menschen eindrischt, um seiner politischen Meinung Ausdruck zu verleihen. Ist nicht ganz das, was Jesus gesagt hat. Also ich habe nochmal in der Bibel nachgeguckt. Ich habe dann irgendwo gefunden, verprügel politische Anteilsdenkende mit schweren Gegenständen. Hat er, glaube ich, nicht gesagt. Ja, aber die evangelische Kirche findet, das ist Kriminalisierung von Frauenwiderstand, wenn man diese Frau dafür anklagt, dass sie Gewalttaten mitgeplant und mit ausgeführt hat, mutmaßlich. Was soll einem da noch einfallen, evangelische Kirche? Also wäre ich nicht schon lange. Kriminalisierung, ja. Dabei ist es ja. Ja, das ist wahrscheinlich die Dreifaltigkeit. Ziel der Veranstaltung sei es, der Frage nachzugehen, ob autonomer Widerstand zwangsläufig früher oder später kriminalisiert wird. Nein! Nein, nein, nein, nein, nein. Nein, evangelische Kirche Sachsen. Was hier kriminalisiert wird, sind Angriffe mit Waffen auf Menschen. Ja, Leute, das wird nicht kriminalisiert. Dass dort versucht worden ist, den Leuten den Schädel einzuschlagen. Ja, mit kriminalisiert meinen die ja, es ist eigentlich nicht kriminell, aber es wird kriminalisiert. Und das ist ja das, der Wahnsinn in dieser Leseart. Der Fall Lina E. sei das jüngste Beispiel der Kriminalisierung von Frauenwiderstand, ist auf der Internetseite der Evangelischen Landeskirche Sachsen zu lesen. Und ich glaube, da kann ich eigentlich nur sagen, Evangelische Landeskirche Sachsen, ihr habt den Arsch offen. Ganz ehrlich. Ja, also Warum sprecht ihr nicht zum Beispiel über diese Demo, die da in Leipzig war? Wenn ihr doch schon in Sachsen seid, könntet ihr darüber sprechen, wie die Linke versucht, dort Polizisten einzuschüchtern mit schlecht verhüllten Morddrohungen, dass sie im Kofferraum landen, wie Hans-Martin Schleyer und so. Warum sprecht ihr nicht darüber? Warum sprecht ihr über eine Sache, die auch noch gar nicht ausgegoren ist? Weil der Prozess gegen Nina E. ist ja noch gar nicht gelaufen. Wir wissen überhaupt nicht, welche Belege die Polizei dafür hat und ob es in der Verurteilung endet, etc. pp. Aber die evangelische Kirche hat halt einen Draht nach oben, die hat wahrscheinlich nachgefragt und gesagt, war die das? Hat die das gemacht? Und die Gottin hat dann gesagt, nee, das war kriminalisierter Frauenwiderstand, kümmert euch mal drum. Ja, vor allen Dingen, hier habt ihr halt echt euren Doppelstandard. Und hier habt ihr auch euer Frauending so. Ne, ja, das ist Identitätspolitik im Endstadium. Ja, und im Chat geht auch schon wieder der Kinski um. Der, ja, ich wollte gerade sagen, der Apostel Kinski hat ja nämlich gesagt, Jesus hätte eine falsche Bildung. Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus. Ich hätte einen Schraubenschlüssel genommen und ihm den... Nee, Moment, das hat er nicht gesagt. Alter Schwede. Ja, aber vielleicht sieht sich die Landeskirche Sachsen in der Nachfolge von Klaus Kinski und befürwortet das Einschlagen von Schädeln mit Schraubenschlüsseln. Einen anderen Schluss kann ich ja daraus nicht ziehen, außer dass die evangelische Landeskirche Sachsen Gewalt befürwortet. Ist ja nur autonomer Widerstand, ne? Ja, vermummte Verhaus von NRW-Minister Reul stammen wohl aus linker Szene. Der Innenminister Doch. Nordrhein-Westfalen. Oh. Der Herr Reul, den hat man ja auch schon ein paar Mal immer im negativen Kontext. Ich bin nämlich absolut kein Fan von ihm. Jetzt hat er hier irgendwie mal eine Idee, die dann auch mal die Linken trifft, nämlich ich glaube, es ging um Vermummungsverbot, irgendwie sowas. Ja, ich glaube, irgendwas mit Vermummung war das Ding. Und ja, auf jeden Fall haben die halt irgendwelche Feuerwerkskörper gezündet bei ihm vom Haus. Er war nicht da, aber es hat natürlich zum Großeinsatz geführt und sie haben im Endeffekt niemanden aber erwischen können von den Leuten. Und Die in den Wald geflüchtet sind. Kann der Wald sich nicht wehren? Keine Ahnung, der war wahrscheinlich schon damit beschäftigt, irgendwelche Schwarzen abzuhalten. Ich hoffe, das sind welche. Ja, stimmt. Wahrscheinlich sind gleichzeitig wollten Schwarze wandern gehen und dann war am einen Ende vom Wald, waren die Ents gerade damit beschäftigt, die halt draußen zu halten und konnten halt sich nicht. Wahrscheinlich, ja. Ich hoffe wenigstens, sie haben sich Tollwut durch einen Fuchsbiss eingefangen oder so. Das wäre gut, ja. Naja, was mir hier zu dieser Geschichte noch einfällt, ist halt wirklich dieser Herr Reue. Ne? Also der ist bei mir halt wirklich bekannt für seine. Und da ist das halt mal angebracht. Und das wird ja immer davon geredet, ich müsste immer wieder daran denken, an dieses Wort raunen. Das heißt ja immer irgendwie so, ja, es wird geraunt, irgendwie irgendwelche Leute raunen. Und das wäre dann irgendwie so quasi, sie deuten irgendwie an, dass irgendwelche Leute ja wohl gefährlich werden oder irgendwelche Dinge, Entwicklungen ja wohl gefährlich werden. Und dieses Raunen, das ist ja dann auch schon irgendwie problematisch, weil das... Ja, keine Ahnung, verunsichert die Leute oder sorgt irgendwie für schlechte Dinge und so. Und dieser Begriff Raunen, der trifft für mich auf jeden Fall auf diese ganzen Aussagen von Herrn Reul zu, wenn er dann da immer wieder über Meinungsfreiheit redet und über irgendwelche Dinge. So komplett unkonkret und ohne irgendwas richtig zu formulieren. Aber es ist halt so ein Ding von wegen, ja, es gibt da irgendwie so die Bedrohung und die dürfen wir natürlich nicht zulassen, dass die Bedrohung bedrohlich ist, weil... ja, Menschen irgendwas machen und das ist ja bedrohlich und Bedrohung und so. Und ne, nichts Konkretes, aber es läuft alles, das ist dieses ewige so, ja, die Meinungsfreiheit, ne, klopf, klopf, klopf, so, die ist doch eigentlich total gefährlich und die Menschen, ne, die sind irgendwo und da hat keiner ein Auge drauf und die sagen dann Dinge und oh mein Gott und lauter solche Sachen, ne. Und ja, das ist eigentlich das, was ich da seit dieser, und das ist ja eine gelb-schwarze Regierung da in Nordrhein-Westfalen. Und seitdem der Reul da im Amt ist, höre ich immer nur so einen Krempel von dem eigentlich. Irgendwelche Sachen mit Rechtsextremismus und Polizei. Und da gab es ja auch so ein, Er hat sich da ja auch überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert mit so einem Ding, auch mit irgendwelchen angeblich rechten Chats in der Polizei, wo sich hinterher herausgestellt hat, das waren nur irgendwelche Memes, die eigentlich noch nicht mal für Rechtsextremismus waren, sondern sich quasi lustig gemacht haben über Rechtsextremismus und solche Dinge. Da ist er richtig mit auf die Nase gefallen. Die Leute, die da irgendwie entlassen worden sind, die, das musste dann, die, ja, das war halt dann unrechtens und so. Und ja, also Leute, solche Sachen. Ne? Und jetzt ist hier mal irgendwas, ne, wo man sagen würde, so ja, eventuell bei irgendwelchen wirklichen Dingen, die auch auf der Straße dann passieren oder so, sollen sich die linken Leute nicht vermummen. Und dann watscheln die direkt vor sein Haus und zünden irgendwelche Feuerwerkskörper und so, was ich jetzt bei diesen anderen Geschichten jetzt nicht gesehen hätte, dass sich da große Leute drüber aufgeregt haben. Aber trotzdem werden sich wahrscheinlich die Leute nicht davon abbringen lassen, zu sagen, so ja, diese ganzen Rechten hier, die sind ja so gefährlich und das sind die gefährlichsten hier überhaupt. Und dieser ganze Linksextremismus ist nur aufgebauscht und bla bla bla bla bla und so, ne? Ja, das fällt mir dazu auf jeden Fall noch ein. Ja, Ergebnis der Sondierung zwischen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Auch die Ampel Papers genannt. Ampel-Papers. Ja, nicht die Jamaika-Verhinderungspapers. Ja, also es stehen schon ein paar interessante Sachen drin, über die vorher gar nicht so gesprochen wurde. Ja, also und ein paar Sachen, die einfach sehr, sehr seltsam sind. Also was mich am meisten überrascht hat, ist das mit dem Kohleausstieg, dass der beschleunigt werden soll auf 2030. Und ja, das mit dem Wahlalter für Bundestagswahlen auf 16 Jahre, das finde ich so die beiden seltsamsten Dinge in der ganzen Angelegenheit. Alles andere war relativ vorhersehbar. Und was ist euer Ja, Highlight? also ich habe mich auf jeden Fall die Sprache, in dem das gehalten ist, ist aus meiner Sicht halt auch wieder so dieses Ding, was ich immer Variablenbezeichner nenne. Ne? Also ganz viele Dinge, Respekt und gegenseitige Rücksichtsnahme. Ja, also hier geht es um die Sondierungsgespräche, aber auch für Sachen, die hier in Forderungen drinstehen, wo ich mir immer so denke, Kraft der Zivilgesellschaft. Ne? Was bedeutet das im Endeffekt? Ne? Also, weil klar, das sind alles Konzepte, die können auch in eine gute Richtung gehen. So, ne? Da können sich auch gute Dinge hinter verstecken. Aber ich befürchte halt eben, dass das mit so Ideen von den Grünen und von der SPD eher nicht so sein wird, ne? Sondern eher in die Richtung gehen wird, die wir seit Jahren ja schon hier Woche für Woche anhand von aktuellen Beispielen immer wieder beschreiben. Und ja, also es war im Endeffekt so, wie ich es vermutet hatte. Ich hatte ja schon die Vermutung geäußert, dass quasi im wirtschaftlichen Rahmen sogar diese FDP-Punkte da reinkommen werden und dass sie da auch für diese Sachen halt streiten werden, dass sie sich da nicht unterkommen, buttern lassen werden. Aber halt bei diesen ganzen gesellschaftspolitischen Dingen, das hatte ich ja auch schon mit dem, was ich ja als Sicherheitslücke da bezeichnet habe, war mir schon relativ klar, dass ja, diese Sachen da wahrscheinlich gar nicht groß diskutiert werden, weil man ja dann irgendwie so sagt, so ja, das ist ja alles nur Fortschritt und das ist ja alles nur nett sein und das ist ja alles nur empathisch sein und deswegen brauchen wir das natürlich alles und müssen wir es unbedingt machen. Und deswegen gehen wir ja auch mal zu dem Bereich, würde ich mal sagen, mit den sozialpolitischen Dingen. Ja, genau. Überschrift: Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie. Oder wie wir es dann, intersektionaler Feminismus. Ja, gute Beschreibung, ja. Deutschland ist ein modernes Land. Und das ist schon wieder so ein Ding, ne, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber geredet. Das war auch diese Anita Sarkeesian-Nummer irgendwie, was die auch, glaube ich, irgendwie immer lernen an ihren Universitäten. Du musst erstmal mit offensichtlichen Wahrheiten anfangen und dann abgleiten in irgendwelche Behauptungen. Ich glaube aber, die haben da einfach ein D vergessen. Deutschland ist ein moderndes Land. Ja, und Mit großer Vielfalt, was haben sie da vergessen für einen Buchstaben? Ich denke, da haben sie aus Einfalt Vielfalt gemacht. Ja. Unterschiedliche In der unterschiedliche Lebensumstände und Leben. Ach Herkunftsgeschichten Gott, wenn ich. zusammenkommen. Na, Ja. was hat das mit Politik zu tun? Wir begreifen diese Vielfalt als Chance und wollen gerechte Teilhabe in allen Bereichen organisieren und Diskriminierung klar entgegentreten. Ja, aber gerechte Teilhabe in allen Bereichen. Ich meine, nehmen wir uns mal Basketball raus. Wie wollt ihr das machen? Müssen Leute über 1,90 auf Knien spielen? Kriegen die anderen Stelzen? Was wollt ihr denn da machen? Das ist Geschwurbel. Ja, aber ich denke halt eben im politischen Bereich wird es auf Paritätsgesetz hinauslaufen. Yay, Mindestens endlich mal wieder was Verfassungswidriges. Entweder Paritätsgesetz oder halt irgend so eine Leitvariante, dass man. Aber glaubst du, Lindner hat genug Arsch in der Hose, um das Paritätsgesetz praktisch zur Wasserscheide zu machen, zu sagen, mit uns nicht? Nee, glaube ich nicht. Nö. Zu machtgeil sind sie dafür. Ja, schade eigentlich. Ich denke halt eben auch, dass das ist ja gerade das, was ich halt eben letzte Woche auch schon gemeint habe, ne? Dass dieser Bereich. Ja, die haben ja genug Leute auch in der FDP, die halt eben einfach nur meinen, so, ja, ist doch total ungerecht, ne? Die Leute, die haben ja gar nicht Mitspracherecht und so. Und klar. Wir wollen doch keine Diskriminierung, ist doch ja, klar. Genau, ey, wer genau. will denn schon Diskriminierung du hast, haben? Du hast natürlich genauso viele Leute, und das ist ja auch der Grund, warum ich da noch nicht ausgetreten bin in diesem Laden. Du hast, oder viel mehr Leute, würde ich sagen, aber halt eben nicht. Also im Moment ist es halt gerade so, dass es da so ein Netzwerk gibt, würde ich sagen. Und wo dann so Menschen wie diese Dame da aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, wo mir gerade der Name nicht einfällt, die ja auch bei diesem ganzen Kram sehr federführend war, Frau Jasper Winter, so heißt sie, und die ja auch bei der Naumann-Stiftung oder Schlaumann-Stiftung, wie ich sie freundlicherweise immer nenne, da jetzt einen hohen Posten gekriegt hat vor einem halben Jahr oder so. Und das sind so Leute, die auf jeden Fall diesen Dreck gefressen haben. Ja, dass es ja mit Freiwilligkeit da nicht weitergeht und dass man da jetzt irgendwas tun muss. So, jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die eigentlich in dem, was wir gerade von der Strobel gehört haben, schon mal geil ist. Wir wollen unsere Rechtsordnung der gesellschaftlichen Realität anpassen. Quasi der anekdotischen Evidenz anpassen. Der gefühlten Realität. Ja, dem Geschrei von diesen ganzen fühlenden Menschen anpassen, ja. Ja, aber Rechtsordnung der Gesellschaft in Realität anpassen, da würde ich sagen, okay, dann müssen wir endlich gegen's organisierte Verbrechen vorgehen, weg mit den Rockerclubs und den Familienclans, knallhartes Durchgreifen dagegen. Ach nee, Staatsangehörigkeitsrecht, Familienrecht, ach so, okay, transsexuellen Gesellschaft. Ach so, das meint ihr mit Rechtsordnung. Oh je. Yeah. Ja, doch wieder ein transsexuelles Gesetz. Ein Pakt für das Zusammenleben möchten sie möglich machen. Früher auch bekannt als Ehe. Pakt für Zusammenleben. Ja, echt. Ja, aber Ehe ist doch nur zwischen Mann und Frau. Es macht keinen Spaß mehr, in diesem Land zu leben. Da, jetzt habe ich es gesagt. Deutschland ist ein modernes Einwanderungsland. Fuck off! Es ist auch sehr lustig, dass das. Gut, ich meine, man muss jetzt schon wieder 15 Jahre in die Vergangenheit gehen, aber da hätte sich kein deutscher Politiker gesagt, von irgendeiner Partei getraut, das so zu sagen, wenn alle sagen, ja, wir sind es an sich nicht, ne? Wir müssen damit klarkommen. Und jetzt steht das in den Ampel-Papers drin, ja, in den offiziellen. Das, ne? Frauen, so weit sind wir gekommen. Aus vielen Staaten haben ihre Heimat gefunden, Familien gegründet und verdienen ihren Lebensunterhalt. Vor allem Männer. Ja, das ist nämlich auch schon wieder die Frage, ist das überhaupt noch haltbar, die Bevölkerung so zu destabilisieren, indem man das Verhältnis von Frauen zu Männern so aus dem Gleichgewicht bringt? Oder ist das einfach eine dumme Idee? Ja, und wie viele von diesen Leuten stehen dann irgendwie, wenn es gegen Israel geht, auf der Straße und solchen Sachen? Na? Keine Ahnung, fragt man Nemi. Ja. Daher wollen wir ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht schaffen. Wir wollen das Fachkräfteeinwanderungsgesetz praktikabel ausgestalten. Wir wollen außerdem ein Punktesystem als zweite Säule zur Gewinnung von qualifizierten Fachkräften. Als zweite Säule. Neben der Masseneinwanderung von Ungelernten und so gibt das zweite Säule noch. Nur die Frage ist doch, wer will denn noch hierher in Zukunft? Hier, wo du die meisten Steuern auf der Welt zahlst, das meiste Geld für Mieten und Strom raushaust und all diese ganzen Sachen. Das Einzige, was hier noch günstig ist, sind Lebensmittel von fragwürdiger Qualität. Und damit wollt ihr Leute anlocken? Die sind früher gekommen, weil sie wenigstens sich ein Auto kaufen und auf der Autobahn rumblasen konnten. Das wollt ihr auch ändern. All Nee, diese das wollen Dinge. sie nicht ändern. Ja, Das wollen haben sie wir doch schon, aber die rausgekriegt. Ne? FDP hat es halt Ja. rausgehandelt. Ja, und eben, also Wir verglichen wollen mit unser den. sicheres Land noch sicherer machen. Ja, frag doch mal die Leute aus Würzburg. Frag doch mal, ob die sich da sicher fühlen in dem sicheren Land. Jede und jeder in Deutschland soll sich sicher fühlen, ob auf der Straße, zu Hause oder im Netz. Du weißt aber schon, wie das Netz funktioniert, liebe Ampelkoalition, oder? Dass das nicht sozusagen in Deutschland ist, das Netz. Ja, aber in Aber Deutschland machen wir das endlich sicher. Weißt du, hast du ja gerade bei Sarah Lee Heinrich und so gesehen, ne? Überall Misogynoir Misogynoir. und ja. Dafür kommt es vor allem mehr präventive Sicherheit an. Ja, mehr Ja, präventive Sicherheit im Pre-Crime Netz. am besten. Pre-Crime. Du könntest jetzt was posten, also haben wir dir schon mal den Zugang abgeschaltet. Ja, weil reflexiver Faschismus und so, ne? Dazu brauchen wir motivierte, gut ausgebildete und ausgestattete Polizistinnen und Polizistinnen. Wer will denn noch Prügelknabe vor euren Laden werden, wenn ihm von Regierungsseite ständig in den Rücken gefallen wird, wenn ihm ständig gesagt wird, nee, also das ist aber rassistisch, wenn du den hier jetzt kontrollierst, nur weil er im Grüneburg Park, hier im Dingsbums Görlitzer Park steht. Wer will denn da noch Polizist werden? Eure Einwanderer oder was, die auch keinen Bock haben, hierher zu kommen aus den vorher genannten Gründen? Ihre Präsenz und Bürgernähe macht sie für uns zu einem unerlässlichen Partner. Sag mal. Sag mal. Rechtsstaatlichkeit und Verhältnismäßigkeit sind die Maßstäbe. Okay, nach denen sie Dienst für alle tun. Ja gut, dann ist ja alles in Ordnung. Ist alles ganz klar geregelt, ja, genau. Wir wollen dafür sorgen, dass sie die verdiente Anerkennung und den Respekt für ihre wichtige Arbeit erfahren, sagt Anna, Le nee, Anna Charlotte Bertha Lena, oder wie heißt sie? ACAB, ja. Gott, oh Gott. Ja, Anna Charlotte aber Alba Baerbock, glaube ich. verdiente Anerkennung und Respekt für die wichtige Arbeit. Aber ihr lasst Leute die hanebüchensten Sachen über Polizisten skandieren bei linken Demos. Ihr lasst linke Demos diese Menschen körperlich angreifen. Und dann tut ihr so, als wolltet ihr dafür sorgen, dass die Anerkennung und Respekt bekommen oder was? Soll ich mal lachen? Wir wollen Freiheit und Sicherheit gewährleisten und die Bürgerrechte stärken, in Klammern, aber nur, wenn ihr nach unserer Pfeife tanzt. Wir werden die Fähigkeiten und Strukturen für die Abwehr von Cyberrisiken verbessern. Bla, bla, bla, bla. Greta Thunberg wäre ganz gut, um das hier zu kommentieren. Wir werden in allen Bereichen entschlossen gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Islamismus, Linksextremismus, Queerfeindlichkeit und jede andere Form der Menschenfeindlichkeit vorgehen, damit Vielfalt auch in gleicher Sicherheit für jede und jeden möglich ist. Ja, und zu diesem Thema. Dazu dient auch ein Demokratiefördergesetz. Genau, und Wir zu diesem bekommen es Thema. endlich. Da haben sich Leute darüber aufgeregt, dass hier Linksextremismus mit drin steht und haben gesagt, oh, hat die FDP etwa die Bundestagswahl gewonnen oder warum steht hier Linksextremismus drin? Nee, weil es eine Gefahr für unsere Gesellschaft ist, genau wie Rassismus, Rechtsextremismus, Islamismus und der andere Scheiß. Oh Gott, die öffentliche Hand sowie Ja. ihre Institutionen müssen hier Vorbild sein. Ja, deswegen hat die grüne Jugend Strukturell, auch hier. strukturell. Ja, Demokratiefördergesetz, ne? Dieser Scheißdreck, den sie hier, wo auch wieder keiner sagen kann, was. Also es ist halt Geld für Frau Roig, Für ne? Frau Kahane. Für Frau Kahane, genau. Und das sind alles Leute, die nur Hier hat damit jemand im beschäftigt Chat. sind, von früh bis spät dieser Gesellschaft Sachen zu unterstellen. Genau, hier bitte den Rent von eben von mir einfügen, wieder Wort für Wort. Weil es ist genau derselbe Scheiß schon wieder. Und nein, kein Aber Cent für diese es leiden Leute. doch Leute, Chris. Wir werden uns für mehr Vielfalt in der Arbeitswelt einsetzen und dafür Sorge tragen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Das sind alles so, genauso oben heißt ja, es, es sollen 400.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden, davon 100.000 vom Staat. Wie macht ihr das mit den restlichen 300.000? Zwingt ihr örtliche Bauunternehmer mit vorgehaltener Waffe, Häuser zu bauen oder zwingt ihr Frauen mit vorgehaltener Waffe in Führungspositionen zu gehen? Naja, das ist dann wahrscheinlich ein Ziel oder so, ja. Ja, auf jeden Fall, wir wollen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt an gesellschaftlichen Entscheidungen teilhaben können, bedeutet für mich Paritätsgesetz, Quoten. Ich weiß nicht, wie man das anders interpretieren kann. Verfassungswidrig. Ja, und natürlich den Gender Pay Gap, ne, den müssen wir die Lohnungleichheit wirksam verringern. Was ja auch nicht seit ich weiß nicht, wie viele Jahren, die sich immer wieder alle auf ihre Fahnen schreiben und immer wieder behaupten, das wäre alles möglich. Aber es ist es halt nicht. Weil diese Ned Aronax hat eine gute Idee im Chat. Wir zwingen die Frauen, die Häuser zu bauen. Sehr gut. Wir wollen den Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes um ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität ergänzen und den Begriff Rasse im Grundgesetz ersetzen. Das heißt aber, Moment mal, Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität. Kann ich dann jeden anzeigen, der mich eine Scheißhete nennt oder mir irgendwie unterstellt, mit meiner Heterosexualität würde ich irgendwem was tun? Das wird eng. Da müsst ihr aber gut formulieren, damit ja, das nicht allerdings, sexuelle losgeht. Identität ist ja nicht gleich, das ist ja gerade das Ding, also diese Identität, das ist ja im Endeffekt nicht die Sexualität. Weil sonst würde da stehen, wegen Sexualität und das ist, Männlein, Weiblein ist ja schon verboten. Das ist halt hier auch wieder diese Trans-Geschichte. Ne? Das ist im Endeffekt Jordan Peterson-Ding, wenn man es genau nimmt. Also. No lobsters. Ja, also. Lobsters will be discriminated against. Das kann halt sein, dass das hinterher wieder so ausgelegt wird. Ne? Dass du im Endeffekt die Person, die vor dir steht und sagt, ich bin eine Frau, dann auch so sehen musst. Und wenn nicht, ist es eine verbotene Diskriminierung. Kanada. Wir wollen das Wahlrecht überarbeiten, um nachhaltig das Anwachsen des Deutschen Bundestages zu verhindern. Wer es glaubt. Das Wahlalter für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und Europäischen Parlament wollen wir auf 16 Jahre senken. Dann aber bitte auch die Strafmündigkeit. Also das ist aber auch sehr perfide, dass es hier so formuliert ist. Wir wollen das Wahlrecht überarbeiten, um nachhaltig das Anwachsen des Deutschen Bundestags zu verhindern. Das würde ja im Endeffekt nur heißen, wir wollen, dass die Jüngeren wählen, weil die wählen die etablierten Parteien. Ist das so? Ja. Naja, keine Ahnung. Statistisch gesehen, ja. Ja, aber dieses Jahr will ich auch nicht ausblenden. Wenn wir das Wahlalter auf 16... Ja, da will ich eigentlich gar nicht weiter drüber diskutieren. Das dann, müssen wir auch die Strafbarkeit auf 16... Ja, da haben wir schon so oft drüber geredet. Dann haben wir halt Jugendstrafrecht von 16 bis 19. Was mir dazu eher einfällt, ist, ach, Sarah-Lee Heinrich war doch erst so jung, als sie den Krempel geschrieben hat, drehen sich um und sagen, wir wollen das Wahlrecht auf 16 senken, weil die sind doch genauso schlau. Das fällt mir eher dazu ein. Aber das hier mit dem Kulturleben will ich auch nochmal hervorheben. Wir setzen uns für eine starke Kulturszene und Kreativwirtschaft ein. Mit anderen Worten, keine Ahnung, irgendwelche Böhmermänner und Leute, die uns gewogen sind, da sorgen wir dann auch dafür, dass sie ihre gesellschaftszersetzende, alle Leute ankotzende Scheiße schön weiter raushauen können, auch wenn dafür kein Mensch bezahlen würde. Na, also das lese ich hier rein. Der Mammon hat da ein schönes Video gestern dazu in die Gruppe gepostet, das heißt Böhmermann in a Nutshell auf YouTube. Das kann ich zu dem Thema nur sehr empfehlen. Ja, und dann haben wir hier hinten noch irgendwas mit Europa, wo irgendwas drin stand, wie von wegen Europa ist Deutschland, Deutschland ist Europa. Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt ist mir schlecht. Am ja, deutschen Wesen. Talking Point. Die EU ist kein fernes Zukunftsprojekt. Nein, sie ist ein fernes Elitenprojekt. Hm. Wir befähigen die was? Ja, und natürlich jetzt hier Schutz unserer Lebensgrundlagen, NATO, super. Energieversorgung für Deutschland und Europa diversifizieren. Ihr seid überhaupt nicht für Europa zuständig. Ja, von Atom steht übrigens nichts drin, ne? Ach, und wer hätte es gedacht? Deswegen würde ich mich auch nicht wundern, wenn wir dann bald unsere schönen Blackouts auch kriegen und so. Mit Boris es wird einfach Altreu. Langsam mathematisch schwierig. Ja, weil es ist ja jetzt schon mit Ansage so, dass wir sehr viel Strom importieren werden müssen. Und wir sind ja nicht die einzigen europaweit, die diese Strategie fahren. Und da fragt sich halt irgendwann, woher soll man den Strom noch importieren? Das heißt, wir müssen wieder andere Kraftwerksbaumaßnahmen durchführen. Ja, ich prognostiziere, es wird Gas werden. Wir werden ganz viele Gaskraftwerke bauen müssen. Und zwar ganz schnell. Das wird lustig. Hier haben wir noch die Kinderrechte im Grundgesetz, wo auch wieder niemand uns sagen kann, was das jetzt sein soll. Und also was das jetzt für Rechte sein soll, die die Kinder nicht haben, weil alles, was wir dazu bisher bekommen haben, und das ist ja auch so ein Ding, was sie seit etlichen Jahren schon irgendwie dran arbeiten und immer wieder heißt es nur, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie haben besondere Rechte und deswegen müssen die Kinderrechte ins Grundgesetz. Zum Beispiel ein Recht auf, wie ist es mit dem Recht auf Leben für Kinder? Und ich kann mich noch genau erinnern, dass auch diese Reden von den FDP-Politikern, bei Kinderrecht und Grundgesetz hatten sie ja in der letzten Legislaturperiode auch schon. Und an der Stelle, wir müssen noch nicht zu lange drüber reden, weil das wird nicht kommen. Schon insofern, weil für eine Grundgesetzänderung brauchst du ja 2/3 vom Parlament und dann glaube ich auch nochmal vom Bundesrat. Und das wird schon blockiert werden da. Also 2/3 Mehrheit kriegen sie bestimmt. Naja, wenn die CDU so weiterschwächelt in den nächsten Landtagswahlen. Ja, also ich sehe das nicht kommen. Könnte der Bundesrat zumindest kommen, aber ja, schauen wir mal. Ja, jedenfalls das, also mit den Kinderrechten. Und es sagt niemand irgendwie so, ja, pass auf, das ist jetzt das Recht und das haben die nicht und das brauchen die jetzt und deswegen machen wir es rein. Sondern es ist immer nur, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, bla bla bla bla bla. Kinderrechte, Kinderrechte, Kinderrechte, Kinderrechte. Und so super schlaue Menschen, die dann irgendwie meinen so, ja, willst du jetzt, dass die Kinder keine Rechte haben oder was? Oder warum jetzt hier Kinderrechte nicht ins Grundgesetz? Das ist doch wichtig so, die sollen doch auch Rechte haben und bla. Ja, und was die Leute halt vermuten, was dahinter stecken könnte, sind dann so Sachen, dass sie da dann irgendwie sich dann das denken, so ja, hier, das ist ja schlecht für die Kinder, wenn sie irgendwie bei Konservativen aufwachsen oder so, die ihnen dann irgendwelche konservativen Ideen geben. Und deswegen müssen sie jetzt hier zur Freien Deutschen Jugend oder wie ist das Ding und da vom Staat dann lernen, was hier irgendwie Phase ist und so, damit sie dann da zu ihrem Recht kommen, auch den Sozialismus richtig kennenzulernen oder irgend solche Dinge. Also man weiß es halt nicht. Ne? Also ich will nicht sagen, das ist eine Tatsache, aber das ist halt das, was die Leute vermuten, weil es ja nie gesagt wird, was sich dahinter verbirgt und warum wir das jetzt unbedingt brauchen. Es gibt nur alle möglichen sozialistischen Parteien, die das unbedingt fordern. Und deswegen, ja, kommen die Leute dann auf solche Ideen. Also tut mir leid. Meckert nicht bei mir, formuliert das aus, was das bedeuten soll und dann sage ich euch auch, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber solange wie das nicht passiert, finde ich es auf jeden Fall schlecht und lehne es ab. Brauchen wir den Scheiß nicht. Ja. Ja, das waren so die Highlights. Yay, ich freue mich auf die nächsten 4 Jahre, wird sicher toll. Genau. Und heute war ja hier der Länderrat, der hier von den Grünen entschieden hat, ob man das jetzt machen darf oder nicht. Von dem Herrn Timon hier hatte ich eigentlich nur das Ende, wo die Kommentatorin von Phoenix gesagt hat, dass, ja, wo ich spiele es einfach mal ab. An vielen Stellen schon wirklich gut. Aber in den nächsten Wochen werden wir zusammen dafür streiten, die Grundlage zu legen, dass aus den Bekenntnissen politische Realität wird. Damit sich wirklich was verändert, damit das Klima wirklich geschützt wird, damit Löhne steigen und Mieten sinken, damit sich das Leben der Menschen spürbar verbessert. Genau dafür machen wir Politik, genau dafür werden wir uns als Grüne Jugend stark machen, genau dafür werden wir euch in den nächsten Wochen unterstützen und darauf freue ich mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Timon. Alles Gute an dich, an die Grüne Jugend. Und ich glaube, das kann man an der Stelle auch mal sagen, insbesondere auch an Sarah, die du vielleicht ganz stellvertretend einmal von uns drücken kannst. Hier wurde also auch die zweite Sprecherin der grünen Jugend angesprochen, die nämlich einen ziemlichen Shitstorm abbekommen hat für einen älteren Tweet. Also für einen älteren Tweet. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, aber ich rede halt, was man mir hier so aufgeschrieben hat. So, dann wollte ich euch noch diese Dame hier zeigen. Katharina Kühn hat das gesagt anscheinend. Ist sogar eingeblendet. Ja. Kommentar Katharina Kühn. Hallo zusammen. Ich habe mit dem Ergebnis das Gefühl, dass die FDP die Bundestagswahl gewonnen hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich damit beschäftigen muss, über die Ideen der FDP nachzudenken. Absolut kapitalistisch und neoliberale Standpunkte mit sozialer Gerechtigkeit zusammenzubringen, ist schwer. Bemühungen sind vielleicht da, aber sie sind nicht zielführend. Alles sehr abstrakt und nicht greifbar für die Menschen, die tatsächlich von sozialer Ungerechtigkeit betroffen sind. Sag mal, Mädchen, dann verpiss dich doch bitte in einen totalitären Staat oder sonst wohin, wenn du Demokratie nicht begreifst. Es ist wirklich nicht zum Aushalten, wie ungebildet ihr alle seid. Ja, und was ich finde, Strohmann auch immer so, oh, Extremkapitalismus und bla. Ihr habt keine Worte, ihr wisst überhaupt nicht, wovon ihr redet. Mit diesem Sondierungspapier nicht vorstellen, wie wir den Ursprung der sozialen Gerechtigkeit bekämpfen. Es fängt damit an, dass wir nicht die gleichen Chancen haben. Den Ursprung der sozialen Gerechtigkeit bekämpfen? Kannst du nicht mal deine Sachen ablesen? Sie ist ein Anti-SJW quasi. Es fängt damit an, dass einer überfüttert ist und ein anderer Hunger hat in diesem Land. Wirtschaft ist wichtig, aber wenn sie zur fundamentalen Triebkraft in unserem Leben wird, werden wir misstrauisch gegenüber allem, was uns umgibt. Wo steht auf diesem Sondierungspapier? Ohne Wirtschaft gibt es nichts, was du verteilen kannst. Das ist so. Ihr versteht die einfachsten Zusammenhänge nicht. Wie soll man denn mit euch Politik machen? Ja, und vor allen Dingen, die Dame meint hier, die Wirtschaft führt dazu, dass die Leute die ganze Zeit misstrauisch werden. Nein, ihr führt dazu. Die öffentliche Hand führt dazu. Irgendwelche Aktivisten führen dazu, dass die Leute misstrauisch werden, dass alles irgendwie Lug und Trug in der Gesellschaft ist und sich alle nur hassen und bekämpfen und was weiß ich nicht was. Leute, die in irgendeiner Firma zusammenarbeiten an gemeinsamen Zielen, die führen nicht dazu, dass die Leute misstrauisch werden. Oh Mann, ey. Nee, die sind dann nicht misstrauisch, die sind dann rechtsextrem. Die wahrhaftige Beseitigung der Armut in diesem Land und der ehrliche Wille, die tief gespaltene Gesellschaft wieder zusammenzuführen. Was ist mit einer umfassenden Pflegereform, die Pflegebedürftige auch finanziell entlastet und Schritte in Richtung Bürgerversicherung in Rente und Pflege? Es reicht nicht nur aus, den Mindestlohn zu erhöhen. Auch suche ich immer noch die Antwort auf die Frage, was genau zeitnah vor dem Winter unternommen wird, wenn wir über Geflüchtete an EU-Außengrenzen sprechen. Der Verzicht ja, ich hoffe, da werden Zäune gebaut. Große, hohe Zäune, damit nicht noch mehr reinkommen. Weil das illegale Migration ist, die wir auf Dauer nicht verkraften werden. Aber im Papier steht drin, wir wollen das Sterben im Mittelmeer beenden. Ja, das ist doch, was die will, oder? Da sterben jeden Jahr, jede Sekunde sterben da 3 Millionen Planktons, 12.000 Fische. Das Sterben im Mittelmeer beenden. Ja, das ist auch ein zynischer Vergleich, würden die wahrscheinlich jetzt sagen. Ja, das ist ein zynischer Vergleich, aber das ist auch genauso zynisch, die Verantwortung der Menschen, die sich in diese Boote setzen, völlig auszublenden. Ich dachte schon, uns steht ein kalter Winter bevor. Wir müssen gucken, wie wir das mit den Energiesachen hinbekommen oder irgendwas wirklich Relevantes. Ich meine, Flüchtlinge ist ein Allzeitthema. Aber da ist die Hochzeit ist doch, Moment mal, die Hochzeit der Flüchtlinge ist doch aber eher in den warmen Monaten und nicht in den Wintermonaten, oder? Dass hier Obdachlose zu Hunderten jedes Jahr erfrieren. Ach nee, Moment, das war eine Ente. Solidarische Finanzierung unseres Gemeinwesens wird ein fundamentaler Fehler dieser Koalition werden. Schön ist es immerhin, dass es den gemeinsamen Willen gibt, die Bekämpfung des Klimawandels entschlossen anzugehen. Doch umso mehr sorgt es mich, dass wir unsere Gesellschaft unter diesen Bedingungen nicht sozial gerecht gestalten werden können. Danke. Oh, bla bla bla bla. Die machen das nicht genau so, wie ich das will. Deswegen sind die alle Nazis. Ist doch zum Kotzen. Ich kann es nicht mehr hören. Ihr habt keine Ahnung davon, wie Demokratie geht. Ihr habt keine Ahnung davon, wie man Kompromisse schließt. Ihr könnt nur ich. Generation Narzissmus, ey. Das hat mir aber tatsächlich noch ein bisschen gefehlt, weil der Hardcore-Extremkapitalismus wurde ja angedeutet, aber das, was du gerade gesagt hast, das wurde hier ja mal nicht unterstellt. Einfach nur, dass man ein kaltes Herz hätte und sozialfeindlich wäre bei der FDP. Anstatt sich zu freuen, dass man mal regieren darf. Nee, ist alles scheiße, ne? Oh Gott, der French Taunter sagt, mit der Markteinführung von Soylent Green wird das alles in Ordnung kommen. Ich denke auch. Soylent Green. Ist ein Produkt aus gutem Fleisch, habe ich gehört. Ja. Er fragt sich, aus welchen Grünen wird das denn gemacht? Ist das vegan, wenn das aus Grünen gemacht wird? Ja, also Bio wahrscheinlich, oder? Hm. Ich will hier weg. Willst du ab auf die Insel? Hm. Oh, können wir uns Erntekiller-Stinkwanze angucken? So, ich bin interessant. Ich war kurz mal weg. Gefährliche Invasion der asiatischen ... Erntekiller Stinkwanze. Wo seid ihr jetzt bei? Hier rechts im Seitenlinks. Hat gesagt, dass ich mir das jetzt gerne angucken würde. Nee, wir müssen. Aber wir haben uns gerade gefragt, woraus Soylent Green gemacht wird. Wir brauchen noch Annalena. Ja, wir hatten doch noch gar nicht hier Wissne. Die Ricarda. Muss man Wissne. Okay, können wir auch noch gucken, wenn ihr wollt. Nein. Die Banaschtag? Nee, nicht der Banaschtag. Doch, ja, ich wollte gerade sagen, da heißt Felix Banaschtag und dann kommt die Banaschtag. Okay. Hm. Ja, Annalena, bis auf Hörser in du. Die Ratio von dem Video ist übrigens auch genial. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen Dank, dass wir heute schon wieder hier sein können. Das gilt vor allen Dingen nochmal auch von meiner Seite, von unserer Seite, unseren großartigen Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam mit uns sondiert und verhandelt haben, dass wir jetzt 2 Wochen später schon wieder hier gemeinsam stehen. Und herzlichen Dank an euch alle für die gute inhaltliche Debatte und vor allen Dingen das Vertrauen an uns, das ihr uns hier mit auf dem Weg gegeben habt. Und diese Hoffnung, die jetzt hier in diesem Raum liegt, ich glaube, das haben wir alle ja nicht nur im Wahlkampf gespürt, als wir deutlich gemacht haben, wir treten an für einen echten Aufbruch. Und wo es nicht nur Kinder und Jugendliche auf den Klimademos waren, sondern auch Polizisten. Sondern auch ihre Eltern, die ihnen irgendwelche Parolen vorgesagt haben, wo das Wort Bonze drin vorkommt, so wie ich das zum Beispiel bei so einer Fridays for Future Demo mitbekommen habe. Ja. Die freut sich wenigstens. Die wird wahrscheinlich Bildungsministerin oder so. Wird passen. 14%, oder? Annalena. 14% trotz all dem Getrommel. Da würde ich nicht so grinsen. Ja, ich meine, wie gesagt, die können sich wirklich freuen. Sie dürfen mitregieren. Das ist Anlass zur Freude für die. Letztes Mal hatten sie den Schröder am Hals. Ich warte ja eigentlich immer noch drauf, dass sie dann doch sagen, hey, Edge, wir machen große Koalition, verpiss dich. ...getroffen hat, Verkäuferinnen, viele, viele Pflegekräfte, die auf unseren Veranstaltungen waren, die diese Hoffnung mitgebracht haben und gesagt haben, jetzt muss es einen wirklichen Aufbruch geben. Und wir sind jetzt an diesem Moment, aber nur als kleine Etappe, diesen Aufbruch jetzt wirklich zu verwirklichen. Und ich glaube, wir spüren eine gemeinsame Lust, das jetzt anzupacken. Eine gemeinsame Lust. Lust also ist das, für die Jagd und für die Liebe. Wenn das nicht konkret war, dann weiß ich auch nicht. Guck mal, da sitzen wegen der vielen Pflegekräfte, von denen Annalena gesprochen hat, in der ersten Reihe sitzen schon ganz viele Pflegebedürftige. Und mir geht's heute hier ein bisschen so wie immer mal wieder in diesen letzten 14 Tagen, manchmal auch morgens um 3 oder nachmittags um 17 Uhr, wo Claudia plötzlich meinte, mein Gott, dafür habe ich mein ganzes politisches Leben gekämpft. Für einen gesellschaftlichen Aufbruch, der wirklich was verändert. Weil die letzte große Veränderung eben schon 2 Jahrzehnte her ist. Gerade hatte jemand von euch gesagt, ich durfte gerade noch nicht mitwählen. So ging es mir auch, als Rot-Grün an den Start ging. Ich bin erst im Dezember 18 geworden. Und da spürte man auch als junge Frau damals, Mensch, es kann sich wirklich was verändern. Und es hat sich da was verändert. In vielen Bereichen, nicht in allen Bereichen. Ja, zum Beispiel haben wir einen wunderbaren Niedriglohnsektor geschaffen. Und jetzt wundern wir uns, wo die ganzen Altersarmutsopfer herkommen und so und all diese Dinge. Ja, habt ihr wunderbar. War also die letzte grüne Regierungsbeteiligung, die hat sich ja so richtig mit Ruhm bekleckert. Ja, und dann das Ausrufen der Dienstleistungsgesellschaft, ne, das war auch hat uns auch weitergebracht. Ne? Alles wunderbar. Energiewende, Kosovo. Jahrzehnte später sind da wieder Kinder und Jugendliche, aber eben nicht nur Kinder und Jugendliche, die sagt, ihr müsst jetzt wirklich diese Veränderung vorantreiben. Und diese gesellschaftliche Veränderung, das ist wie Menschen wie Claudia, eine andere Generation als ich, was wo man sagt, da hat man sein ganzes politisches Leben für gekämpft. Aber für 18-Jährige heißt das endlich das Leben, was man selber lebt, nämlich hier in dritter, vierter Generation zu Hause zu. Was redet die denn? Da haben die 68er ihr ganzes politisches Leben für gekämpft, für das, was die Annalena jetzt machen. Die 18-Jährigen leben in dritter oder vierter Generation zu Hause, was? Was? I don't get you. Zu sein. Das Leben, was man selber lebt, gemeinsam als schwuler Mann mit seinem Partner ein Kind adoptieren zu können. Oder das Leben, was man selber lebt, als 22-jährige Frau endlich selbst über ihren und seinen Körper entscheiden zu können, dass das nicht nur das Leben ist, was man leben will, sondern endlich in neue Gesetze gegossen wird. Und das ist einer der Meilensteine in diesem Sondierungspapier. Tja, aber bisher durften die Frauen ja nicht über ihren eigenen Körper entscheiden, ne? Muss man wissen. Nee. Hat man dann immer gleich gesagt, nee. So nicht. Frag erst mal deinen Vater. Wir können da auch ein bisschen stolz drauf sein. Aber eigentlich ist es fast eine Selbstverständlichkeit. Weil wenn man die Wahlprogramme aller drei Parteien, die hier miteinander sondiert haben, nebeneinander liegt, dann sind so Dinge wie ein Spurwechsel, ein modernes Staatsbürgerinnenrecht, Queerpolitik eigentlich gegeben. Ob das dann alle wirklich in den Koalitionsverhandlungen so umsetzen? Ja, und das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Na, das ist ja genau das, was ich halt die ganze Zeit schon sage, dass es bei diesen Punkten wahrscheinlich überhaupt gar keine Diskussion gibt. Na? Und das sind eigentlich die Sachen, die mir eigentlich am wichtigsten wären, dass wir diesen ganzen Quatsch jetzt endlich mal beenden. Demokratie, Leben, Blödsinn, dieses ewige Gerede darüber, dass überall Hass ist und so ein Scheiß. Aber das wird jetzt einfach bei den Leuten halt auf dem Tisch liegen und es wird die ganze Zeit immer heißen, ja, aber die Menschen leiden. Und dann werden sie alle sagen, ja, ich habe ja bei mir hier im Programm was stehen, wir machen jetzt die große Gesellschaft, Offensive, die ganzen Dummen da draußen. Und das hatte ich eben auch ausgespart bei der Sache, hatte ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Da stand nämlich auch noch hier Fake News müsste man bekämpfen. Fake News und Hate Speech und so. Das war in diesem Europabereich, glaube ich, mit drin. Europa sicher machen gegen Fake News, wo ich mir auch wieder so denke, ja, Fake News, das basiert auf einem einzigen Artikel von einem Typen bei BuzzFeed, war das, glaube ich, damals. Gibt es auch als Einzelvideo auf unserem Kanal noch. Damals bei der Präsidentschaftswahl von Trump hat eben ein einziger Artikel. Und dann haben sie sich halt alle da auf die Fresse gelegt mit der Wahl von Trump und haben dann gemeint, so, ach ja, das war ja wegen den ganzen Fake News hier, überall Fake News. Und die haben das gemacht. Und dann haben sie diese Scheiße aufgebauscht bis zum geht nicht mehr. Fake News, Fake News, Fake News. Aber das ist nichts, wo man was gegen machen muss. Das ist die ganze Scheiße, da gibt tausend Sachen, wo ihr auch drauf reinfallt, alle Nase lang. Jeder fällt rein auf irgendwelche Dinge, wo die Leute vorher gedacht haben, es ist so, aber eigentlich war es so gar, überhaupt gar nicht und so. Das ist normal, das gehört so in, das liegt in der Natur der Dinge. Und da braucht ihr euch nicht extra drüber aufregen und irgendwelche Maßnahmen da wieder fordern, weil jeder wieder sagt, ja, da draußen sind so viele Dumme, wir haben keine Ahnung. Aber wir machen jetzt endlich was gegen die Fake News. Und dieses ganze Papier strotzt nur so vor Schwachsinnsannahmen, die überhaupt nicht stimmen. Hier Pay Gap, das ganze Zeug, auch alles Fake News. Wo ihr einfach nicht von loskommt. Und wo ihr dann aber meint, ihr könnt euch hinstellen und schlau gegen die anderen Leute irgendwie reden und denen das mal verklickern, weil die ja zu blöd sind, um das zu rallen, die Probleme. Soziale Gerechtigkeit als Fake News, als Desinformation. Um irgendwelche Dinge zu machen, die überhaupt gar nicht in eurem Interesse sind. Gesellschaft spalten und so. Ja. Das möchte ich hier auch mal ganz klar und deutlich sagen. Das wird noch ein dickes, hartes Brett sein. Weil manchmal schreibt man ganz easy drüber, man möchte gerne natürlich eine paritätisch besetzte Bundesregierung haben. Schaut man sich ja manche Sondierungsteams an und sagt, gut, das ist noch ein kleines Stückchen zu gehen. Aber wenn man die Wahlprogramme übereinander legt, dann ist es eigentlich was, wo wir sagen, ja, diesen gesellschaftlichen Aufbruch, das kann eine Ampelregierung auf den Weg bringen. Und ja, auch bekannt als mein schlimmster Albtraum. Auch bekannt als mein schlimmster Albtraum, auch bekannt als das, was ich auf jeden Fall überhaupt nicht will. Ganz andere Scheißdreck, Steuerkrempel, Geschwindigkeitsbegrenzung, Kram, ist mir scheißegal. Ne? Aber diese Gesellschaftsumbau-Geschichte hier, die ihr da betreibt und die ihr jetzt wunderbar betreiben könnt, genau, da sind wir ja uns ja alle schon einig. Und dass wir eine paritätische Regierung haben, ne, dass wir den Leuten nur noch auf ihre Geschlechtsteile gucken und danach dann irgendwie ausrichten, ob die jetzt geeignet oder nicht geeignet sind, weil das ja so wunderbar funktioniert. Ne? Weil wir ja bei den Grünen auch nicht eine Partei haben, die es nicht hinkriegt, in allen Bundesländern eine Landesliste aufzustellen, wegen ihrer verdammten Ideologie, über die sie einfach nicht hinwegkommen. Und das wollen wir dann aber jetzt bitte dann schön auch festgezurrt haben und wie ist das Wort, was ihr so gerne mögt, strukturell, ne? Das wollen wir alles schön in die Strukturen einfließen lassen haben, das wollen wir da drin haben, damit es dann nicht mehr rauskommt, ne? Weil die Menschen leiden, gibt uns Macht für unsere Strukturen, die dann diese ganzen Sachen machen, aber natürlich auch nicht sagen, dass das hier irgendwie jetzt Machtpoker von euch ist oder so, weil das haben wir ja letzte Woche gelernt, das ist ja Faschismus und so, ne? Also irgendwie zu behaupten, dass diese Frauengeschichte da festschreiben, irgendwo irgendwas mit Macht für die dann zu tun hat. Und was aber wirklich ein Erfolg ist, und das sage ich hier ganz klar und deutlich, ist das, was wir beim Klimaschutz erreicht haben. Es ist die gesellschaftliche Aufgabe unserer Zeit. Es ist die Ja. Aber ich würde, glaube ich, an dieser Stelle jetzt auch das abbrechen. Das Wichtige war mir halt eben dieses, was sie halt so sieht, was ich auch so sehe und was, glaube ich, auch wirklich so kommen wird, dieser Durchmarsch in der Gesellschaftspolitik, wo die sich da überhaupt keine Frage mehr stellen werden, ob das alles überhaupt angemessen ist, sondern ja, es ist ja einfach nur Fortschritt, es ist einfach nur Empathie, es ist einfach nur das Gute für die Menschen und niemand außer irgendwelchen Nazis könnte irgendwas dagegen haben. Ja, und weil das ja alles so eindeutig ist, die ganzen Sachen, und wer der Opfer ist und wer nicht und so, haben wir jetzt hier das Thema Gilofarin. Gilofaria, ja, was ist denn da passiert? Ja. Hat er nicht die Kette getragen? Das ist die Frage. Überwachungsvideo wirft Fragen auf, ja. Und die Polizei sagt hier irgendwie ernstzunehmende Zweifel an seiner Darstellung. Also um das kurz zusammenzufassen, der Mann war in einer Hotellobby und ist da angeblich antisemitisch angegangen worden, weil er eine Kette mit einem Davidstern getragen hätte. Was ziemlich behindert ist, wenn es so wäre. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der vielleicht als Teil von seinem Kostüm so einen großen Davidstern trägt oder ob damit so eine kleine Silberkette oder sowas gemeint war, die man vielleicht auch auf einem Überwachungsvideo nicht so sehen konnte. Es war eine Kette, aber so ganz klein war die auf jeden Fall nicht. Also das hat er ja gezeigt auch in dem Video. Das Video hatte ich gesehen, also wo er quasi vor diesem Hotel sitzend, was er da genau gesagt hat, war, er hätte in der Schlange gestanden und die hätten alle anderen vorgelassen und dann hätte er sich beschwert, warum die alle anderen vorlassen und dann hätten sie ihm gesagt, dass sie ihn nur einchecken lassen, wenn er seinen Davidstern wegpackt. Und das war das, was er behauptet hat, was sie ihm da gesagt hätten. Und ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wie er das erzählt hat, klang das für mich eigentlich schon glaubwürdig. Also war der nicht eigentlich auch Schauspieler oder so? Also mehr Rollen hätte er auf jeden Fall verdient, weil also ich habe es ihm auf jeden Fall abgekauft. Und jetzt heißt es hier halt eben, dass sie da auf dem Video das nicht gesehen haben. Und diese Kette war auf jeden Fall nicht klein. Ne? Also das hat man schon. Ja, aber das halt dieser ganze identitätspolitische Unsinn, dass der halt Dinge hervorbringt, wo Leute versuchen sich, Carter, bitte. Leute versuchen sich diese Sachen zunutze zu machen, um Vorteile oder Opferpunkte oder was auch immer zu sammeln. Ist klar, das passiert bei allen Dingen. Ja. Deswegen ist das eigentlich Unsinn, diese Kategorien so ernst in den Vordergrund zu stellen. Ich meine, es wird doch am Ende wird es dann heißen, ja, aber die wussten ja, wer ich bin, weil ich bin ja ein Star, auch wenn ich kenne zwar seine Eltern, weil meine Oma hat die Platten von denen gehabt, aber ihn kenne ich an sich eigentlich überhaupt nicht. Vielleicht wollte er auch einfach, ich habe gehört, es kommt auch ein neues Album oder ein neues Buch oder sowas jetzt. Da kann man den Namen in den Schlagzeilen natürlich auch ganz gut gebrauchen. Ne? Ein ja, Schelm, wer Böses dabei denkt. Bis vor kurzem gab das, wenn so jemand sowas, wie du jetzt gerade gesagt hast, gab es natürlich ordentlich Schnappatmung, von wegen, es würde sich doch keiner ausdenken oder so, es ist doch fies und so, ne, und also, ja. Wir denken nur an Margarete Stokowski letzte Woche. Wer macht denn sowas, jemandem eine Vergewaltigung vorwerfen, nur um reich und berühmt zu werden? Ja, man möchte es nicht denken. Und wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, ich habe es ihm auf jeden Fall abgekauft, diese Geschichte. Und hätte jetzt nicht gedacht, dass man sich das einfach so ausdenkt. Aber das ist ja auch wieder das Ding. Ne? Dass diese Sache, ich habe das auch vorhin schon bei Twitter geschrieben, das ist eigentlich mal wieder sollte eigentlich ein lehrreicher Moment sein für die ganzen Leute mit ihrem ewigen, ja, die Strukturen. Und wir müssen doch einfach nur hier, weil sie fordern ja im Rahmen von dieser kritischen Rassentheorie und diesen ganzen Sachen, dass wir diese objektiven Maßstäbe und diesen Rechtsstaat und diese Dinge halt eben überwinden, rauslöschen und ersetzen durch, guckt ihr die Leute und ihre Herkunft an und guckt ihr diese Sachen an und die leiden alle und sie kriegen nicht ihr Recht, das ist alles Unrecht und deswegen müssen wir das halt eben alles verändern und wegmachen und ersetzen durch irgendwas, was wir dann da sehen als perfekte Gesellschaft, Utopie, halt am Ende des Tunnels, die aber nicht passieren wird, sondern wie ich ja vorhin schon meinte, was wir stattdessen kriegen werden, ist das genaue Gegenteil, vollkommen Unrechtsstaat, vollkommene Willkür, vollkommenes Gleichmachen von allen Leuten, dann, dass gerade diese Minderheiten alle komplett aufgerieben werden und gezwungen werden, sich anzupassen an Mehrheiten, so wie das in China und überall da immer passiert bei diesen Sachen. Und ja, das ist halt eben der Knackpunkt aus meiner Sicht an dieser Sache halt, der teachable moment eigentlich jetzt, den man daraus ziehen sollte. Dass das halt eben so, wie es jetzt halt hier gelaufen ist, dass man dann halt eben guckt, was da jetzt gewesen ist, festgestellt hat, eventuell stimmt das überhaupt gar nicht und dass man dann da halt auch wieder dann, ja, darauf basierend dann seine weiteren Handlungen dann macht und ja, das halt so dann läuft und dann nicht der Schreikrampf aus der ersten Minute und die moralische Panik da dann halt als Maß aller Dinge und nicht anzuzweifelnde letzte Wahrheit irgendwie stehen bleibt und die Gesellschaft natürlich wieder hingestellt wird als nicht hinzunehmen und furchtbar und deswegen dringend zu überwinden. Auch wenn das diesen Kulturkämpfer natürlich halt in ihr Geschäft reinpasst. Ja. Hätte, keine Kette. Oh ja, ich glaube, ich hoffe, ihr habt alle noch ein bisschen Geduld mitgebracht. Ja, hier haben wir das neueste Pamphlet der, ja, der AA-Stiftung. Diesmal noch bigger und better und international mit Hilfe von der Hope Stadt Hate aus England und Expo aus Schweden haben die im Endeffekt Antisemitismus im digitalen Zeitalter beziehungsweise in Online-Medien untersucht. Im Endeffekt das Ganze über 70 Seiten einmal kurz zusammengefasst, bis wir zu dem Punkt kommen, den wir hier zeigen können. Du kannst schon mal auf Seite 76 gehen. Also es werden allgemein Conspiracy Theories beschrieben, sehr viel mit NWO, QAnon, New World Order. Das ganze Covid-19-Thema hat zu einem Zulauf für diesen ganzen Conspiracy Theories geführt. Und die haben ja alle, das ist ja alles nur hauchdünn von irgendwelchen rechten Verschwörungsideologien entfernt. Und das ist quasi das Hauptnarrativ, was wir immer haben. Und dann wird untersucht Facebook, Instagram, Parler, Reddit, Telegram, TikTok, Twitter, YouTube und 4chan. Da könnt ihr euch überlegen, wo sie am meisten gefunden haben. Wo halt diese Memes verbreitet werden. Auch alles nichts Neues. Nochmal sehr viele Sachen zusammengefasst, über die wir alle schon geredet haben. Ne? Pepe und die Alt-Right-Pipeline. Natürlich auch Gamergate und wie Gamergate die Alt-Right-Pipeline befruchtet hat. Und angeblich, laut denen hier, ja. Natürlich. Und aber halt das Ganze nochmal zusammengefasst, zitierfähig, für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Und diesmal keine wirklich neuen Erkenntnisse, sage ich jetzt mal, einfach nochmal ja, zusammenfassen. Aber auch das ist wieder was, was ich halt bezeichnen würde als Raunen. Ne? Dieses Raunen, ja. Was sie da, das ist hier mal wieder ein bisschen Raunen. Es kommt zwar daher als, ja, hier irgendwie vernünftige Abhandlungen über faktische Tatsachen, aber es sind alles nur Behauptungen. Behauptungen gestützt auf irgendwelche Meinungsartikel und natürlich Weglassungen ohne Ende, ne? Also ich, ohne das jetzt gelesen zu haben, gehe ich mal nicht davon aus, dass sie da irgendwie geschrieben haben, dass es bei 4chan auch noch andere Boards als nur das Poll-Board gibt. Ja, die haben schon geschrieben, dass es nur immer ein kleiner Teil ist, aber okay. Natürlich das nicht das Hauptnarrativ, dass in 98% von allen Boards das überhaupt gar keine Rolle spielt, sondern dass es halt nur in diesen Outlets eine Rolle spielt. Also jetzt mal Twitter außen vor genommen, ja. Aber Reddit und 4chan auf jeden Fall. Ich habe auch schon gesehen, wer da über Reddit geschrieben hat und über Gamergate. Ja. Man dürfte raten, also Preis nicht, weil der weiß es ja. Aber Kracher? Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ja, die marxistische Feministin Veronika Kracher. Ja, das war auch der bekannteste Name. So, also auch zwei andere übliche Verdächtige, aber ja, Veronika Kracher, Amadeo Antonio Foundation, wie es so schön heißt auf Englisch. Ist nicht die AA-Stiftung, sondern die AA Foundation. Ist ja nicht so lustig, weil Kinder in Amerika sagen ja nicht, sie müssen mal AA. Also das ist die Number Two Foundation dann. Number Two Foundation. Für zwei A's. Shit Foundation. Also wie gesagt, da ist es inhaltlich nicht so interessant. Das Interessanteste fand ich daran tatsächlich den 20-seitigen Glossar, wo die ganzen Begriffe halt erklärt werden. Ja, ich fand es schon lustig, dass sie hier Kotaku in Action. Ne? Ja, klar. Das klar. Ist misogynistische Gamergate-Campaign. Und da hat doch die Dingens jetzt auch gelesen, da bei Kotaku in Action, oder nicht für ihre Recherche hier, die die Vernünftige, die ja auch bei der, war die nicht auch beim Airplay hier? Ist sie nicht wie heißt sie nochmal? Vernünftige. Die Journalistin. Christina Edge Summers, nee. Asher Show. Nee, die andere. Wie hieß sie denn, die andere? Ich hab's vergessen. So lange her schon. Ja, es ist, glaube ich, auch. Guck mal auf gamergateblog.de, da müsste das ja stehen. Ja, das ist vor allen Dingen auch eine osteuropäische Jüdin, glaube ich, gewesen. Ach, du meinst Cathy Young? Cathy Young, genau. Ich dachte, du meinst die Tante von der. Nee, nicht die von der Stiftung selber, ja. Ja, und also, ja, und soweit ich weiß, hat die doch ihre Recherche da auch größtenteils bei Kotaku und Action gemacht und kam doch zu der Meinung, dass ja eben keine Hasskampagne und so. Und ja, und also bei Kotaku und Action war auch, glaube ich, wesentlich weniger irgendwie rebellisches Zeug als jetzt bei Ich Agent oder so. möchte zum Beispiel kurz anmerken, dass bei der Kotaku in Action inzwischen die Regel gilt, dass man nichts über Transmenschen schreiben darf, weil es sonst in jedem Fall gelöscht wird. Okay. Also so ein Hive of Scum and Villainy ist das, ich bin schon angegangen worden, weil ich was über J.K. Rowling geschrieben habe da. Hey, sei vorsichtig, die löschen deinen Dings. Weil allein die Erwähnung von J.K. Rowling offensichtlich schon reicht, um Transmenschen zu triggern. So ein böser Haufen ist das da. Kotaku in Action hat ganz klare Regeln über Beleidigung, Bedrohung, Doxing, diesen ganzen Unsinn, der Gamergate immer nachgesagt wird. Das würde da überhaupt nicht fliegen. Die haben knallharte Mods. Also das ist völlig lächerlich. Es ist einfach lächerlich, Kotaku in Action in irgendeiner Form als irgendwie Quelle der Gewalt oder irgend so einen Scheiß hinstellen zu wollen. Aber ich meine, Ja, gut, aber das ist halt Dog Whistles Frau Kracher redet halt Unsinn. und die Lynn Idee, dass Walsh, Jews so are hieß die Frau. responsible for feminism. Diese Formulierung fand ich auch nett. Responsible for feminism. Wieso? Ich dachte, Feminismus ist was Gutes. Das ist doch egal, ob die dafür verantwortlich sind oder nicht. Ja. Rhetoric is disguised to evade moderation. Commonly used phrases are globalist, cultural Marxism. Okay. Ist das so bei Kotaku in Action? Ja. Frage ich zu Jetzt bezweifeln. kommt Heidi gleich auf der nächsten Seite. Also es Okay. sind einige Memes. Es ist genauso viel Bild wie Text in dem ganzen Dokument. Ist immer noch Kracher hier, oder wie? Ja, Alter genau, Schwede. da. Jetzt kommt Heidi, Conclusion. Heidi. Oh je. Most notably If Gamergate and the vor rise of allem the nicht nur alt-right. Bullshit. Gamergate, sondern Gamergate and the Rise of the Alt-Right. Ja, wie so ein Titel direkt. If antisemitic, racist, Of the Alt-Right. misogynistic or queerphobic content are not consistently fought, free speech is made impossible for marginalized users on the platform. It's everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to fight it every day 24/7. Ja, raunen, ne? Das ist das Ja, es Raunen. wird wieder geraunt. Round and round and round. Round, geround, genau. Rauntemperatur. Ja. Ja, und hier unten steht ja auch, ne? Also, Sachen werden nicht runtergenommen, weil die sind nicht offen faschistisch. Ne? Also nimm bitte auch die Sachen runter, die nicht offen faschistisch sind. Nimm bitte alles runter, was ich marxistische Feministin euch sage. Weil ansonsten, alt-right. Genau. A Kein Dog platform Whistling darf for, durch. in Anführungsstrichen, free speech. But hate speech and free speech are two different things, according to marxistische Feministin. Ja, unglaublich. Unglaublich. Ja, hast du sonst noch was hier interessant Wie war? gesagt, Irgendwie. auf Seite 77 ist nochmal ein Überblick über die ganzen Begriffe, die halt Dog Whistling sind, also Explicit Slurs, Coded Slurs, Memes, Appropriated Language, Conspiratorial, falsch geschrieben, Antisemitism und solche Sachen. Das fand ich einfach nur ganz witzig, weil die wirklich für jedes ziemlich Obskure auch noch ein Beispiel rausgekramt haben. Sowas wie Sabbatäen, Frankismus, ja, oder Amalekiten. Die Synagoge von Satan fand ich lustig. Ja, also sehr obskure Begriffe. Jetzt mal nicht nur 1488, sondern halt wirklich, ja. Der Kalergi-Plan darf natürlich nicht fehlen. Ich glaube, das ist Ne? ja wirklich Great gefährlich, ne? Replacement Also. Theory, Cultural Marxism, der Klassiker. Oi wei? Oi weh, Oi natürlich. Ne? Ein Teil der alten Filmkultur wird quasi hier Oi Wei Wei, der berühmte chinesische Künstler. Tja, jetzt dürfen die Juden nicht mehr Goyim sagen. Das ist sonst, oder? Oh, ganz Cultural Israel. Marxism, da unten ist er. Ja. Der Cultural Marxism. Guck mal da. Tja, ja. Day of the Rope. The Electric Jew. Ich dachte, das wäre vom Dings hier, vom Axel Stoll. Nee, war es nicht dieser andere Typ aus Berlin irgendwie? Nee, das war schon Axel Stoll. Fernsehen, das ist für mich der... Echt? Ja. Okay. Ich kenne mich aus mit meinem Axel. Ja, und hier sind nochmal alle Begriffe immer noch mit einem Beispiel. Nochmal breiter gesagt, beschrieben, ja. 20 Seiten Glossar. Oh Mann, ey. Ja, okay, da habe ich wahrscheinlich gar nicht durch. How do you do for the white people? Wunderbar. Scroll, ja. Sonst noch eine Seite, wo ich hinspringen muss, oder... Nö, das war schon das Juicigste. Okay. Aber. Da müssen wir auf jeden Fall mal die Internationalen mal drauf ansetzen, würde ich sagen. Ja, ist gerade ganz frisch rausgekommen und ja, ne, ist mal wieder das, worauf sich alle Leute wahrscheinlich wieder beziehen werden in irgendwelchen anderen Sachen. Definitiv. Weil's aktuell ist. Und das Narrativ stützt. Online Antisemitic Hate, Holocaust Denial, Conspiracy Ideologies and Terrorism in Europe. Weil das ja alles zusammenhängt. War alles tatsächlich nicht sehr präsent bei der ganzen Angelegenheit, das ist wahr. Ja, das ist natürlich nur rechter Terrorismus, den sie da im Auge haben, ne? Also. Ja, Hate Speech Terrorismus halt, ne? Terrorismus der Herzen. Gegen die Herzen. Leila! Du hast mich auf die Knie gebracht. Leila, ich bitte dich, mein Liebling. So oder ähnlich klingt das, wenn Eric Clapton einen seiner erfolgreichsten Songs singt. Aber wer hätte gedacht, Eric Clapton, der böse alte Mann des Bluesrock, der Nazi mit der E-Gitarre, der Impfgegner mit dem Blues. Eric Clapton erzählt nicht nur Unsinn über die Impfung, sondern er unterstützt auch noch Unsinn über die Impfung. Das machen sie fest daran, dass er einem Menschen, dessen Kampagnenfahrzeug kaputt gegangen ist, ein neues finanziert hat und sich auch mit ihm hat fotografieren lassen und so weiter und so fort. Und dann kommt man hier zu dem Fleisch des Artikels ein bisschen später, nachdem man sich erstmal so ein bisschen über Clapton ausgekotzt hat über die aktuelle Situation. Und dann kommt man zu einem Konzert von 1976, das in keiner Weise aufgezeichnet wurde. Es gibt nur Augenzeugenberichte. Und da soll er gesagt haben, dass Einwanderung in England, dass England zerstört, in dem er leben will. Und dass er zu viel Einwanderung für schädlich hält. Ja, ne? Und da hätten wir ja alle schon wissen können, was für ein Nazi Eric Clapton ist und uns von ihm abwenden können, haben wir aber nicht getan, weil er weiter so gute Musik gemacht hat. Aber die Musik, wie dann später auch natürlich in dem Artikel festgestellt wird, die er macht, ist Blues und Blues ist von Schwarzen gestohlen in Claptons Fall und er sollte sich ganz schrecklich schämen. Ja. For anyone who's read Clapton's memoir closely, his recent turn may be not all that jarring. He wrote that it was my normal thing when I was angry to contest authority and admitted a tendency toward conspiracy phobia in all things of this nature, including politics. Also ist nicht gut, wenn du als junger Mensch anti-autoritär bist oder die Angst vor Verschwörungen irgendwie als Kind schon bemerkst. Das ist, ich, 1976, auf einem Konzert 1976 hat er das gesagt und deswegen möchte hier, wer ist das, Rolling Stone, glaube ich, möchte ihn dann gerne jetzt öffentlich kreuzigen. Es ist mir ein völliges Rätsel. Ich meine, ich bin froh, dass der Eric so erfolgreich und so alt ist, weil der wird sich auf keinen Fall, der wird auf keinen Fall vor euch knien, bin ich ziemlich sicher. Und ihr könnt noch so viele Artikel schreiben, wie ihr wollt. Ich werde meine Platten deswegen nicht verbrennen oder irgendeinen Scheiß und ich werde ihn weiter mögen. Halt die Ohren steif, Eric. Blues Power. Clap for Eric. Yep. Oh, und wir können, Endgegner. Ja, wir können auch diese Woche nicht ohne den üblichen Scheiß aus der Taz. 2G-Regel. 2 Gegner? Oder 2 Gamergate? Gamer und Gate. Mit der steigenden Nachfrage kommen Hass und Hetze in die Gaming-Szene. Plattformen, PädagogInnen und Community halten dagegen. Der Tod im Netz ist rau. Das ist kein Geheimnis. Twitter, Facebook, YouTube. Je nach AbsenderInnen, Tweet und Post ist Hass sozusagen eingepreist. Auch wer online zockt, nimmt bei Video- und Computerspielen den rauen Umgang als Teil des Spiels hin. Beleidigungen, sexistische, rassistische oder menschenfeindliche Äußerungen fallen schnell. Aus Ärger über die Gegner im Spiel, aus Wut über das nicht erreichte Level. Anders als im Fußball fehlt in der Gameszene eine Fankultur, die eine gewaltfreie freie Sprache fordert, sagt Romina Nölp. Warst du mal in einem Stadion, Romina Nölp? Ich meine, es mag da Leute geben, die irgendwie sowas fordern, aber wenn ich die Gesänge von den Leuten höre und die Art, wie sie pfeifen, wenn der Gegner am Ball ist und so, glaube ich, du hast da einen sehr hinkenden Vergleich gerade in die Arena geführt, aber gut. Frau Nölp leitet die Abteilung Digitaler Notfall bei der Organisation Digitale Helden. Alter Schwede, ey. Zu Nölp kommen in der Regel Lehrkräfte, PädagogInnen, SchulsozialarbeiterInnen. Sie werden mit digitaler Gewalt unter SchülerInnen konfrontiert, mit Cybermobbing, Sexting. Ich dachte, Sexting wäre sowas Freiwilliges. Warum ist das jetzt auf einmal auch digitale Gewalt? Verbreitung von Diffamierungen in Chatgruppen. Die Folgen digitaler Gewalt sind statistisch nicht ausreichend belegt. Ach was. Es fehlt schlicht die Datengrundlage. Aber Tatsache ist, dass diese virtuellen Attacken im wirklichen Leben Spuren hinterlassen. Folge ist oft Rückzug aus der Netzwerk, bla bla bla bla bla, der übliche Kram. Wie oft kann man eine Lüge wiederholen, bis sie Wahrheit wird? Fragen wir doch mal den Herrn Goebbels. Auch GamerInnen wagen sich verstärkt aus der Deckung. Sie machen Anfeindungen öffentlich, schließen sich mit anderen SpielerInnen zusammen. Ja, Gamergate, stimmt. Eine vorsichtig ausgedrückt problematische Kommunikation wird nicht länger totgeschwiegen, sondern diejenigen, die sie erleben, machen sie sichtbar. Unterstützung durch die Community spielt dabei eine entscheidende Rolle. Weiß ich nicht. Ist das wirklich so? Sind die Leute denn Teil der Community, wenn sie schon an den kleinsten Dingen irgendwie Anstoß nehmen? Oder sind sie einfach Leute, die vor der Tür stehen und sagen, hey, lasst mich auch rein, aber ihr müsst alles so machen, wie ich das will. Und dann werden sie wieder rausgeworfen und stehen weiter da und nölen vor der Tür rum. Von Forderungen, Games über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu regulieren, hält Falk nichts. Die Kommunikation in Spielen ist flüchtig und wird gar nicht gespeichert. Das ist bei diversen Plattformen schon nicht mehr so. Das NetzDG verlangt aber, dass Inhalte gelöscht werden. Der Chat im Spiel wirkt aber nur für den Spielemoment. Das NetzDG könne dort also gar nicht greifen, weil die Gefahr einer Weiterverbreitung von Spielen gar nicht ausgehe. Ach was. Ach, ja, und außer natürlich. Bei Screenshots, ne? Nölp von den digitalen Helden setzt ebenfalls nicht ausschließlich auf verstärkte Gesetze, wie eine Erweiterung des NetzDG, um Plattformen stärker in die Pflicht zu nehmen. Sie fordert mehr gesellschaftliche Akzeptanz von Computer- und Videospielen als Lernorte und pädagogische Konzepte, die es HassrednerInnen schwer machen. Also ansprechen. Bewusstsein dafür schaffen, dass in der digitalen Welt nicht alles erlaubt ist und ein verletzender Ton nicht hingenommen wird. Du dumme Sau. Schließlich werden Spiele als Instrumente, um zu lernen, verstärkt Einzug halten. Nicht nur in den Schulunterricht, sondern auch in der Erwachsenenbildung. Es geht also bei weitem nicht um ein Hobby zum Zeitvertreib. Das entbindet AnbieterInnen aber nicht von ihrer Verpflichtung. Denn gleichzeitig müssen Hassposts schneller und leichter gemeldet werden können, um Betroffene zu unterstützen. Hier haben wir also die Katze in dem Sack, nämlich Spiele als Lernplattformen, Spiele für pädagogische Konzepte. Spiele müssen nicht Spaß machen, Spieler müssen nicht euer Publikum sein, Spieler sind vorbei. Das übliche dumme Geschwätz. Die Themenchefin von der Taz für Gesellschaft, Bildung hat das geschrieben. Und ich muss sagen, ja, es ist der übliche hohle Blödsinn aus 13 verschiedenen Artikeln zusammengeschrieben, mit ein bisschen Kracher und ein bisschen Strobel garniert und fertig ist der Lack. Ihr seid das faulste Pack, das ich als Journalisten bezeichne, das ich je gesehen habe. Kommen wir zu unserem wöchentlichen Rollenspiel-Schwerpunkt. Den Artikel hier, ich werde jetzt den Teufel tun und den Gesang ganz vorlesen, weil er ist relativ lang. Aber es gibt ein Spiel, das heißt Dungeons & Dragons. In diesem Spiel gibt es schon seit der ersten Auflage eine Rasse von Monstern, die heißen Kuotor. Das sind Fischmenschen, die damals durchaus in Anlehnung an die Fischmenschen in Schatten über Innsmouth von Howard Phillips Lovecraft geschaffen wurden. Und natürlich geht das nicht. Also man kann ja nicht einfach eine Rasse irgendwie der was zuschreiben und die dann irgendwie böse sein lassen oder halt nicht oder was auch immer. Was ich am lustigsten fand, wenn du mal runterscrollst, bei mir sind so Prozentmarker an der Seite bei dem Archiv, die sehe ich hier gar nicht, aber wenn du bis ungefähr 60% runterscrollst, würde ich gerne mal das sind so mehrere Bilder. Also da sehen wir gerade kurz ein Bild von so einem Kuotor. Und natürlich war Lovecraft ein ganz schlimmer Rassist, bla bla bla bla bla. Darum geht es in der ersten Hälfte des Artikels. Noch ein Stück runter und dann die nächsten Bilder hätte ich gerne. Dann geht es um die Geschichte dieser Kuotor. Und hier haben wir halt, genau so, bitte bleiben. Ach nee, das sehen die Zuschauer jetzt wieder nicht, ne? Also wir haben oben das Bild von einem Kuotor, wie er 1981 abgebildet wurde. Wir sehen diese großen Augen und dieses ein bisschen dümmliche Gucken von ihm. Und jetzt scrollen wir noch ein Stück weiter runter zu diesen Puppen, die da gezeigt werden. Und trifft euch da nicht sofort der Schlag bei der Ähnlichkeit dieser beiden Figuren? Ich bin sprachlos. Sie haben beide halt Knopfaugen, also diese großen Augen, Knopfaugen. Aber sonst, muss ich sagen, sehe ich da gar, also da muss man schon sehr die Ähnlichkeit sehen wollen, wie der Autor dieses Artikels halt. Ja. Und halt, wie viele Rassen in Dungeons & Dragons sind denn jetzt Platzhalter für Schwarze? Erst waren es die Orks, jetzt sind es die Kuotor, dann waren es zwischendrin noch die Dunkelelben. Habt ihr den Hals irgendwann voll? Oder wenn man überall nur Schwarze sieht, ist man dann vielleicht ein Rassist? Einfach, weil man nichts anderes mehr sehen kann. Ich weiß es nicht. Ja, und natürlich wird dann am Ende des Artikels gesagt, oh, die neue Edition ist so super. Die sind nicht mehr böse, die sind nur noch von den bösen Mindflayern versklavt worden und gebrochen worden. Und sie sind jetzt ein Volk ohne Kultur, das irgendwie seine neue Kultur finden muss. Sklavenhalter? Die gehalten, die, und jetzt müssen den, oje, oje, ich fange überhaupt nicht an, das zu entpacken, weil jeder, der ein bisschen denken kann, kann sich hier die Parallelen schon wieder selber rausgucken und die würden dem Autor dieses Artikels nicht gefallen, nehme ich an. Ja, soweit sind wir jetzt, wird jede Rasse in Dungeons & Dragons durchdekliniert und auf Rassismus überprüft und dann im Zweifelsfall mit einem Siegel versehen. Zum Kotzen. Ja, das ist der War gegen Blackfacing. Da gab es ja auch eine Story in Finnland. Da haben die halt Sternsinger, ne, die Kinder, die immer mit Kreide was an die Tür kritzeln. Und da ist es Tradition, dass man halt, ja, sich halt auch verkleidet als afrikanischer König. Und wie macht man das natürlich mit Blackfacing? Skandalös. Ich war auch mal als Jimi Hendrix auf einer Kostümparty. Da habe ich gemerkt, wie einen die Leute angucken. Ja, da habe ich das gespürt. Finnland, Finnland, Finnland. The country where I want to be. Pony tracking a camping. Kommen wir zum nächsten revolutionären First Gay Superhero nach ganz vielen anderen Gays, aber das ist ja der erste Gay Superman, damit er nicht so schwer zu schlucken ist, ist er erstmal bi, aber er hat schon mal direkt ne, eine prominente Partnerperson, ne, um das zu unterstreichen. Der Autor meinte, the idea of replacing Clark Kent with another straight white savior felt like a missed opportunity. Es geht hier nämlich um den Sohn von Lois und Clark mit dem innovativen Namen Kent, der, was heißt der jetzt? Ein Kent, weißer, Kent, straighter Savior sein durfte. Heißt der jetzt Kent oder was? Ja, Kent. Kent ist Jonathan der Name. Kent heißt er heißt Kent dann wahrscheinlich. Oder Jonathan gar keine, Kent. Gar keine Tarn-Persona mehr, sondern er ist einfach nur Kent. Aber Jonathan ist schon noch ein ziemlich gendernder Name. They könnten doch irgendwie Charlie Kent heißen. Irgendwas, was beides sein kann. Gott fucking, ich kann es echt nicht mehr sehen. Ich meine, ich habe lange mit DC aufgehört, so Ende der 90er, aber das hier, combating the climate crisis and protesting against the deportation of refugees. Ja, Superman, ne? Mr. Border Patrol, oder wie heißen die Bösewichte dann? Nicht mehr Mr. Freeze? Ah nee, das war Batman, Verzeihung. Gegen wen kämpft Superman denn? Lex Luthor. Ja. Black Sleuther? Black Sleuther? Das ist doch eine Dog Whistle. Kann auch sein, ja. Ja. Ja, der Luther Corp destroys the environment. Das geht ja in Deutschland jetzt bald gar nicht mehr. Ne? Das, ist das doch... Beste finde ich, dass er mit irgendeinem Journalisten rummacht. Also, Jimmy Olsen hat es endlich geschafft, Lois Lane zu verdrängen. Hat lange warten müssen, aber jetzt darf Jimmy Olsen endlich auch an die Superlatte. Und die bunten Haare, ja. Gott, zum Kotzen, oder? Ich meine, sei es gegönnt, ja, aber es wird halt wieder so ins Zentrum getan und es wird so getan, als ob das die neue Weltrevolution ist und es ist so toll schon, und das ist das Wichtigste an der ganzen Serie. Die Story ist egal. Wahrscheinlich ist die erste Handlung so, dass einer Kryptonit in das Hafermittel macht. Und dann ist es grün und dann kriegt der Superman Zustände und muss die Haare umfärben. Kommt dann auch demnächst Lexi Luthor, die Tochter von Lex Luthor, die dann mit ihm rummacht oder ihn umbringt, je nachdem, was gerade... Oh, dann haben die eine Dreiecksbeziehung, meinst du? Hui. Weil er ist ja bi, explizit. So wie der Drachenlord. Also da haben sie schon mal zwei Gemeinsamkeiten. Superman und der Drachenlord. Kann der auch fliegen? Steam spans all games with NFTs or cryptocurrency. Er schließt sich in Drache. Hallo, natürlich kann er fliegen. Ja, aber das werden wir demnächst sehen, ob er auch stählerne Balken auseinanderbiegen kann. Oh, stimmt, über Rainer Winklerson haben wir auch gar nicht gesprochen. Habt ihr das mitgekriegt? Nee. Irgendwelche Spaßvögel haben Bilder von Rainer Winkler beim Bogenschießen genommen und haben sie im Internet verteilt und diverse Medien, kleinere Medien-Outlets haben dann über Rainer Winklerson berichtet, der angeblich der Todesschütze aus Kopenhagen sein soll. Kopenhagen. Wo war das? Oslo? Ach, dieses Attentat mit dem Bogen. Ah, auf jeden Fall. Okay. Und viele, also es waren schon ein paar mehr in verschiedenen Sprachen, die alle diese Geschichte aufgegriffen haben von Rainer Winklerson und die entsprechenden Fotos dazu gepostet haben. So viel zu journalistischer Sorgfalt. Ja, okay, so wird er unsterblich werden. Huh? Ja, aber ich fand es schon ein bisschen schade, dass sie das, also, mir hat auch jemand auf Twitter geschrieben, Ragnar Winklerson wäre noch lustiger gewesen. Aber na gut. Tja, was auch lustig ist, ist Computerspiele spielen. Und da gibt es ja einige Innovationen bei manchen Spielen, dass man mit Spielen Kryptowährungen verdienen kann, in Spielen mit Kryptowährungen Sachen kaufen kann und Sachen craften kann, die dann zu NFTs werden oder NFTs von Spielen bereitgestellt werden, die man kaufen kann, ähnlich wie irgendwelche Lootboxes im weitesten Sinne oder Ingame-Items, Skins, solche Sachen. Und das sind dann halt Unique-Items, also einmalige Sachen, die man nur einmal kaufen kann und die halt auch per NFT abgesichert werden. Wie das jetzt mit Hackern und sowas ist, weiß ich nicht. Aber diese ganzen Sachen werden von Steam jetzt nicht mehr unterstützt. Ja, also Spieler und Entwickler dürfen keine zusätzlichen Spiele mehr bei Steam hochladen oder anbieten, die solche Features oder solche Schnittstellen anbieten. Und bestehende Spiele werden jetzt auch nacheinander von der Plattform quasi runtergekickt. Einige hat es schon getroffen, einige sind noch dort. Ist nicht so ganz klar, wie die Auswahlkriterien dabei sind. Die Valve hat sich sehr bedeckt gehalten, die Firma von Steam. Die haben nicht gesagt, wir machen das aus diesen und diesen Gründen. Es wird gemunkelt, dass Steam vielleicht einfach keine parallelen Geldströme neben der eigenen Plattform dulden möchte, über Spiele, ja, aber, die bei der Plattform angeboten werden. Allerdings gibt es bei Steam auch andere Spiele, wo man abseits von Steam über Kreditkarten und sowas Items kaufen kann. Also ist das, kann das nicht das Hauptargument sein? Geldwäsche, neue Geldwäscheregelung ist eine eigene andere Sache, über die geraunt wird. Würde Sinn ergeben. Allerdings weiß ich jetzt nicht, was für Volumina da in den Spielen gehandelt werden und ob irgendwelche Terroristen da sich gegenseitig Geld zuschicken über irgendwelche Ingame-Währungen, die dann in Kryptowährungen umgewandelt werden. Oder da gibt es ja ganz viele verschiedene Konzepte. Ja, auf jeden Fall ist da die Tür zu. Es gibt ja noch andere Plattformen, die gesagt haben, wir werden diese Spiele weiterhin unterstützen. Deswegen ist das mit dieser Geldwäscheregelung auch, würde ja nicht nur für Steam gelten, sondern für andere Plattformen auch. Ist einfach die Frage, warum hat Steam das gemacht? Ist wirtschaftlich natürlich für die, wenn das wirklich ein lukratives Feld ist, wo es viele neue Spiele geben wird zukünftig, ist das natürlich für die ein wirtschaftlicher Einschnitt. Und ja, die Frage ist, warum haben sie es gemacht? Was ist die Begründung? Habt ihr eine Idee? Ich denke, Steam will sich den ganzen Scheiß einfach nicht aufladen, weil da wird früher oder später jemand nachgucken und wird sagen, was läuft denn hier, was ist mit Steuern, was ist mit dem und dem und was ist, wenn so ein Ding zusammenklappt und all solche Dinge. Ich glaube, das würde ich mir auch nicht aufladen und ich finde es auch falsch, weil wenn man dagegen ist, dass Spiele als Indoktrinierungswerkzeug verwendet werden, sollte man auch dagegen sein, dass Spiele als ja, ranführen an Spekulation und so einen Unsinn benutzt werden. Also halte ich nicht für sinnvoll. Also ist meiner Meinung nach, ich halte Kryptowährungen sowieso für völligen Unsinn. Aber ja. Ja, dies hat diese Woche so ein bisschen die Runde gemacht, und zwar Kalifornien hat sich jetzt überlegt, dass sie gerne in Spielzeuggeschäften mit über 500, waren es glaube ich, oder waren es 300, auf jeden Fall mehreren hundert Angestellten, da wollen sie es jetzt verpflichtend machen, dass es auch noch eine Abteilung irgendwie gibt, eine Aisle, wie sie sagen, also irgendwie ein, ja, wie sagt man, so eine Reihe von Schränken, wo genderneutrale Spielzeuge da angeboten werden. Also wahrscheinlich, dass irgendwie dann gemischt ist mit, also. Gibt es da ein Beispiel von einem genderneutralen Spielzeug? Nee, eigentlich nicht. Also, aber soweit ich weiß, sind das auch nicht die Spielzeuge dann wirklich genderneutral, sondern nur das Angebot quasi. Also du hast dann eine Barbie und daneben ein Auto stehen oder so, weiß ich nicht. Ach so, die Quote fürs Regal quasi. Nee, Moment. Frauenprodukt neben einem Männerprodukt. Nee. Die Männer- und Frauen- oder die Jungen- und Mädchenabteilung dürfen weiterhin bestehen bleiben. Es muss nur zusätzlich, ja, sag ich doch, ein genderneutrales Ding, also genau, weil ihr gerade anfängt von neben Männer, neben Frauen und so, es muss ein eindeutig genderneutrales Regal dann eingeführt werden. Ja, ein Regal. Welche Produkte sind da? Und wo ist der Unterschied? Das ist die Frage. Ja, die Produkte sind meistens noch dann nur durchgemischt. Aber halt. Naja, gut, du siehst ja hier auf dem Bild oben zum Beispiel Frozen. Ich denke, das ist dann eher Mädchen-Spielzeug und dann müsstest du halt gucken, keine Ahnung, was du von dem Frozen-Kram, wie, vielleicht kannst du vielleicht den Schneemann in die Männerabteilung, in die geschlechtsneutrale Abteilung stellen und die Prinzesschen stellst in die Mädchenabteilung oder so. Ich weiß es nicht, was die sich da vorstellen. Ja, und stimmt, ihr First Haube hier sagt, also die Kartons sind nicht pink. Wahrscheinlich ist das auch wichtig, dass halt entsprechend keine Signalfarben verwendet werden. Ja, und nach allem, was blau. Ich dazu gehört habe, würde das halt sowieso so gut wie gar kein Geschäft betreffen, weil wo hat man schon so und so viel 100 Mitarbeiter in so einem Spielzeugladen? Also, na, also, ja, aber es hat sich halt irgend so eine Trulla da in dem gesetzgebenden Organ von Kalifornien überlegt und der progressive Gouverneur, Herr Newsom aus San Francisco ist da natürlich drauf angesprungen und deswegen gibt es jetzt diese Regelung, die eigentlich sowieso niemanden betrifft. Mit Arnold wäre das nicht passiert. Ja, das war, der hätte gesagt, no, I do not want the gender neutral. I don't want the gender neutral shit in my what a terrible idea, you're fired. Ja, der hat ja auch mal Apprentice moderiert. Oder wahrscheinlich hätte er dann seinen Berater da gehabt aus Kindergartenkopf und der hätte gesagt, boys have a penis, women have a vagina. It's not a tumor. Ja, und diese Geschichte fand ich auch ziemlich bemerkenswert und zwar geht es um diese Crash-Test-Dummy-Sache. Wo ja auch schon seit langem irgendwie von dieser ganzen Feminismus-Clique behauptet wird, dass Autos ja nicht frauengerecht wären, weil man da ja keine Rücksicht nimmt auf die Frauen und die Crashtest-Dummies sind alle nur Normenmenschen und bla bla. Und hier Greenwatch von Twitter hat hier noch das unter Berufung auf ein Kuchen-TV-Video gemeint, dass diese Talking Points von der Frau Wegelbank aus Hamburg seien alle aus der Galileo-Doku wiederholt, in Klammern kein Witz. Und das ist dann das Kuchen-TV-Video dazu mit diesen ganzen Beispielen. Und zum Schluss haben sie hier noch, bisher waren Dummies einheitlich, weil es darum ging, das Autofahren insgesamt sicher zu machen. Heutzutage ist das Sicherheitsniveau hoch. Nun gibt es welche für Frauen, Senioren, Übergewichtige etc. ganz ohne Hamburger Behörde. Und hier ein Artikel von der Welt. Dummies, warum bei Crashtests jetzt individuelle Crashtestpuppen und so weiter. Also mit anderen Worten, diese ganze Scheiße. Und das ist auch wieder so ein Ding. Ich glaube noch nicht mal, dass das stimmt, liebe Greenwatch-Leute. Das hatte ich euch auch geschrieben, dass die das wirklich aus dieser Galileo-Doku hat. Ich glaube halt eher, dass Galileo-Doku das aus den allgemeinen Talking Points von diesen ganzen Frauenorganisationen hat, die uns das jetzt wieder mit dem Presslufthammer in das Gehirn reinhämmern, weil diese Crash-Test-Dummy-Scheiße, die habe ich wirklich so oft gelesen und ich glaube auch bei den liberalen Feministinnen hier bei den Julis Niedersachsen, die hatten, glaube ich, dieses Crash-Test-Dummy-Ding auch irgendwie. Das ist halt wieder so ein Ding, ne? Das sind diese Talking Points, die da umgehen, das muss dann von jedem wieder bespielt werden und also bei dieser Sache hätte ich auch eigentlich noch gedacht, dass das wäre noch wieder was gewesen, wo ich mir gedacht habe, naja, es wird ja dann wahrscheinlich stimmen, wenn die das behaupten, weil das ist ja eine ganz einfache, entweder gibt es diese Dummies oder es gibt sie nicht, ne, würde man denken. Und selbst das ist wieder Bullshit. Also da hätte ich jetzt wirklich kein Geld drauf gesetzt, dass selbst das nicht stimmt. Aber selbst das stimmt nicht. Also es ist wieder mal dieses übliche Ding, wir treiben irgendeine Sau durchs Dorf und jeder muss da irgendwie sich drüber auslassen und irgendwie sagen, oh, es ist so ungerecht und wir werden überhaupt nicht bedacht und wie immer sind die Frauen sind die Opfer und es geht auch gar nicht und oh nein, wir müssen alle sterben in den Autowracks und der Kapitalismus sorgt dafür, dass wieder nur über die Männer nachgedacht wird und oh. Und wir haben nicht mal ein Tempolimit, oh. Genau, ja. Und selbst das ist Bullshit. Selbst das ist Bullshit. Also, unglaublich, ey. Aber ja, es muss natürlich alles wieder und von oben herab natürlich. Weil mit Freiwilligkeit kommen wir ja nicht weiter. Ne? Nur wenn er ist Öl da, und der Gas Preisschock. Teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff. Da war da mal früher was. Wie war das? Benzin 5 Mark pro Liter? Das wollten die Grünen. Er ist da, der Preisschock. Gut so. Denn nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff. Mehr Windräder und Solarenergie? So lange können wir nicht warten und sollten froh sein, dass wir gezwungen werden, Konsum und Produktion zu ändern. Achtsames Heizen, weniger Energiefresser im Haushalt, keine Kurzstreckenflüge, aber auch zum Beispiel Stahl moderner herstellen oder Aluminium. Und wollten wir das nicht sowieso? Nur dass jetzt die Märkte das Tempo diktieren und nicht mehr unsere viel zu zaghafte Politik. Bitte also keine Diskussion darüber, wie wir ähnlich wie Junkies wieder an billigere fossile Rohstoffe kommen, sondern lasst uns klären, wie wir klug davon wegkommen. Dafür brauchen wir allerdings auch einen Umbau unseres Sozialsystems. Viele sind so arm, dass ihr Leben permanent abgefedert werden muss. Hartz IV, Wohngeld, Kleiderhilfe und so weiter. Und jetzt kommen vermutlich noch ein Energiegeld und andere Maßnahmen obendrauf. Das muss wohl auch kurzfristig so sein. Aber wir spüren ja schon jetzt, die Energiewende, sie wird dauerhaft teuer. Und wollen wir raus aus dem kaum noch regelbaren Dickicht von Einzelhilfen, müssen, ganz simpel, die Reichen ein bisschen ärmer werden und, im Gegenzug, die Armen ein wenig reicher. Etwa durch ein ordentlich ausgestattetes Grundeinkommen. Die Idee gibt es schon. Und die Gelegenheit ist günstig. Es laufen ja gerade Koalitionsverhandlungen. Nur wenn die Steuern spürbar höher wären, kriegen wir das Grundeinkommen in den Griff, ist meine Meinung. Aber ist ja alles ganz einfach, mit ein bisschen Zwang. Dann müssen die Aluminiumhütten einfach gehen. Ich meine, da zahlen die halt keine Steuern mehr, aber ja, der, funktioniert. Der Psycho Daddy im Chat fragt auch, erklär mir das mit dem Stahl. Das hätte ich auch gern gewusst. Wir müssen Stahl alle einfach noch ein bisschen verzichten, das ist es. Ja, genau. Verzichten, moderner werden. Nicht dekadent sein. Ich weiß, was wir machen. Wir machen einfach einen neuen Menschen, der ein bisschen pelziger ist. Und dann braucht er auch weniger Heizen. Ein Hobbit. Wohlstand heißt nicht, im Dunkeln lesen zu können. Ja, Wohlstand ist eine innere Angelegenheit. Achtsames Heizen. Achtsames Heizen. Aber auf gar keinen Fall den Leuten ihren Rundfunkbeitrag reduzieren, beziehungsweise ganz abschaffen. Das, jetzt nach dem Krieg ist der Punkt gekommen, eine sozialistische Republik zu errichten. Die Zeit ist günstig, lasst uns angehen. Ja, klingt alles schon mal wie schon mal gehört irgendwie. Ja, ja, die Infrastrukturapokalypse hört nicht auf. Weiterhin auf dem Frachtsektor. Jetzt riesiges Geschreierei des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik. Ich hatte ja schon die internationalen Pendants. Jetzt fangen die in Deutschland auch langsam mal an. In Anlehnung an die ganze Krise in England, wo es ja um LKW-Fahrer geht und schlechte Vorsorgeplanung und schlechtes Fuhrparkmanagement. Und es wird ja immer gesagt Brexit, Brexit, Brexit. Aber nun ja, wir haben das Problem ja auch. So, und in Deutschland fehlen derzeit schon 60.000 bis 80.000, dass es sowieso schon so Engpassen gibt und dass ein Preisdruck auf dem Markt herrscht, der die ganze Sache teurer macht, als es sein müsste. Heißt, die Endverbraucherpreise sind jetzt auch schon teurer, als es sein müsste und werden teurer werden. Wird ja alles jetzt teurer. Mal so, wenn ich jetzt 18 bin und mir überlege, Berufskraftfahrer zu werden, dann sehe ich schon mal, dass ich da nicht so gut verdiene. Also halbwegs, aber nicht genau. So gut. Und zweitens, das sind die Punkte, die die hier auch, fordern. Nicht. Ich meine, das ist ja sehr spezifisch, aber ganz genau das, was du sagst. Red mal weiter. Ja. Ich weiß ja auch gar nicht, ob ich in 10 Jahren überhaupt mit dem Job noch was machen kann. Wenn der Angriff Musk erfolgt ist aus Brandenburg und dann hier überall nur noch Tesla, autonome Tesla-Laster über unsere Straßen fahren mit höchstens 130, dann bin ich meinen Job los. Was mache ich dann? Ja, also, das ist eine sehr lange Perspektive. Ich meine, früher hat man einen Beruf ein Leben lang gemacht. Du sagst jetzt 10 Jahre. Für manche Leute ist das schon ein langer Zeithorizont. Hier geht es jetzt konkret über die nächsten 2 bis 3 Jahre, eventuell 5 Jahre, wo das Problem halt sein wird. Und ich meine, es wurde ja sowieso gesagt, sobald es ein industriereifes Konzept gibt, eines führerlosen LKWs und die Infrastruktur dafür auch steht, dass es auch geht. Da müssen ja auch Straßen für wahrscheinlich umgebaut werden. Dann dauert es 15 Jahre allein, um die ganze Fahrzeugflotte einmal zu recyceln, rein physisch gesehen. Und ja, also das wären dann 25 Jahre, sagen wir mal, wenn wir in 10 Jahren ein taugliches, industriereifes Modell hätten. Aber es soll doch schon ab 2030 oder so keine Verbrenner mehr geben. Da müssen wir doch da schon die Flotte auswechseln. Tja, also die Forderungen, die hier gestellt werden, hören sich auch im Endeffekt nach einem verzweifelten Hilfeschrei an, weil im Endeffekt ein wichtiger Punkt ist, Fachkräftezuwanderung erleichtern. Ja, weil man einfach sagt, okay, wir kriegen hier einfach die Leute nicht ausgebildet. Warum? Weil das Image schlecht ist, wir müssen das Image verbessern, wir müssen die Arbeitsbedingungen verbessern. Ja, genau wie du es gesagt hast, Mars, ne, auch die Perspektive, was ist denn, wenn die selbstfahrenden Autos kommen? Ja, und wie sieht das denn aus mit dem Bürokratieabbau? Wieso soll ich dann erstmal ein paar tausend Euro zusätzlich in den Führerschein investieren, wenn ich gar nicht weiß, ob sich das überhaupt für mich lohnt? Ne? Ja, also das einfach nur zum Thema Infrastrukturapokalypse. Da geht es weiter vom nächsten Sektor. Ja, was Positives, ein kleines Space Race, was mir gar nicht bewusst war, auch wieder zwischen Russland und Amerika. Wer dreht den ersten Kinofilm im Weltall? Seltsam, dass es bis jetzt noch keiner gemacht hat. Allerdings ist es jetzt so, dass eine russische Filmcrew bestehend aus einer Schauspielerin und einem Regisseur, oder? Glaube ich. Ja, sind gerade... Ach, Verzeihung, ich habe jetzt den falschen Artikel vorgelesen. Aber gut, ziehen wir den vor. Die sind 12 Tage auf der ISS gewesen und haben verschiedene Filmszenen gedreht für einen Film, einen russischen Film, der heißt The Challenge. Und der Plot des Films wird relativ geheim gehalten. Der Film wird aber sehr gehypt, unter anderem halt, weil diese Filmszenen da stattgefunden haben auf der echten ISS und weil es halt der erste Film sein soll. Die Amerikaner haben ja auch einen Film angekündigt mit Tom Cruise in Zusammenarbeit mit NASA und SpaceX. Und ja, der erste Film, der im Weltraum gedreht wird. Mal gucken, ob sich das lohnt, ob es wirklich so viel besser ist als mit Special Effects. Ich weiß es nicht. Aber ja, im Weltraum gefilmt. Boah, das ist doch reine Novelty. Ich meine, das ja, sieht man doch hinterher nicht, dass der wirklich im Weltall gefilmt ist. Glaube ich zumindest nicht. Ja, ich bin mal wirklich gespannt. Also mich hat es überhaupt überrascht, dass es so gefeiert wird, als dass es, das hat es vorher noch nie gegeben und so. Naja. Ja, eine andere Sache, und zwar hier geht es um Sicherheit bei der privaten Raumfahrt. Das ist im Endeffekt ein Ingenieur, der sich mit dem Thema Sicherheit bei der Luft- und Raumfahrt befasst und der beklagt halt, dass durch die sehr laxen Gesetzgebungen und Regularien, die dazu gedacht sind, dass die Weltraumfahrt quasi gefördert werden soll und nicht bürokratisch verhindert werden soll, die Privatisierung sollte gefördert werden der Raumfahrt, hat das zu einer Situation geführt, dass es im Endeffekt keine richtigen Sicherheitsregeln für zivile Weltraumfahrt gibt, im Gegensatz zur zu dem, was unter den nicht kommerziellen Weltraumprogrammen läuft, halt bei der NASA und ESA und anderen Sachen. Ein bestes Beispiel, was ich auch interessant fand, die Raumanzüge, die die Weltraumastronauten bei, Moment, Virgin Galactic und Blue Origin benutzen, um hochzufliegen, die haben keine separate Sauerstoffversorgung und die sind nicht unter Druck gesetzt. Also die sind quasi, sind ganz normale Anzüge, was natürlich super ist vom Körpergefühl, dass man sich freier bewegen kann und so, aber vom Sicherheitsaspekt einfach, es ist kein wirklicher Raumanzug. Ja, sobald ein Leck ist, hast du Schwierigkeiten, weil du halt keinen Druck mehr hast. Ja, hat mich persönlich sehr überrascht. Dann wird eine Reihe von Sicherheitsvorfällen aufgezählt, die quasi ignoriert wurden bei Virgin Galactic und Blue Origin. Eine Sache bei Virgin Galactic hat fast zu einem Vollausfall geführt, sind fast 3 Menschen beigestorben. Das ist nicht mal in den Nachrichten gelandet. Das ist nur als Fußnote in einem Sicherheitsbericht gelandet, weil halt aufgrund der Regularien, die nicht verpflichtet waren, das wirklich zu veröffentlichen, dass es passiert ist. Ja, da ist wohl ein technisches Teil, ein Überdruckventil geplatzt und fast wäre es zur Totalkatastrophe gekommen. Ja, und auch vor dem Hintergrund eines anderen Space Races, wer schafft die erste Weltumlaufbahn, wer macht das mit dem Weltraumtourismus am schnellsten, wurden sehr viele Sicherheitschecks quasi ignoriert und rein statistisch gesehen ist es so, dass bei jedem 100. bemannten Weltraumflug ein Unfall passiert. Der muss nicht unbedingt tödlich sein, aber wenn halt die Redundanz und die Sicherheitschecks nicht so stringent durchgeführt werden wie bei staatlichen Weltraumbehörden, dann führt das zu Katastrophen. Und das wollen wir doch mal nicht hoffen, weil jetzt immer mehr Touristen in den Weltraum fliegen, dass es da auch statistisch gesehen wird es auf jeden Fall zu einer Katastrophe irgendwann kommen. Hoffen wir, dass es keine tödliche sein wird. Ja, aber ich meine, wenn man halt guckt, wie viel Treibstoff die da bei einer Juhu-Aktion verbrennen, da kriegt Annalena doch Pickel, oder? Also Deutschland wird nicht in den kommerziellen Raumflug einsteigen, nehme ich an, oder? Weil ja, diese ganzen Umweltsünder könnte man direkt zum Mond schießen, ne? So. Ja, zusammen mit Tom Cruise, wie jemand im Chat gesagt hat. Ja. Und sehr wichtig fand ich auch die Anmerkung von Utica, dass alle Filme im Weltraum gedreht werden. Ja? Denk mal drüber nach, Price. Ja. Oh, alle Wege führen in den Weltraum. Das ist natürlich eine richtige Anmerkung, weil wir ja auch uns gerade im Weltraum dann befinden. Eben. Das passt auf jeden Fall zu unserem CI. Ja. Wieder einmal haben wir den ganzen Sonntagabend rumgebracht. Ja, ihr lieben Leute, lasst euch nicht gendern, fördert, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet. Ernsthaft. Genesungswünsche gehen an den Mammon, der heute schnupfenbedingt nicht teilnehmen konnte. Ja, und ansonsten fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ja, genau. Geht in den Wald. Wald. Und denkt immer dran. Denkt immer dran. Wir haben euch zu einer sehr seltsamen Zeit in eurem Leben kennengelernt. Ja.